Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffes. Ich bin der Gregor. Und ich bin heute mal als zweites dran. Schön, es geht andersrum. Simon ist auch am Start, obwohl ich gar nicht der Kopfkino-Profi bin. Schönen guten Tag, mein Name ist Senor Gade, ich bin Filmexperte. Ja, Gude, hier ist der Daniel. Ich habe mich mal wieder eingeschleimt und hoffe, es wird lustig. Das Feedback war doch überragend. Jetzt, wir haben alle ja, natürlich. Ey, wir wollen mehr von diesem Daniel. Und er soll doch auch ruhig mal ein bisschen mehr sagen. Ja, okay. Die haben auch einfach alle gespürt, dass du einfach nackt bist während der Podcast. Ja, das spürt man einfach die Präsenz dann anders dort raus. Kann ich mich nicht entspannen. Also. Ja, wir alle. Ja, also mit dem Gummi. Wir können es auch nicht entspannen, wenn du angezogen bist. Das geht nicht. Ja. Wir haben uns heute zusammengefunden zu... Man kann ja fast schon sagen, einer Tradition. Ne? Weil wenn man etwas das zweite Mal macht, ist es nicht Wiederholung, sondern Tradition mittlerweile. Im letzten Jahr hatten wir das ja mal probeweise gemacht, als doch sehr Freunde des Film, Funks und Fernsehen, dass wir uns auch gerne eben viele Filme angucken und drüber labern, drüber quatschen. Die Oscars kommen den Sonntag an. Es ist bald wieder soweit. Diesmal ein, zwei Wochen früher als üblich, also Ende Februar. Normalerweise ist es ja irgendwann Richtung März dann, so Richtung Mitte März dann da los. Aber diesmal ein bisschen früher haben wir auch gesagt, hey, wir haben den Großteil der Filme geguckt, haben wir im letzten Jahr gemacht, lass es dieses Jahr auch machen, ein bisschen drüber quatschen. Was denken wir über die 10, tatsächlich immer wieder dann 10 jetzt mittlerweile, 10 Oscar-nominierten Filme des Jahres? Oh, glaube ich auch mal ein netter Ansatz mal wieder, um da Wiederholungstäter zu sein. Ich muss auch ganz kurz mal was einwerfen an der Stelle, und zwar macht es echt Spaß, sich auf die Oscars vorzubereiten. Also man hat ja normalerweise, sieht man von den Oscar-Filmen, wenn man sich nicht dafür interessiert, nicht so viele. Also ich hatte früher mal ein oder zwei oder drei gesehen, aber wenn man weiß so, okay, man muss drüber reden, dann interessiert man sich natürlich auch für, und dann macht das auch richtig Bock, weil die Filme sind natürlich nicht schlecht, also natürlich nicht, aber es ist jetzt nicht alles ein Inception oder alles ein Actionfilm, so, es ist halt ein guter Mix, und oft ist es halt auch mal ruhiger, und irgendwie sind es Filme, da muss ich auch gestehen, als jemand, der halt nicht so oft bei den Kopfkino-Sachen dabei ist, es sind Filme, die ich jetzt persönlich nicht von mir aus gucken würde, weil ich gar nicht drauf gekommen wäre. Also bin ich ganz froh, dass es die Oscars gibt. Und ganz viele meinten zu mir in letzter Zeit so, ja, nee, Oscars habe ich eh keine gesehen. Und wenn diese Leute halt, wenn ich denen dann sage, ey, fang einfach an, die Filme zu gucken, und freu dich dann darauf, die Oscars zu sehen, weil du die Filme geguckt hast, das funktioniert viel besser. Das kann ich jedem nur empfehlen. Auf jeden Fall, also die Oscar-Verleihung macht eigentlich nur Sinn, wenn man die Filme kennt und dann... Also früher fand ich auch, wenn ich die Filme nicht alle kannte oder vielleicht mal einen gesehen habe, gut, da früher waren es ja auch nur 5 Nominierte, wir reden ja auch nur von den Best Movies, dann war das auch teilweise, man kann halt nichts zu sagen. Das ist halt wie, wenn man von der Politik keine Ahnung hat und zwei im Bundestag reden, dann sagt man, ja, der hat recht, dann sagt der andere mal so, nee, der hat aber auch recht und bist genauso schlau wie vorher, aber... Wenn man die Filme kennt und seine eigene Meinung hat, und dann fiebert man ganz anders mit und kann das voll auch nachvollziehen und freut sich dann nochmal, den kleinen kurzen Zusammenschnitt bei der Oscar-Verleihung zu sehen und so. Und ich versuche das eigentlich schon, auch rückwirkend habe ich das gemacht, mir ganz viele Oscar-Filme anzugucken. Ich bin natürlich noch, habe längst nicht alle gesehen, also ich bin jetzt auch nicht bis in die 50er Jahre zurück, aber ich finde immer wieder, neulich habe ich mir einen Film von Terrence Malick, Tree of Life, von aus den 70ern. Martin Sheen? Ich weiß es nicht. Wie heißt der? Live? Irgendwas mit... Ach, egal. Ich sag's ja, mein Gehirn ist immer wieder hinderlich und lässt mich dumm dastehen. Aber was ich damit sagen will, der hat auch einen Oscar gewonnen und ich hatte von dem noch nie was gehört, und irgendwie aus den 70ern, und dann will ich den halt auch mal sehen, und manchmal fragt man sich so, ja, okay, war eine andere Zeit und man kann nichts mit anfangen, aber manchmal entdeckt man wirklich eine Perle und denkt so, ja, geil, Alter, warum habe ich den nicht gesehen? Ja, es ist ja wirklich auch eine Referenz, so ein Oscar bekommen zu haben. Da kann man sagen, okay, den muss ich mir zumindest mal angucken, und dann kann ich entscheiden, ob ich ihm einen gegeben hätte, aber man sollte ihn dann schon mal, lohnt sich. Es ist eben ein Qualitätsmerkmal. Guck mal, wie viele Filme rauskommen. Ich glaube, 400 pro Woche oder irgend sowas. Ich habe irgendwann so eine abstruse Zahl gehört. So viel ganz nicht, glaube ich. Also weltweit kann ich mir schon gut vorstellen, dass da kommen noch mehr dabei. Woche 400 Filme rauskommen. Na gut, vielleicht nicht. Da hat der Simon da ein bisschen die Wahrheit nicht ganz. Ja, aber darum soll es nicht gehen. Aber du hast recht, bei so viel, was an Masse an Filmen kommt und auch an gut qualitativ hochwertig produzierten Filmen, da nochmal wirklich dann einen Filter zu haben, auch wenn es jetzt bei den Oscars so der härteste Filter möglich ist. Oder? Weil es gibt, wie viel Verlagen haben wir jetzt? 88? Irgendwie. Ja. Aber ja. Das bedeutet, es gibt fast eine 100-jährige Tradition, eben wo du über eine sehr lange Zeitspanne wirklich Filme, die da Zeitgeschichte geschrieben haben, die auch dann angucken kannst. Ne? Fang jetzt an als neuer Filmegucker und wie gesagt, da kannst du aus den 70ern bestimmte Filme dir raussuchen, aus den 40ern, 50ern, wenn du da Interesse dagegen hast und findest, wenn das auch nicht exakt deinen Geschmack trifft, eigentlich immer trotzdem was Gutes und was Cooles. Also viele 50er, 60er-Jahre Filme sind heute immer noch durch den anderen Ansatz, wie Filme heute gemacht werden, immer noch ganz geil anzuschauen. Touch of Evil von Orson Welles kann ich nur empfehlen. Habe ich auch erst Jahre später gesehen, beziehungsweise irgendwann mal darauf aufmerksam geworden. Großartiges Ding. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwie für irgendwas nominiert war, aber geiles Teil einfach. Geiles Teil. Und man merkt halt immer, was ich immer so das Coole finde, diese Rückbetrachtung von Oscar-Filmen zum Beispiel. Weil früher war mir das nicht so irgendwie wichtig, dass ich die Filme kannte, weil ich fand, es war auch ein Anreiz, wenn man halt irgendwie gesehen hat, dass ein Film einen Oscar bekommen hat oder ein Schauspieler oder sonst irgendwas, sich diesen Film anzugucken, um dann, wie Simon schon gesagt hat, irgendwie für sich festzustellen, ob das dann halt wirklich gerechtfertigt war, der eigenen Meinung nach, oder ob das halt irgendwie, ja, kann man nachvollziehen, oder nee, wieso hat er jetzt einen Oscar gekriegt? Also man muss auch vielleicht ganz kurz für alle Zuhörer mal kurz erklären, wie die Oscars auch funktionieren, weil viele wissen das auch gar nicht. Die Oscars, anders als die Golden Globes zum Beispiel, die ja von der Foreign Press, was glaube ich irgendwie, weiß ich nicht, ein ausgewählter Kreis von vielleicht sind 60 Leute oder so, die in diesem Zirkel die Filme bestimmen, werden die Oscars quasi demokratisch gewählt in Hollywood. Das sind glaube ich 6000 Leute oder so in der Academy. Und das sind Produzenten, Kameramänner, Schauspieler sind glaube ich zu 50%. Dann sind es, ich kenne jetzt die genauen Zahlen, aber lass es 50% Schauspieler, 10% Kameramänner, 5% Make-up-Artists. Also halt alle, die in der Industrie arbeiten, sind da verteilt und mit verschiedenen Gewichtungen. Und die wählen dann halt, die abstimmen für die Filme. Und auch, ich weiß gar nicht genau, wie das mit der Nominierung funktioniert. Die können die auch glaube ich einreichen. Und das heißt, natürlich ist die Zahl der oder die Kandidaten sind immer irgendwo schon auch welche, die in Hollywood halt angesagt sind, weil halt die Macht nun mal bei der Masse der Schauspieler liegt und andere Filme, die es vielleicht auch verdient hätten, tauchen da halt vielleicht nicht auf, weil die halt in Hollywood oder so keine Lobby haben oder wie auch immer. Es ist trotzdem ein recht demokratischer Prozess, aber ich will nur mal ein Beispiel geben. Moon mit Sam Rockwell war meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Oscar-Nominierung für ihn als Schauspieler. Ja, hätte es sein müssen. Eine Nominierung auf jeden Fall. Ich sag nicht, dass er einen Gewinn hätte müssen, aber es hätte auf jeden Fall eine sein müssen. Es gibt noch andere Beispiele wie Patton Oswalt in Big Fan. Lauter so Sachen, The Fan war es doch mit Robert De Niro. The Fan ist mit Wesley Snipes. Das war Snipes, okay, ja. Wesley Snipes hätte auch mal einen Oscar verdient. Nicht ganz Patton Oswalt. Für beste Steuerhinterziehung. Aber was ich damit sagen will, ist halt, dass manche Filme tauchen halt nicht auf. Und deshalb darf man die Oscars nicht so dogmatisch sehen und sagen, ey, das waren die 10 besten Filme, sondern so wie der Simon es gerade gesagt hat, aber es sind meistens zumindest 10 gute Filme. Ob das dann wirklich der Film, der gewinnt, dann der beste Film des Jahres ist, das ist eh egal. Aber es sind auf jeden Fall, sag ich mal, 10 Filmtipps, die man sich angucken sollte. Und vor allem, da komme ich gleich später noch zu, weil ich nämlich auch einen der Filme nicht gut finde. Wenn man dann einen nicht gut findet von diesen Oscar-Nominierten, dann hat man wenigstens eine eckige Meinung. Weißt, dann kann man anecken, kann man auf Partys so sagen, ihr habt alle keine, ich fand den scheiße und dann diese Stille genießen. So. Aber das ist doch schon wieder doof. Aber das ist doch schon wieder Standard Oscar-Film, Oscar-Nominierten. Scheiße finden. Ja, aber wenn man sie wirklich scheiße findet, warte, bis wir zu Winterspawn kommen. Ja, das, was du gerade ausgewählt hast, Ede, natürlich. Stimmt, es ist da sehr viel Politik eben dann immer mit drin und du hast auch oft, das kennst du ja sonst eher mehr von Sport, von Fußball und sowas, auch viel Konzessionsentscheidungen damit dabei. Irgendein Regisseur würde dann, sagen wir mal, übergangen über viele Jahre, wie du es mit Martin Scorsese hattest, so lange Zeit, der wurde ja 7-mal nominiert, bis er dann endlich mal gewonnen hat und hat für Raging Bull und solche Geschichten nicht gewonnen. Und kriegt einen Oscar für ein Remake. Ja, ne, aber das ist dann mehr so, er hat einen verdient in dem Jahr, ach, da sind wir bequem, da können wir ihn dem mal geben. Also das. Der tritt jedes Mal, wenn ich ihn sehe, versucht er so links und rechts einen gegen Departed rauszutreten. Ja, wenn man Infernal Affairs gesehen hat. Dann kommt man zum Ergebnis, dass das Remake besser ist. Kontrovers, der nächste Audioflick. Ja. Wenn man Teil 1 und 2 gesehen hat. Einmal kurz so, jetzt diese Geschichte mit den 10 Oscar-Filmen, vorher für lange, lange Zeit eben, also solange ich mich jedenfalls erinnern kann, wo ich dann die Oscars und Filme aktiv verfolge, waren es ja 5 nominierte Filme. Ich hatte dort ein bisschen immer das Gefühl, natürlich, was dort an 5 nominierten Filmen ist, du hast da relativ wenig Filme, die du dort unterbringen kannst. Und dort wird eben dann mehr diese typische, wie man es so nennen will, so Oscar-Fair, ne? Also so Oscar-Material untergebracht, so irgendwelche der unterprivilegierte Schwule, der dann geschlagen wird von seiner Mutter. Alles irgendwie. Ja, und Patchwork-Familienbilder und ein paar sowas, wo man Baum 15 Minuten lang steht oder so. Eben. Oder das ist aber auch ein bisschen ein Klischee. Also klar gibt es auch solche Filme. Natürlich. Aber also gerade auch in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen entwickelt, weil auch die tatsächlich auch auf so Sachen wie Quoten und so und auch die Signalwirkung, und die wollen ja auch Boxoffice machen. Letztendlich geht es in Hollywood auch um Kohle, ja. Und die haben halt auch, deshalb gibt es ja... Echt? Ich wusste, das war eine Vorlage, dass du sie auch noch verwandeln musst. Aber letztendlich gibt es ja auch einen Grund, warum zum Beispiel jetzt auf 10 Kandidaten erweitert wurde. Darauf wollte ich dann eben daraus hingehen. Natürlich dadurch, du kannst nicht so viele von den kommerziell erfolgreichen und eben hochqualitativen Filmen dort unterbringen innerhalb dieser 5 Filme. Wenn es diese 10 nicht gegeben hätte, einfach unter den Gesetzmäßigkeiten dort sind, letztes Jahr hättest du da District 9 wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, und das, also richtig Aufruhr gab es ja damals bei Dark Knight, der ja Boxoffice weltweit alles gerockt hat und die Fans ihn geliebt haben und der aber bei den Oscars relativ wenig berücksichtigt wurde. Ja. Und da natürlich die Leute sich dann zu Recht gefragt haben, so, okay, was ist eigentlich das Kriterium für einen Oscar-Film? Wenn es nicht das ist, dass er allen gefällt, was muss man machen? Und das ist natürlich dann immer so eine, ne? Also, was denn? Wie gesagt, wenn Batman im KZ gewesen wäre, ja. Jetzt mal kurz zu Dark Knight. Ja. Er hat ja schon ein paar Oscars gewonnen. Ja. Das schließen wir nicht aus. Und ich finde, er hat auch genau für seine größten Stärken hat er halt seine Oscars gekriegt. Das waren technische Aspekte und das waren Heath Ledger. Für was hättest du ihm jetzt noch einen Oscar geben wollen? Jetzt nur als bester Film? Also als bester Batman. Bester Batman. Neue Kategorie. Und Wesley Snipes sitzt dort, verdammt. Superhelden. Fuck. Bestes Superheldenkostüm. Ja, nein, aber da siehst du, also weil es eben so demokratisch gewählt wird, versetze ich mal in die Gedankenwelt eines solchen Academy-Mitglieds dann dort rein, der sagt, okay, wir geben, Heath Ledger muss dann dort passieren, weil sonst schreien alle, wenn Heath Ledger den Oscar dort nicht bekommt. Da wären sie nicht drum rumgekommen. Ja. Und dann, lass uns als Film lieber was dann anderes nehmen. Dann hat er schon seine Oscars, die er verdient hat. Das sind da so dann die Entscheidungsprozesse, die dann stattfinden. Also ich finde es nicht verwunderlich, dass er leider nicht zu den 10 besten Filmen dann nominiert gezählt hat letztes Jahr. Er war mit Sicherheit einer der unterhaltsamsten von diesen 10 Filmen, aber halt so ein bisschen, muss man halt sagen, was war es? Er gehörte ja nicht dazu. Locker. Er hat nun mal eine doch etwas... Aber das ist zum Beispiel eine Argumentation, da lasse ich mich gerne drauf ein. Was hat denn Hurt Locker außer Unterhaltung so Krasses geboten? Er hat ein politisches Statement bezogen. Ach ja? Ja, genau, aber das stimmt überhaupt nicht. Hurt Locker ist sogar nachweislich von Catherine Bigelow der unpolitischste Kriegsfilm. Ja, ich meine, das Setting ist ja ein politisches Setting. Okay, auch. Also, er hat jetzt keine eindeutige Position. Die einzige Position, für die er sich ausspricht, sind die Soldaten. Alles, was der alles sagt, klar. Ist okay, es ist ein Arschlochjob. Er ist angesiedelt in einem aktuellen und politisch aktuellem Umfeld. Ja, gut. Ja, und Dark Knight auch. Ja, eben. Ja, total überwacht. Warst du schon mal in Gotham City? Ja, eben. Weißt du, wie es da aussieht? Problemviertel. Sein Gesicht wurde abgeflammt. Ich weiß, wie es in Chicago aussieht, also weiß ich, wie es in Gotham aussieht. Also dementsprechend... Aber ganz davon, rein durch diese Überlegung... Ich will doch gar nicht Dark Knight schlecht reden, Mann. Machst du aber. Nein. Deine Fanbase schwindet. Ich sage, er hat die Oscars genau für die Kategorien gewonnen, für die er auch gewinnen hätte sollen. Ja. Herzlich willkommen zum Oscar-Podcast 2008-2009. Kommen wir jetzt aber mal zu den Themen. Genau. Letztes Jahr hatten wir das schon gemacht. Ich würde das dieses Jahr gerne dann wiederholen. Die 10 Filme, die jetzt nominiert werden. Also wir haben jeder, glaube ich, einen unterschiedlichen Teil dann davon gesehen. Ich habe alle gesehen. Oder Ede. Ja, bist du der Krasseste. Mir fehlen 3, aber ich habe auch diesmal überraschend viele gesehen. Mir fehlen nur 2. Streber. Simon macht alles nach. Genau. Wie sieht's bei dir aus? Mir fehlen 2. Fuck. Und du? Sehr gut, mir fehlen 5. Aber deshalb bin ich auch eher zum Moderieren dann da als zum. Guck mal, wie er Ja, aber vielleicht gib mir dein Mikro doch jemandem, der ein bisschen, der ein bisschen mehr Ahnung dann davon hat. Ja, aber es hält ja meist niemand davon ab, wenn du was nicht gespielt oder gesehen hast, trotzdem drüber zu reden. Uns eh nicht. Das ist sehr gut. Internet funktioniert nicht, Ede. Das ist sehr. Doch, Internet funktioniert. Ja, dann musst du auf den Laptop dann rumgehen. Ich würde mit euch gerne dann einmal alphabetisch kurz die 10 nominierten Filme durchgehen. Alphabetisch, weil wir müssen ja demokratisch da aus sein, wie die Academy. Das ist gut. Na, und mir wird nichts sonst einfallen, was ich dann nach hinten packen kann, wie im letzten Jahr mit Avatar, weil da wussten wir, dass da die längste Diskussion drumherum entstehen wird. Ja. Oh, da fangen wir direkt mit den Zahlen an, ne? Genau. Von den 10 nominierten Filmen, also da kann ich auch sagen, das wird ein Film sein, den ich mir nicht angucken werde. Unabhängig davon, wie gut er ist. Das musst du aber das habe ich aber auch schon mal im Oscar-Podcast dann sowas gesagt. Ich bin speziell mit der Thematik, die darum geht, da bin ich ein bisschen zu empfindlich. Wurdest auch mal von einem Stein von was in der Spalte festgehalten. Ja, von 127 Stunden. Das ist zu sehr deine eigene Geschichte, meinst du? Das sind Sachen, das ist irgendwie, das trifft bei mir einen Nerv irgendwie. Ja, der Outdoor-Gregor. Aber ich meine, es ist doch eigentlich ein sehr lebensbejahender Film und eine Geschichte. Absolut. Als ich die Geschichte damals gelesen habe, habe ich mir gedacht, alter Falter, du bist aber ein krasser Typ, ey. Ja. Du bist ein krasser Typ, gut, dass du es irgendwie geschafft hast. Lass mich mal kurz dann okay. reinwerfen, worum es geht. Also Film von Danny Boyle, der Regisseur von, wie ist er nochmal, wofür? Slumdog Millionär war es das und dem grauenhaft schlechten 28 Days Later, aber hat aber auch gute Filme gemacht. Trainspotting und so weiter. Also ein sehr variabler Regisseur hat sich diesmal an ein ja, eigentlich mehr autobiografisches Buch dann gewandt, das er umgesetzt hat von einem werten Menschen, der dann in den Grand Canyon oder sowas da mit dem Fahrrad losgeht. Was war es denn? Das sind irgendwelche in Utah irgendwelche Berge. Auf jeden Fall losgezogen in die Berge und dort einen Unfall hatte, bei dem sein Arm mit einem dicken Stein eingeklemmt wurde. Wie hat er den? Fragt, wie ist das passiert? Genau. Aber ich strecke mich mal ein bisschen. Ja, gut. Ich meine, so ein Stein wiegt ja eine Menge und wenn du halt einfach nicht aufpasst und der sich löst, weil du dich vielleicht, weißt du, dran abstützt, dann ist der halt auf dir oder auf deiner Hand und dann alles vorbei. Die Voraussetzung war eben dieser Unglücksrabe im echten Leben, dem ist das passiert und sein einziger Ausweg, um dort nicht zu verdursten, war, dass er sich mit einem Taschenmesser den Arm absäbelt. War es nicht sogar ein Löffel? Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, es war ein Taschenmesser. Ja, immerhin. Er hat sich selber einen Zahn rausgeschlagen und dann mit dem Zahn seinen Arm durchgesägt. Ja. Übrigens, sei an der Stelle erwähnt, James Franco ist ja nominiert für einen Oscar auch und führt durch die Oscars mit Anne Hathaway als Host. Ja. Geht also, das denn? Ja, offensichtlich. Das wird auch ganz interessant, ich glaube zwar nicht, dass er den Oscar gewinnt, aber vielleicht, wenn er einen Oscar gewinnt, kann er irgendwie sich selber sagen, so, ich habe gewonnen, ich gehe mal kurz da hinten hin. Ja. Oder dann hier, danke sehr. Danke. Hin und her. Finde ich aber, weiß nicht, mehr als befremdlich. Wieso? Ich fänd das total lustig, muss ich sagen. Also er hat ihn sicher nicht selbst gewählt. Nicht. Aber es war bei irgendeiner Preisverleihung, die nicht weniger, also die ein bisschen weniger Bedeutung hatte, ich glaube MTV oder sonst irgendwas, war es auch gewesen. Danke. Ja, die MTV, aber in welchem Zusammenhang stehen die? Ja, aber da würden sie es auch machen. Aber da war, ich meine, da kann man sowas machen, aber da fand ich das auch schon irgendwie ein bisschen peinlich, weil da war, glaube ich, der Host wurde dann auch irgendwie für irgendwas nominiert und wurde auch gewonnen. Ich meine, im Zweifelsfall wusste er vielleicht ja auch zu dem Zeitpunkt nicht, dass er nominiert wird und hat das halt angenommen. Wer weiß, wie früh die ihren eben. Und wir sprechen momentan über ungelegte Eier. Also falls er gewinnen würde und ob er sich den Preis dann selber geben würde, da müssen wir ihn ja nicht vorab verurteilen und uns vorstellen, wie es ist. Aber wenn, dann finden wir es doof. Naja, wenn, kommt sowieso immer der Schauspieler vom Vorjahr, die Schauspielerin vom Vorjahr. Und die moderiert ja auch mit Anne Hathaway, das heißt, dann gibt sie ihm den halt oder so. Eben. Ist Anne Hathaway nicht auch nominiert? Nee, dieses Jahr ausnahmsweise nicht. Klar. Dieses Jahr nicht. Sie hat keine Nonne gespielt, die dann geschlagen wird von Glenn Close. Ja. Irgendwie sowas, ne? Aber 127 Stunden zum Film wieder zurück. Und James Franco spielt den Unglücksraben im Film. Erzähl mir noch mal ein bisschen davon. Wie gesagt, ich werde den Film nicht gucken, aus persönlichen Gründen. Du mir später noch mal genauer erläutern musst. Ich kann sie dir gerne noch mal erläutern. Ich spreche dem Film natürlich nicht ab, dass das wirklich auch ein toller Film ist. Oder besser gesagt, ein interessanter und auch gut gespielter Film, weil das kann ich mir sehr vorstellen, die Thematik gibt halt einfach sehr viel her, was du dort als Schauspieler auch machen kannst. Oder Setting halt nicht so wirklich viel, ne? Ja, aber das ist ja mehr ist ein Kammerspiel. Warum hast du mir das? Seit 5 Minuten will ich das sagen. Entschuldige. Dass es eigentlich nämlich anfängt natürlich wie ein Film, aber dann so die gute alte Tradition des echten Kinos, sag ich mal, so ein Theater-Kammerspiel halt in dieser, das ist halt keine Kammer, ist halt einfach, der hängt da halt fest in dieser blöden Felsspalte. Aber der bewegt sich da jetzt auch nicht sonderlich weit von weg. Deswegen ist es eigentlich ein Kammerspiel, auch wenn es natürlich vorher und nachher schon andere Kameraperspektiven hat und alles. Ja, das ist kein Reservoir Dogs. Ja, aber es ist ein Film, der eben davon von einer großen Performance getragen wird, wie ja, jetzt. Ja, und die genau steht und fällt mit der Performance. Eine kurze Frage vorab habe ich. Ich meine, 127 Stunden beruht auf einer wahren Geschichte und eigentlich wissen wir ja alle, wie es ausgeht. Dürfen wir jetzt spoilern? Oder? Haben wir, glaube ich, schon, oder? Haben wir doch schon. Ja, ich meine, die Geschichte von dem Typ ist bekannt und die Einzelheiten sind ja auch bekannt. Jetzt geht es ja nur darum, was halt Boyle draus gemacht hat. Das ist übrigens meine, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, mir wird immer vorgeworfen, dass ich Into the Wild gespoilert habe. Aber das basiert auch auf einer wahren Geschichte. Und ich bin der Meinung, wenn etwas auf der wahren Geschichte basiert, dann darf, dann gilt es nicht als Spoiler. Ja, aber das ist schwierig, weil Into the Wild ist halt mehr, also was da am Ende passiert, ich spoilere es extra nicht, das ist nicht zwei, da kommt man nicht automatisch drauf, wenn man die Geschichte hört, sondern, aber bei 127 Stunden ist ja klar, wenn er irgendwie rausgekommen ist, um davon zu erzählen, dann muss er ja überlebt haben, eben, oder? Das heißt, bei der Promotion, wenn der entsprechende Mensch dabei ist, dass du ihm keinen Handschlag geben kannst, aber ist du klar. Hast, aber der Eddie hat ja auch ein bisschen recht, aber er ist trotzdem eine alte Spoiler-Sau. Okay. Ja. Aber wir einigen uns bei unseren Plauschangriffen darauf, dass wir reden jetzt über die 10 Oscar-Filme und da kann es sein, dass wir auch spoilern. Wer sie nicht kennt oder so, der muss halt aufpassen. Ja. Aber wir müssen auch natürlich inhaltlich ein bisschen was sagen. Genau, also wir werden dann, wenn es ein Film ist, der komplett auf dem Konzept basiert und da nicht gleich verraten, am Ende ist Nicole Kidman immer tot gewesen die ganze Zeit, dann spoilert mal rückwärts so, ja? Mal sehen, ob ihr rausfindet, wo das war. Wer das sehen möchte, hat jetzt geschissen. Ja, jetzt hast du den Namen genannt, danke sehr. Ja. Der ist ja auch alt. Nein, aber bei sowas werden wir uns dann natürlich zurückhalten, aber über kleine Details, speziell bei einem Film wie 127 Stunden, der komplett auf dieser Nummer basiert, denke ich mal, nehmen wir da nicht zu viel vorweg. Ich meine, gerade im Film spielt Danny Boyle ja auch damit, dass die Leute es schon wissen, weil, und jetzt kommt ein Spoiler, weil er ja quasi zweimal versucht, sich den Arm abzusägen und beim ersten Mal es gar nicht sich traut, also er tastet sich vor mit seinem kleinen Taschenmesser und merkt, oh fuck, das tut richtig weh. Fand ich übrigens sensationell umgesetzt, wie er dann quasi diese Szene zeigt, wo er mit dem Messer quasi an einen Nerv kommt und in dem Moment kommt auch so ein Geräusch im Hintergrund und du hast wirklich das Gefühl, als ob der Musikantenknochen getroffen wird als Zuschauer und es tut richtig weh und du kannst voll verstehen, dass er es nicht macht, weil du merkst richtig, nicht so wie bei Rambo, weißt du, wo er dann irgendwie sich selber mit dem Angelhaken und nur ein bisschen brüllt und komisch guckt, ja genau. So, ach komm, reiß dich mal zusammen, es geht schon, sondern es muss so ein fucking Schmerz sein, dass du ja, und das zeigt halt dieser Film dann auch, dass es dann letztendlich nur noch geht, wenn du merkst, okay, entweder ich mach's jetzt oder ich verrecke, wenn du zu dieser Erkenntnis kommst, dass dann wirklich alles egal ist und es ist ja nicht nur, also um diese eine Szene, die ja auch sehr kontrovers diskutiert wurde, es ist ja nicht nur, er sägt den ja nicht ab rein, sondern er sägt ja ein bisschen und dann reißt er. Und das ist ja irgendwie schon, also da muss man dem Typ schon irgendwie Respekt zollen, dass der, als ich den Film gesehen habe, war für mich klar, ich wäre verreckt da drin, schon nach 2 Tagen, weil ich hätte schon beim Pissetrinken aufgehört. Das Geile ist aber auch, dass er einem, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber es war was Geiles. Ja, glaubst du ja, ich komme gleich nochmal rein. Also ich kann's nochmal aber versuchen. Um meine Bewertung auch abzugeben, ich fand den Film generell eigentlich gut. Ich fand vor allen Dingen die Bilder und alles fand ich überragend. Das ist halt typisch Danny Boyle, das hat er halt richtig drauf. So das Audiovisuelle, das ist einfach schön. Das war bei Sunshine ja auch schon geil. Mhm. Aber so generell fand ich, also der Film geht nur 90 Minuten und man hat auch gemerkt, wow, also 90 Minuten reichen aber dann auch, weil du sehr viel mehr kannst halt nicht zeigen. Der Typ hängt halt da die ganze Zeit im Felsspalt fest, versucht sich selbst zu entertainen und sie haben es dann schon mit Flashbacks und Familiengeschichten irgendwie, die ja eigentlich keine wirkliche Rolle in dem Moment spielen, sondern was kann halt sein, dass er das so in seinem Kopf alles hatte. Oh, Eddie. Was, der ist doch so. Naja. Spoiler mal nicht. Der Mann entscheidet sich ja nicht aufgrund irgendwie, dass er nur überleben will, irgendwie seinen Arm da abzukauen, sondern der entscheidet sich aufgrund der Tatsache, dass er mit seinen Familien, mit seinen Freunden und was weiß ich, nicht alleine sterben will, die ganze Geschichte in Angriff zu nehmen. Ja, und das ist, insofern ist es schon wichtig, was Boyle da zeigt, weil auch der Typ selbst gesagt hat. Was ich damit sagen will, Daniel, ist, dass es da keine, du lernst die Familie ja nicht wirklich kennen, du lernst nur so durch Flashbacks oder so ein bisschen was kennen. Dadurch haben sie einfach dieses Setting, dass der im Felsbrocken steht, künstlich in die Länge gezogen, weil du könntest jetzt nicht 90 Minuten einfach ihn zeigen, wie er da halt drin hängt. Ehrlich gesagt, hätte ich ein bisschen besser gefunden. Ich fand diese ganzen Visionen und Erinnerungen und was weiß ich, am Ende ein bisschen. Ja, aber das sage ich doch gerade. Ja, aber sie waren, nichtsdestotrotz waren sie seine Motivation. Er will ja nicht alleine sterben. Ja, das ist mir schon klar, aber ob der jetzt nicht sterben will, aber weil er nochmal seine Familie sehen will oder weil er nochmal Radfahren will oder so, das ist doch letztendlich erstmal. Also ich glaube, in einem Canyon unter einem Stein zu hängen, das ist schon Motivation genug, um da rauszukommen. Also, jedenfalls aber du hast natürlich auch recht, so, das ist diese typische, man er hätte auch einen Impuls. Können. ja, man hätte jetzt auch zeigen können, dass er irgendwie 8 kleine süße Mädchen daheim hat und unbedingt zu denen will. Also er will nicht, er will nicht zurück. Es muss halt alles, irgendein Motivator muss schon sein. So. Genau, aber genau. Und er kann, da reicht für mich der Stein. Du kannst ja schlecht sagen, dass er wieder zurück will, um seine Karriere als Gitarrist wieder aufzunehmen. Oder Koch oder ja, Jongleur. Ja, aber zum Beispiel, um den Vergleich mal mit Into the Wild. Ich fand bei Into the Wild, fand ich das zum Beispiel alles wesentlich, wesentlich... ja, rührender und ja, das hat mich mehr mitgenommen. Mir war der auch generell noch zu gut und zu, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch, weil ich wusste, dass er rauskommt, vielleicht hat das auch das blockiert, aber so richtig spannend oder verzweifelt oder so kam mir das nie richtig vor. Aber wenn ich jetzt angucke, es gibt ja ähnliche Filme, also die weitaus schlechter sind, Frozen will ich jetzt gar nicht mit anfangen, aber auch Open Water oder so, Sachen, wo du denkst, okay, Setting ist cool, aber das trägt bestimmt nicht. Und dann habe ich lieber was, was ein bisschen gestreckt ist, mit anderen Szenen, also wie Flashbacks oder so, als wenn es eben gerade so die 20 Minuten zu lang ist, die dann dafür sorgen, dass ich irgendwie am Ende denke, ja, hat ja, war ja ganz cool, aber irgendwie würde ich mir nicht nochmal... Säbel das Ding endlich ab, verdammt nochmal. Ja, also wenn man am Ende schon dem Typen zuruft, jetzt sei nicht so eine Pussy, obwohl man selbst da verhungern würde, wenn man in der Situation wäre, dann ist irgendwas falsch gelaufen irgendwie, so mit der Spannung. Ja, ich weiß, ich sage nicht, dass es da so war. Wäre der Film 80 Minuten gegangen, hätte ich jetzt auch keinen Ich glaube aber, gemacht. Da gibt es auch so, gibt's da nicht irgendwelche Gründe, warum das eben auch gewisse Längen immer haben muss? Wegen Kinos und bla und sonst kommt er nicht in die Kinos oder in bestimmte nicht oder so. Na gut, es laufen ja keine 60 Minuten Filme. Früher war die durchschnittliche Filmlänge waren wirklich 90 Minuten. Also das war so die Richtlinie, nach denen die sich irgendwie orientiert haben, wie man halt einen abendfüllenden bzw. Publikumsmagneten irgendwie ins Kino bringt. Seit, keine Ahnung, seit 3 Jahren hat sich das ja auch komplett verändert. Zum Beispiel Man in Black ist doch super kurz und das merkt man ja auch. Der ist, glaube ich, nur 90 Minuten lang so. Ah, also ich weiß so... Nicht mal, würde ich sagen, 80 oder so. Irgendwann mal ich hatte es mal vor Urzeiten mal recherchiert. Ich glaube, der kürzeste, der von den ganz großen Filmen im Kino gewesen ist, Inspector Gadget mit Matthew Broderick, war 67 Minuten lang als Kinofilm. Oh Gott, echt? Das ist echt wenig. Und, aber ich glaube, das ist dann mehr so, was du heutzutage empfindest als kurzen Film mit 90 Minuten oder 85 oder was auch immer dann dort kommt. Du bist konditioniert, du gehst ins Kino, hast entweder das Mammut-Epos wie Herr der Ringe, 2,5, 3, 3,5 Stunden. Selbst ein Actionfilm dauert mindestens 2 Stunden. Also ich hab neulich Drive Angry gesehen, der geht irgendwie 95 Minuten oder so, der kam mir vor wie 6 Stunden. Also ich fand den gut. Hast du Karate Kid gesehen? Also die Empire hat ihn zerrissen. Ja. Fand ich auch einen sehr lustigen Verriss, weil Nicolas Cage-Filme darf man im Moment einfach nicht gucken. Ey, muss man einfach die Hintergründe kennen. Film. Ich habe meine Überschrift auf IMDb, kann man lesen, bei meinem Review ist Left Me Angry. Ja, drove me into madness oder irgendwas. Da kannst du auch echt viele Sprüche drumherum machen. Aber zum Glück, oder besser, ja, zum Glück. Wollten wir diesen Film nicht vermeiden. Genau, ja. Drive Angry sollte auch nicht unbedingt Gegenstand eines Oscar-Podcasts 2011. Ich finde, er hätte einen verdient. Also ich fand ihn ja lustig. Oh, ich hatte meinen Spaß sehr wenig, dran. Ja, sehr wenig auch gerade Chris Jerichos Biografie. Mhm. Chris Jericho ist auch der beste Mensch der Welt. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wer das ist, braucht ihr nicht wissen. Schlagt einfach auch nicht nach, es ist egal. Weißt du, Undisputed, Biografie Nummer 2. Was könnte sein? Welcher Job könnte jemand sein, dessen Biografie Undisputed heißt? Ist er A, Bäcker, Astrophysiker? B, Astrophysiker oder C, Wrestler? Hat früher mal einen backenden Astrophysiker gespielt im Ring, aber... Ah ja, okay, das war... Ja. Dann passt das doch. Mad aber Scientist. 127 Stunden ist eben, glaube ich, ein ziemliches Unikat in dieser ganzen großen Liste, die wir dort drin haben, weil der auch sich wirklich um die Performance eines Menschen und eines Charakters dort kümmert. Und ich denke mal, das ist so, man würde auch ein bisschen eben Oscar-Bait, also sagen, so einen Film gemacht dafür, dass du auch auf Oscars dann hinzielst. Ne, also James Franco, dadurch, dass er so im Zentrum steht, und James Franco ist ein guter Schauspieler, kann auch echt viel variabel, also kann lustig auch, sein. Kann. Das kann ich auch nachvollziehen, dass der als bester Schauspieler nominiert ist. Das fand ich auch eine richtig gute Leistung, weil es natürlich auch als Schauspieler schwer ist, so ohne irgendjemanden zu interagieren. Das war ja auch bei Moon, Sam Rockwell ähnlich, wo der auch komplett alleine war. Das finde ich dann schon geil, wenn man es schafft, dann so eine Story zu erzählen und Emotionen zu zeigen und so. Das fand ich schon okay. Aber der Film selbst, muss ich sagen, der war okay und der war auch unterhaltsam und ich fand den auch nicht schlecht, fand den gut. Aber war auch nicht so ein Film, wo ich jetzt meinen Enkelkindern irgendwann von erzählen müsste. Ja, also. Weil wahrscheinlich, wenn das 5 Filme gewesen wäre, könnte es einer sein, der so auf der Kippe gestanden hätte. Wo ja, aber das meinte ich vorhin mit Lobby. Es ist halt Danny Boyle und der ist halt momentan angesagt in Hollywood. Und weißt du, da reicht's schon, wenn es heißt, es ist der neue Film vom Slumdog-Millionär-Regisseur. Aber, ja, aber das Ding ist, ich habe ein Interview mit Boyle gesehen und da meinte Boyle, dass die Idee und sein Wunsch, den Film zu machen, der war schon vor Slumdog-Millionär. Und damals hat er quasi versucht, die Idee anzubringen, es hat aber keiner gewollt. Und erst durch seinen Erfolg mit Slumdog Millionär war er in der Lage, diesen Film zu machen. Da haben sie gesagt, ja komm, mach. Hat sich einen Arm und Bein ausgerissen, um Geld zu finden, ne? Aber halt am Anfang, als er das Ding zuerst machen wollte, da wollte ihm keiner Geld geben. Ja, aber das ist natürlich, er hat den Film jetzt gemacht, er ist nominiert. Und ja, mal sehen, wie er dann bei den Oscars dann wirklich dann wird. Ja. Ich habe kurze Frage, weil ihr habt den ja sicher gesehen, ich nicht. Ich habe Buried halt noch nicht gesehen. Also ist mit nicht, Ryan Reynolds? Warum, also ist der quasi schlechter? Ist die Performance schlechter? Oder man könnte ja schon sagen, dass die beiden ähnliche Kategorie sind. Ich oder? Muss sagen, Buried finde ich sogar besser. Als, also ist eher doof, dass er nicht kein, also wird, ist ja also nicht mehr nominiert. Buried, er hat keine Lobby natürlich. Ich finde Buried nicht besser, ich finde den einfach auch nicht so vergleichbar, der ist halt eher so auf, also während, du hast ja selber gesagt, 127 Stunden ist eher auch noch so fast schon lebensbejahend, weißt du, so helle Bilder und eigentlich so ein, ich weiß okay, nicht. Ja, das erwarte ich in Buried ja, nicht. Buried ist halt wirklich viel düsterer, aber ich muss sagen, was mich bei Buried gestört hat, ist zum einen das Ende, zum anderen auch, finde ich, ist Ryan Reynolds irgendwie fehlbesetzt. Der macht es nicht schlecht, aber ich sah da immer irgendwie den Ryan Reynolds, der halt irgendwie der Jokes in Party macht Animals seine Jokes macht und so. Da wäre ein anderer Schauspieler, glaube ich, den besser so gewesen. Wo, ist, ja, das, ich habe das nicht abschütteln du können. Musst, so. Du musst ja natürlich sagen, James Franco ist ja ähnlich variabel. Der macht ja auch von Comedy von hier und da ist. Aber dem, glaube ich, nehme ich das auch immer ein bisschen mehr ab. Aber er spielt ja auch in 127 Stunden auch eine James Franco-Rolle eigentlich. Mhm. So ein Lebemann, der Mountainbike, der cool drauf ist, ein bisschen crazy. So, ja. Also das hätte auch der Typ aus Pineapple Express sein können, der da hängen bleibt. Der dann Dealer, einfach so, durch die Situation dann verändert oder da gemacht wird. Aber gut, das solltest du zu 127 Stunden sein. Der nächste Film auf meiner Liste ist, alphabetisch gesehen, könnt ihr raten? Oh, Black Swan. Black Swan, Ballett und mehr. Der Film, der mich mit dem Ballett versöhnt hat. Wo du deine alten Slipper aus der Jugend nochmal rausgeholt hast. Nochmal versucht habe, wo du früher die 360er Pirouette gesagt, oder wie ich das passe heißt. Noch rein, Mama, ich passe noch in rein. Die Ballettschülchen, genau. Also für mich war es eher der Film, der meinen Glauben an Natalie Portman wieder zurückgebracht hat. Wieso? Aber die war doch schon immer war so denn der toll. Weg? Ehrlich? Ja, also was hast du denn gegen Natalie? Und jetzt nicht daraus sagen. Nichts Star Wars sagen. Entschuldigung, aber genau das wäre jetzt meine Argumentation gewesen. Es gab irgendwie so eine Geschichte im Weltall mit so komischen... Ja, aber ganz kann sie doch nichts für. Da kann sie doch nichts für. Echt wirklich nicht. Und das war sie die meiste Zeit wahrscheinlich nicht mal. Ja, sondern wie gesagt, sie hatte für mich in letzter Zeit nicht so wirklich viel. Es gibt jetzt auch noch einen mit Ashton Kutcher, so eine Rom-Com wieder mal. Und noch so ein paar andere Filme, die einfach nicht gerade... Sie ganze muss Zeit jetzt Geld verdienen. Ist. Ja, ist doch klar. Bitte was? Da ist sie die ganze Zeit halb nackt. Ja, gut. Halbnackt ist die eine Sache, die mich an ihr reizt, aber halt, was mich auch an ihr reizt, sind halt Sachen wie zum Beispiel halt Leon der Profi, wie sie halt gezeigt hat, was sie da drauf hat. Ja, aber es war ja ihre erste Rolle damals. Ist egal, aber von da an war sie für mich. Also du suchst jetzt aber konsequent Beispiele raus, für die sie eigentlich an sich nicht wirklich, dafür kann das ihr Schauspieltalent dort nicht entfalten kann. Die Star Wars Prequels sind ein schwarzes Loch des Schauspieltalents. Ja, da kannst das saugt alles auf, da kannst du machen, was du willst. Das saugt alles auf, was du machen kannst. Und sowas, dass sie romantische Komödien macht, ey, jeder muss Geld verdienen. Ja, ja? Wie gesagt, ich habe ja nur gesagt, was... Also die ist doch eine von den Guten. Die macht halt wirklich so zwei Arty-Filme für einen Kommerzfilm, kann man fast sagen. Das ist ja eine gute Quote, oder so, weißt du? Ja. Willst du nicht? Ich finde die süß. Kurz mal, bevor wir direkt... Ich würde mit ihr schlafen. Das würden wir alle. Ja. Und auch... Nein. Und mehr. Und mehr. Was auch immer das heißt. Ja, um es kurz zusammenzufassen, auch hier Black Swan, für die Leute, die es nicht kennen, Film von Darren Aronofsky, der vor zwei Jahren ist schon hier, ne? The Wrestler zum Beispiel gemacht hat und vorher hier, wie ist der nochmal, hier The Weltraum Fountain. Mit The Fountain, mit Hugh Jackman und so weiter. The Wrestler hätte meiner Meinung nach als Wrestling-Fan, auch nicht nur für die Story, die dort, die Story. Dort erzählt wurde und die Schauspielerei hätte durchaus Oscars verdient, die er leider nicht bekommen hat, nur für das Drehbuch, glaube ich. Hat jetzt Aronofsky dann seine nächste Chance mit Black Swan, einen Film über die Geschehnisse in der Balletttruppe mit Natalie Portman und die hier noch nicht erwähnt wurde, mit der will ich auch schlafen, Mila Kunis. Ah ja, doch, gute... Ja, zwei sehr gute Schauspieler. Auch gleichzeitig. Auch in der Kombination. Also, mein Take on zu Black Swan ist der, dass das für mich so mit, glaube ich, King's Speech, auf den wir später noch zu sprechen kommen, so mit einer meiner Favoriten auch ist. Also von all den Oscar-Filmen, die ich gesehen habe, der mich am meisten begeistert hat. Ich bin aber, muss ich auch sagen, ein großer Darren Aronofsky-Fan. Requiem for the Dream, Requiem for the Dream ist in meinen Top 5 of all times. Und The Wrestler fand ich auch super geil. Und Black Swan, ich will die gar nicht irgendwie vergleichen oder so, fand ich aber auch in der gleichen Stärke-Kategorie wie The Wrestler. Nur was mich bei, also bei The Wrestler gab es halt einfach diesen überragenden Mickey Rourke und es war irgendwie fast schon einfacher. Ja? Auf den Leib geschneidert. Genau, einfach, und bei Black Swan war ich erstmal so eine gewisse Reserve war da zu spüren, weil es ging um Ballett und Natalie Portman und ich weiß nicht, ich hatte Schiss, dass mir das zu künstlerisch ist oder zu Arthouse-mäßig oder so. Aber als ich den gesehen habe, muss ich echt sagen, ey, ich hatte danach, und das ist echt wahr, hatte ich Bock, mir Schwanensee live anzusehen. Und ich bin wirklich der Letzte, der irgendwie Bock auf so Ballett oder sowas hat. Aber das ist einfach, dieser Film hat mich so magisch in seinen Bann gezogen. Ich fand den von der ersten bis zur letzten Minute nicht nur unterhaltsam, sondern wirklich magisch irgendwie. Der hatte so eine ganz hypnotische Wirkung auf mich gehabt und der war selber wie ein Stück, wie ein Ballett oder wie ein Theaterstück oder was aber, es ja eigentlich ist. Ja, und das da hat für mich alles gestimmt, der Soundtrack, die Bilder, die Story, die schauspielerische Leistung, das hat alles so ein in sich schlüssiges Gesamtding abgeliefert und fand ich richtig geil und Natalie Portman war überragend in dem Film und musste den Oscar auch kriegen. Also da kann ich Eddie auch fast in allen Punkten endlich mal mitsprechen, also zureden oder beziehungsweise unterstütze ich dich. Ich gehe d'accord quasi mit allem, was du jetzt gesagt hast. Ich würde sogar noch hinzufügen, dass der Film auch nebenbei es noch geschafft hat, wirklich, wir waren zu viert damals. Du warst auch mit in der Pressevorführung, kann das sein? Ja, kann sein. Ja, ich meine, und wir waren wirklich vier Jungs, die da echt harte Filme und all sich schon so die ganzen Scheiße irgendwie reingezogen haben und auch gewissen Sachen gegenüber schon relativ abgestumpft sind, aber in dann Momenten, wo sie sich quasi nur die Haut vom Fingernagel zieht oder halt diese großartige Szene mit Winona Ryder im Krankenhaus, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber dass dann da vier Jungs sitzen, die echt schon wirklich alles gesehen haben und auf einmal dann zusammenzucken und mit den Zähnen zischen und oh, fies und übel und keine Ahnung und wirklich dann auch mit dieser jungen Frau, die da an ihre Grenzen geht und was sie auch wirklich, wie man sie körperlich getan hat, ja, und wirklich so mit ihr leiden und aber auch gleichzeitig Angst um sie haben. Das finde ich eine ganz große Stärke von diesem Film. Also zusätzliche Stärke zu den Punkten, die du noch schon genannt hast, ja. Ich habe beide alles schon gesagt im Grunde. Ich glaube, der Gregor kann gleich gar nichts mehr sagen, weil ich sage jetzt das Einzige, was vielleicht noch fehlt. Also ich finde es beim Thema Ballett, ich meine, wenn man es hätte mehr, also hätte ich vorher, klar, bei Black Swan denkt man sich schon, aber hätte ich vorher wirklich gewusst, dass es ein Ballettfilm ist, hätte ich ihn niemals geguckt, so vom Interesse her. Dann habe ich gehört, okay, den muss man gucken, habe ich natürlich auch gesehen. Und so ähnlich wie ich bin kein Football-Fan, aber so wie Any Given Sunday Football geschnitten hat, das ist halt wie Krieg dann. Du kriegst richtig das Gefühl mit, wie das so sein muss, auf dem Platz zu stehen, während es irgendwie prasselt und Action. Und so wurde Ballett umgesetzt für mich. Es wurde gut umgesetzt, sodass ich verstehe, was das Faszinierende daran ist, sowohl da zu tanzen, als halt auch mich damit zu beschäftigen, mit dem Thema Schwanensee, mit der Geschichte dahinter. Und was es auch bedeutet für eine Tänzerin, da teilzuhaben. So. Wie krass das ist, wie man sich kaputt machen muss, um überhaupt diese eine Chance zu kriegen. Und da musst du immer perfekt sein. Und dann bestenfalls, wie gesagt, Schwanensee halt dann beide noch spielen. Das ist ja alles schon ganz hohe Kunst. So. Und das wurde gut transportiert. Und ich hätte nie gedacht, dass mir ein Ballettfilm so gut gefällt. Also auch anhand, was ich da auch unterstützend sagen würde, auch anhand der Inszenierung, also die Kameraarbeit, Kameramann ist ja auch nominiert für einen Oscar, hat er meiner Ansicht nach vollkommen verdient, weil so dicht irgendwie und so dynamisch hast du ein Ballett, glaube ich, noch nie in einem Film gesehen. Ich glaube, der Kameramann hat auch Ballett getanzt währenddessen. Wahrscheinlich, aber ich meine, zum Beispiel, da gibt es ja diese eine Trainingssequenz irgendwie, wo ist die Kamera sich einmal Mann wild sogar? Irgendwie... die haben doch, ja, stimmt, der hat doch gerade geheiratet oder die ist schwanger geworden gerade eben. Ja. Auch dass sie halt, also ganz am Anfang, auch das fängt ja an mit quasi so ein Ballettstück und die sind so nah dran und irgendwie es wirkt halt nicht wie sonst. So. Das ist schwer zu erklären. Man hat nicht einfach nur eine Kamera aufgestellt und es gefilmt, sondern hat sich genau überlegt, welche Choreografie, das wirkt selbst halt wie ein Teil des Tanzes, des Balletts, ja. Geil, einfach geil. Das finde ich absolut immer, das ist das, was an Aronofsky-Filmen ich immer so dann besonders finde. Wenn du zurückgehst zu sowas wie Requiem for a Dream, die wirklich, wie hart die Folgen und das Erlebnis davon von Drogenrausch und alles und den Folgen dann sein kann. Oder einfach Leute, mit denen ich als Wrestler geguckt habe, ich als Wrestling-Fan kenne mich mit der Szene dort aus und so weiter. Und der hat natürlich die Sachen, die er dort gezeigt hat, viele sagen, oh, das ist ja ultra krass, der schneidet sich selber dann auf, dass er Blut da rauskommt und der macht so diese ganzen harten Sachen. Das ist alles eigentlich noch fast schon verharmlosend dargestellt, aber akkurat. Ne? Für einen Film, der so unterhaltend und quasi tragisch ist, wie er der dort zeigt, ist es so ein Bild von dem Sport oder einer Unterhaltungsform, die in der Form nicht gemacht wurde bei The Wrestler. Und das Ganze, das Gleiche eben dann auch auf wie ihr es alle schon erwähnt habt, auf Black Swan dann eben dort anwenden. Ballett stellt sich ja wirklich vor, die Typen mit den ganz engen Höschen und haben sich dann ausstaffiert und tanzen den Schwanensee oder den Nussknacker oder was auch immer. Ich muss immer an Top Secret denken. Ja, ich auch gerade. Wie sie so läuft und dann einmal aus dem Fenster fliegt, das ist herrlich. Ja, wo sie aber springt auf den Gemächern. Der bessere Ballettfilm, Fragezeichen. Aber ich finde, was halt The Wrestler, genauso wie jetzt halt auch Black Swan, dann auch nochmal so interessant gemacht hat, was Simon auch schon gesagt hat, ich meine, ein Ballettfilm. Ja, genau das. Also, wenn man sich sowas angucken und, oh, das ist doch bestimmt diese verkopfte Kunstscheiße irgendwie. Oder genau, sonst verkopfte Kunstscheiße. Sechs Tage, das war ich mir auch gedacht habe. Und ich finde aber halt, dass es, gut, Ballett ist vielleicht, ja, wahrscheinlich werden jetzt Millionen und Milliarden Ballettfans werden mich jetzt irgendwie hassen dafür, aber die hören alle unseren Podcast. Ja. Für mich ist das jetzt natürlich eine Randsporterscheinung, ja. Ich meine, klar, Ballett, große Kunst und Oper und okay, hat seine Daseinsberechtigung bestimmt und ist schon seit Jahren kultiviert, aber es ist nicht sowas, womit man sich jetzt quasi auch so jetzt in unserem Umfeld irgendwie auseinandersetzt. Wir wissen halt, okay, der spielt bei dem und dem Fußballverein, ja, aber wir wüssten jetzt nicht, dass der in dem Ensemble war. Okay. Eigentlich sogar nur zwei von den vieren hier. Aber genauso wie bei Wrestler, finde ich, ist ja auch das Faszinierende daran, dass er halt so ein bisschen mehr ins Detail geht, weil bei Wrestler waren es ja auch irgendwie, es war ja keine WWE, das war ja eher diese trashigen Hinterhof-Geschichten. Das waren aber auch dann richtige Wrestler, die er dort genommen hat und ich erwähne nochmal eine Szene kurz, der Typ, der bei The Wrestler Mickey Rourke da Steroide verkauft hat, ne? Das war ein Kerl, den die dann so aus der Szene gefunden haben, der wurde kurz danach verhaftet für Steroide verkauft, nachdem der Film rausgekommen ist. Der gerade dann Authentizität, die reingeht, das spüre ich als Fan, dass sich jemand ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was normalerweise unter Nicht-Fans dann eben nicht damit gemacht wird. Ich glaube, bei Ballett-Fans wird es wohl ähnlich sein, dass die dann viel Nachvollziehbares dort aus sowas wie Black Swan mitnehmen können, was natürlich überspitzt ist, aber das weißt du wahrscheinlich erst, wenn du Wrestling-Fan oder Ballett-Fan oder Ballett-Tänzer dann bist. Ja, aber so auch die Wunden, die man sich durch das Tanzen quasi oder durch das Training beifügt, ich glaube schon, dass das sehr authentisch ist und sogar vielleicht noch verharmlost. Also ich habe mit aber so die Psychokomponente von Black Swan, die ist ja einfach nur teilweise, wie du meintest, so, da zieht sich alles in einem zusammen und sämtliche Körperteile ziehen sich soweit es geht zurück nach innen. Ich hatte, nachdem ich ihn gesehen hatte, hatte ich mit ein paar Leuten aus der hier Stage Musical Schule irgendwie mal drüber gesprochen, die mich gefragt hatten, ob ich den gesehen habe, und dann haben sich den auch angeguckt und die meinten, ey, also das ist schon wirklich, wirklich, wirklich gut dran, was er da an, sag ich mal, Körperschindung und auch Psychoterror irgendwie rübergebracht hat in dem Film. Also da waren die wirklich gut von beeindruckt, weil sie gemeint haben, das hat er echt ziemlich gut getroffen. Also es ist wirklich, muss schon... Ich finde, das ist auch eigentlich so die Stärke von dem Film, ist auch, und das ist das, was mir an dem auch so gut gefallen hat, ist, dass dieses Streben nach Perfektionismus, was ja das Leitmotiv im Prinzip in dem Film auch ist, so dass fand ich so gut rübergebracht. Deshalb fand ich auch Natalie Portman so gut, weil sie das so in ihrem Charakter, in ihrem Blick, du hast es richtig gesehen, so eine gewisse Verbissenheit, aber gleichzeitig auch einen gewissen Schmerz und eine gewisse Trauer dann mit dieser tyrannischen Mutter, die versucht durch ihr Kind, sage ich mal, ihren eigenen nicht erlebten Traum nochmal auferleben zu lassen. Und ich fand, das war wirklich gut gespielt und auch dann gerade, wie sie auch einerseits selbstbewusster wird am Ende, aber auch naja, kaputter auf eine gewisse Art und Weise. Ich fand das schon, und dann endet es ähnlich wie Piep. Ich glaube, ich piep's einfach raus alles. Ja. Also so viel bei allem Spoilergrad würde ich dann nicht dort reintun, wenn man sich den dann noch angucken will. Aber gut, auf Black Swan kommen wir sowieso nochmal zu sprechen, wenn es dann um die einzelnen Nominierungen dort geht. Vor allem keiner weiß jetzt, warum wir lachen, weil du das ja weggepiepst hast. Ja, genau. Alles gut, Marley, ich habe aber vorher ein Disclaimer. Ich weiß, aber soll man... Ich kann nicht über Filme sprechen, wenn ich nicht über Filme sprechen darf. Ja, wie soll ich denn die elementaren Sachen ständig umschiffen? Das kann doch kein Mensch. Nein, aber du musst ja sagen, es war jetzt auch keine Affekthandlung. Ja, du hast ja effektiv der Leiche einfach fünfmal das Messer reingestochen, methodisch gesprochen, was am Ende passiert. Ich habe da vor 5 Minuten überlegt, wie ich den Satz formuliere. Das hat trotzdem nicht gut geklappt. Vielleicht piepse ich einfach nur bestimmte Stellen raus. Ne, damit oder einfach man sich nur mich. Piepst dich doch in Zukunft. Achso, ja, ich lösche deine Spur einfach, dann passt es. Gut, lass uns zum nächsten Film gehen. Hier in der Auflistung, der wird eigentlich vom alphabetischen R bei T kommen, weil ein The davor hängt, aber das F, The Fighter, oder auch bekannt als Christian Bale, gib mir endlich meinen Oscar, verdammt nochmal. Oh, da kann ich pinkeln gehen, weil den habe ich nicht gesehen und sonst spoilert mich der Eddie. Ja. gut. Den aber kann man zum gar Thema nicht Christian Bale, gib mir endlich meinen Oscar, muss ich sagen, kann er gerne haben. Kann er echt gerne haben. Ja. Also ich habe ihn gesehen. Fass doch kurz mal zusammen, Daniel. Was ist der Grundkern des Films, außer Christian Bale will einen Oscar? Es geht um zwei Brüder, beides Boxer. Nur der eine hat halt seine besten Tage schon hinter sich, ist mittlerweile schwer drogenabhängig, was aber die Familie nicht so wirklich mitbekommt. Und es geht um, oder beziehungsweise nicht so wirklich wahrhaben will. Und es geht um halt seinen jüngeren Bruder, dargestellt von Mark Wahlberg, der quasi jetzt dabei ist, sich als eigener Boxer irgendwie zu emanzipieren und seine eigene Boxkarriere irgendwie voranzutreiben. Nur das wird halt durch die Familie, vor allem halt durch Mutter und seinen älteren Bruder, dargestellt durch Christian Bale, immer wieder ein bisschen verhindert, sabotiert und in die falschen Bahnen gelenkt. Also man muss ja sagen, Christian Bale, der ältere Bruder, der mal einen großen Kampf hatte gegen, ich habe schon wieder Sugar Ray oder irgendwas. Jedenfalls und davon halt so ein bisschen zehrt von diesem alten Fame, ist gleichzeitig auch der Trainer von seinem jüngeren Bruder und hat ihm im Prinzip alles beigebracht. Aber gleichzeitig ist er auch der Grund, warum der Bruder nicht so richtig erfolgreich wird, weil durch diese ganzen Drogengeschichten, da gibt es dann Szenen, wo dann einfach er, Christian Bale, nicht zum Training kommt, weil er irgendwo in einem Crackhaus sitzt und vollgedröhnt ist und einfach das Training verschwitzt. Mhm. Und dadurch natürlich auch die Karriere seines jüngeren Bruders gefährdet. Und keiner will es so richtig warm und dann lernt sein Bruder quasi eine Frau kennen, eine richtige Powerfrau, eine Barkeeperin, und die ihm so quasi sagt, so, die ihm so ein bisschen auch den Kopf umdreht und ihm quasi sagt, ey, wenn du Erfolg haben willst im Boxgeschäft, dann musst du dich quasi von deiner Familie emanzipieren und von deinem Bruder als Trainer trennen. Und dann beginnt halt so dieses Drama, weil dieser Boxer, gespielt von Mark Wahlberg, im Prinzip, man kann es glaube ich so sagen, der ist eigentlich dumm. Also ist kein heller Typ, sondern ist einfach einer, der kann halt boxen und hat halt hinter sich einen riesen Stab an Leuten, die mehr oder weniger für seine Interessen verantwortlich sind, wie es ja wahrscheinlich auch oft in echt ist, und die ihn halt irgendwie lenken, und er lässt sich halt sehr leicht beeinflussen. Ja. So kommt es halt unter anderem dazu, dass er halt in der falschen Gewichtsklasse, beziehungsweise irgendein Boxer kommt, der direkt aus dem Knast irgendwie entstiegen ist und mit dem kämpfen halt muss, und obwohl er gar nicht seine Gewichtsklasse ist, irgendwie richtig böse aufs Maul kriegt. Und das halt aber auch nur macht, weil seine Mutter und sein Bruder halt denken, das wäre halt richtig und ja, leichtes Ding. Halt und weil sie das Geld halt haben wollen. So, und, und das ist halt das Drama, was dann so in dem Film entsteht, dass zwischen diesen beiden Brüdern und dann... auch eine wahre Geschichte. Ja, da muss, ja, klar, auf jeden Fall. Mickey, wie heißt er? Ward? Nee. Mark? Achso, der Richtige meinst du? Ja, Gott, das ist wieder so. Ich sag ja, ich und Namen, es ist zum Kotzen. Ich kann einfach über nichts mehr reden. Auf jeden Fall basiert es auch auf einer wahren Begebenheit, sozusagen. In welchem Umfang ist ja eh immer unterschiedlich. Ich denke mal, das ist mehr kreative Lizenz bei vielen, um da einen guten Film draus zu machen, als bei anderen Sachen. Und man sieht im Film... Mickey sieht Ward, man, doch. Im Film sieht man halt irgendwann mal die beiden Brüder. Also werden sie halt nochmal in Szene gesetzt. Und das ist echt erstaunlich, wie gut Christian Bale quasi an dem drogenabhängigen älteren Bruder dran ist. So. Also das ist auch, wenn man mal jetzt von der Story weggeht, sondern mal den Film bewertet, muss ich sagen... auch so ein typischer Film, ähnlich wie viele andere, die dieses Jahr nominiert sind. Guter Film, aber lebt halt auch, finde ich, einzig und allein von Christian Bales Performance. Also die Story an sich fand ich relativ simpel, muss ich sagen. Also relativ, also wenn man den mal so über die gesamte Strecke guckt, was da passiert, okay, da ist halt ein Boxer und sein Bruder und die Familie und schafft das am Ende doch noch erfolgreich zu werden oder nicht. Das ist eigentlich so eine klassische Drama-Sportfilm, also den hat man in ähnlichen Facetten wirklich schon auch zahlreich gesehen. Was ihn besonders macht, ist einerseits Mark Wahlberg in einer eher untypischen Rolle, nämlich so ein bisschen als nicht Alpha-Männchen, sondern obwohl er ein Boxer spielt, halt so ein bisschen einen unbeholfenen, schüchternen, bisschen treudoven Typen. Der auch mal was sagen will. Ja, und Christian Bale halt, eigentlich ist es die Christian Bale Show, so wie sie Heath Ledger war bei Joker, lustigerweise in dem Film, wo Christian Bale die Hauptrolle hatte, ist es in dem Fall Christian Bale, der abgemagert als Cracksüchtiger halt allen die Show stiehlt. Mit geiler Hubschrauberlandeplattform. Ja, genau. Und das ist halt wirklich, ja, das ist halt das, weshalb man sich, glaube ich, den Film anguckt. Aber als besten Film würde ich sagen, also... Nee, als besten Film würde ich ihn auch nicht bezeichnen, aber ich muss auch so zugeben, ich bin leidenschaftlicher Boxfilmseher. Also ich kann, egal welche Boxkämpfe oder welche, in welchen Filmen es um Boxkämpfe geht, ich fieber mit. Irgendwie kriegen die es immer hin, dass ich da glaube, auch wenn ich jetzt Rocky 3 irgendwie schon zigtausend Mal gesehen habe, ich gehe trotzdem mit. Ich freue mich, wenn der Klapperding auf die Fresse haut. Ja. Also es, gut. Es ist dein Genre sozusagen. Ja, ich weiß es nicht. Es ist ein Genre, das mich immer sehr stark befeuert. Und bei dem Film muss ich auch sagen, die Boxszenen waren ziemlich cool. Mhm. Also die kann man, doch, da gibt es wesentlich. Ja, doch, finde ich auch. Also ich wollte nur noch sagen, auch wollte noch mal an der Stelle erwähnen, die Mutter von ihm, gespielt von Melissa Leo, die so eine Trash-Mutter spielt, so ein bisschen. Aber Karriere geil, aber nicht dumm, aber so ein bisschen assi. War auch sehr gut gespielt. Die ist sie sogar nicht auch nominiert? Die ist auch nominiert. Also da, das ist, wie gesagt, ein Film, der natürlich dann auftaucht in der besten Filmeriege, aber wirklich durch die Performances dann dadurch gekommen ist. Christian Bale als bester Nebendarsteller gewählt. Ja, und bester Nebendarsteller, Melissa Leo und Amy Adams auch. Also ja, zweimal auch sehr gut. Aber die fand ich eigentlich im Gegensatz zu den anderen beiden. Doch, ich fand die gut, zumal man halt bei ihr weiß, dass sie eher aus dem Dings kommt, aus dem Comedy-Bereich, fand ich das schon eine gute Performance. Ja. Also sie hat doch den Film gemacht mit Glenn Close als Nonne, hier Tränendrüse vor ein, zwei Jährchen. Ach, wie heißt er? The Reader? Nee, nicht The Reader, aber ja, da war sie auch nominiert für einen Oscar. Also ich denke mal, sie hat auch natürlich Sunshine trotz... Nein, es war auch irgendwie Doubt. Mit Philip Seymour Hoffman, ja, Doubt. Doubt war es, ja. Okay. Aber wollte ich auch nur sagen, Darren Aronofsky, übrigens auch Produzent von The Fighter. Ach, ehrlich? Hat er ja ein gutes Händchen. Ja. Genau, gedreht von David O. Russell. Der hat auch ganz viele gute Filme gemacht, das weiß ich noch gar nicht. Highlander. Das war Russell McKay, Mann. Entschuldigung. Der auch gemacht hat Razorback, ja? Das Wildschwein des Grauens. Guter Film. Sehr guter Film. Razorback, das Wildschwein des Grauens. Ja. Falls du den nicht gesehen hast, google es mal. Der ist dann ganz groß. Nette Wildsau. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben gerade gesagt, wir reden über True Grit. Ja, Mikrofon geschnappt. Ich habe gestern mit Eddie zusammen True Grit geschaut. True Grit, wir waren noch nicht ganz bei True Grit, aber wir gehen alphabetisch vor. Gehen alphabetisch vor, aber das können wir gerne hier einwerfen, wenn wir dich schon mal am Mikro hier dran haben. Eigentlich machen wir es alphabetisch, aber wenn wir dich jetzt hier, wie gesagt, schon mal dran haben, lass uns doch ein bisschen über True Grit sprechen. Du hast ihn gerade frisch gestern gesehen, ja, zusammen mit Ede. Auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ah, ich glaube, das ist die beste, glaube ich, Variante, wie man den hierzulande dann gucken. Kannst du kurz zusammenfassen, was ist das für ein Film, worum geht es? Also das ist ein Remake von einem Film, der auch True Grit hieß, der, weiß nicht, in den 60ern rauskam, glaube ich. John Wayne. Mit John Wayne, der Western-Legende. Mhm. Auf Deutsch heißt er der Marshall. Genau. Und die Coen-Brüder haben das jetzt quasi gerade neu aufgelegt, diesen Film, mit Jeff Bridges in der Hauptrolle. Und Matt Damon, so als sein Sidekick, wenn man so will. Und Untertitel sind deshalb wichtig. Also ich finde, viele reden recht deutlich, aber was Jeff Bridges nuschelt, ist ohne Untertitel echt sehr schwer zu verstehen. Wahrscheinlich auch, wenn man Amerikaner ist, schwer zu verstehen. Es geht darum, dass quasi ein junges Mädchen, die fantastisch, wie heißt die nochmal? Ich habe ihren Namen vergessen. Boah. Die spielt fantastisch. Steinmetzenhürden. Irgendwie so. Steinhürden-Metzen. Aber das ist jedenfalls ein Mädel, die wurde... Amy Steinfeld. Genau, Amy Steinfeld. Die wurde aus einem landesweiten Casting irgendwie ausgesucht und ist jetzt ja auch für einen Oscar nominiert für die beste weibliche Hauptrolle. Ich finde die Nebenrolle. Wo ich mich noch gefragt habe, warum eigentlich Nebenrolle? Die spielt nämlich eigentlich die Hauptrolle. Das fragt sich irgendwie jeder, glaube ich, momentan. Also, warum das auch immer so ist. Ja, aber weiter bitte. Genau, und ihr Vater wird umgebracht. Das ist noch insofern kein Spoiler, weil das direkt am Anfang die Story einleitet. Und der Mord geschieht nicht in dem Film, sondern es wird direkt erzählt, dass er ermordet wurde, dann in meinen Augen kein Spoiler ist. Der Mord geschieht in der Werbung für den Film, dass gesagt, ihr Vater ist tot, so schaut ungefähr den Film an. Ja. Also die Leiche wird gezeigt direkt, aber nicht wie der Akt des Mordes vonstatten geht. Naja, jedenfalls macht sie sich, es ist ja auch ein Remake, ne? Aber viele werden wahrscheinlich das Original nicht geguckt haben. Aber es geht halt darum, dass sie dann quasi Rache sucht für den Mord an ihrem Vater. Und Jeff Bridges spielt einen alternden Revolverheld, den sie da sozusagen verpflichtet, um mit ihr zusammen auf Rache-Tour zu gehen. Und Matt Damon spielt eben auch einen Texas Ranger, der auch auf der Suche ist nach dem Mörder aus anderen Vaters. Gründen. Ja. Aus anderen Gründen, aber eben dieselbe Person sucht. Und die schließen sich dann zu so einem Trio Infernal zusammen. Und die Reise beginnt. Ja, ist schwer jetzt, ich will jetzt nicht zu viel Handlung vorwegnehmen, aber es ist halt echt ein richtig cooler Western und richtig dreckig und super besetzt. Wie gesagt, mit Damon, Jeff Bridges und die Amy Steinfeld, die finde ich alle super. Und Haley. Wahrscheinlich in 10 Jahren werden wir den Namen alle wissen. So, weil die, also nach dem Film hat die auf jeden Fall... Ja. Die war, wie alt habe ich gesagt? 13 war die bei dem, beim Dreh von dem Film. Aber ganz schön groß für 13 Jahre, ne? Ja. Also entweder Schnurrbar. Die haben die Stiefel da so wirklich hochgekommen. Ja, oder Jeff Bridges ist ganz klein. Das kann auch sein. Ja, jedenfalls ist das ein super Film. Ja, also Ede, du hast ihn natürlich jetzt das zweite Mal dann oder mindestens das dritte Mal schon mittlerweile gesehen. Nee, ich hatte ihn schon mal zur Hälfte gesehen, und aber auch nur einmal ganz. Was soll ich sagen? Der Nils hat schon vieles vorweggenommen. Storymäßig gibt's nichts mehr zu sagen. So, ansonsten fand ich das einen erstaunlich geradlinigen Coen Brothers Film. Also eigentlich so geradliniger geht's eigentlich gar nicht. Also zumindest von ihnen habe ich sowas noch nie gesehen. Fast schon Mainstream, würde ich sagen. Das ist das, was du oft gehört hast. Ne? Ja, das was ist mich aber auch wirklich, ich habe trotzdem irgendwie ständig mit irgendwelchen Symbolen oder so gerechnet und so. Aber relativ, es war einfach ein klassischer Storytelling, eine geradlinige Story, eine Rachegeschichte im Prinzip, ohne wirklich einen großen Höhepunkt meiner Meinung nach. Also der Film lebt sehr von den Performances, von den Schauspielern und von den Dialogen, aber es gibt jetzt nicht wirklich den krassen Showdown oder die krasse Sequenz, die einem explizit, finde ich, im Kopf bleibt, außer vielleicht das Ende, wo ich jetzt nichts zu sagen kann, wie immer. Oder hier dieser Dialog mit den zwei Jungs in dieser Hütte. Mit den zwei Jungs? Ach da, mit John Goodman einer. Ist es John Goodman? Ich glaube, es ist John Goodman. Ich glaube, es war ein Cameo von John Goodman. Aber egal, auf jeden Fall. Die beiden in der Hütte? Der Dicke, ich glaube, es war John Goodman. Ich habe es nicht nachgeguckt. Ich hatte das Gefühl, es war... Man könnte es ja mal nachgucken, aber egal. Auf jeden Fall muss ich sagen, so für mich ist das nicht... Also kein Western, der an die zum Beispiel Leone-Klassiker rankommt. Also deshalb kann ich dem Film auch nicht eine bessere Bewertung geben, als sagen, dass es ein guter Western ist oder so. Aber ich habe schon bessere Western gesehen. Das ist einfach so. Und mit den Western muss ich automatisch meiner Meinung nach immer mit anderen Western vergleichen lassen. Aber... ja, ich fand den auch super unterhaltsam. Ich fand, es war ein toller Film. Der hat mich am Ende richtig rührend mitgenommen. Ich hatte ein Kloß im Hals, muss ich sagen. Ich fand Jeff Bridges überragend. Ich fand ihn dort auch besser als in Crazy Heart. Und auch besser auch als in Tron. Hm? Ja, lass uns das Thema besser nicht ansprechen. Und ich fand ihn einfach wirklich geil. Ich fand Matt Damon super als den, ja, bisschen Deppen. Also der zwar cool war und auch hilfreich, aber irgendwie er wurde halt nicht so richtig ernst genommen, hat das eigentlich auch ganz gut gespielt. Die Hayley Steinfeld fand ich super, also ja, fand eigentlich alle schauspielerischen Leistungen super, und den sollte man sich schon angucken. Wenn man auf Western steht, dann kann man da echt nichts falsch machen, aber ist jetzt auch nicht mein bester Film des Jahres. Nee, das ist, glaube ich, auch so eine... Seh ich eh nicht. Also. Ja, ich denke mal einfach alleine durch die fast schon übermäßige Erwartungshaltung, die du hast. Du hast die Coen Brothers, du hast Jeff Bridges, hast echt viele gute Schauspieler da, die ja drumherum geschart, dann erwartest du vielleicht, dass da ein bisschen mehr als nur ein geiler Western bei rauskommt. No, ja, ein bisschen, also vor allem, also ich weiß nicht, der spielt ja so ziemlich zu, also gegen Ende der ja glorreichen Westernzeit, also es ist ja schon leicht Red Dead Redemption-Zeit. Ja, es ist ja schon leichte Technisierung irgendwie spürbar, weil die da auch am Anfang mit der Eisenbahn ankommt und so. Was mich an dem Film deutlich mehr überrascht oder beziehungsweise begeistert hat, war halt so dieser Umgang mit Tod und Rache und Vergeltung, den diese amerikanischen Bürger zu der Zeit schon irgendwie Intus gehabt haben. Also wir am Anfang Alltagsgegenstand. Ja, so, das war ja, ich meine, guck mal, am Anfang, da wird ja gleich diese Hinrichtungsszene gezeigt, wo dann so 3-4 Jungs gehängt werden und wie das quasi so. Da wird sogar in einer Szene gesagt, dass das Hotel oder so, dass die Räume alle ausgebucht sind, weil so viele Leute gekommen sind, um der Hängung, wie sagt man, der ja. Hinrichtung beizuwohnen, weil das halt scheinbar ein Event ist. Ey, hast du gehört, da werden die drei Leute. Ja, das sind die Super Bowl-Tickets von damals. Ja, ja. Die Hinrichtung, yeah, hast du Tickets? Ja, erzähl, wie war's. In der Richtung hätte ich mir halt ein bisschen mehr erhofft irgendwie. Also ich habe halt gedacht, okay, das es ist eine Rache-Geschichte, aber das Thema Rache... Moralisch meinst du ein bisschen. Ja, so, ich weiß nicht, beziehungsweise ein bisschen mehr, dass die Kohnen mehr ihre Sichtweise darüber irgendwie Also ich muss sagen, so. Das muss man vielleicht auch mal erwähnen an der Stelle, womit ich auch nicht gerechnet habe, es ist eigentlich eine Western-Comedy. Also es ist wirklich ein sehr lustiger Film und er ist auf jeden Fall mehrheitlich lustig, als er spannend, brutal oder actionreich ist. Also es ist wirklich... oder? Also es wurde viel gelacht. Ich habe es als Komödie empfunden. Ich finde auch, er hat viele lustige Stellen gehabt. Ja, einfach, was auch, finde ich, an Jeff Bridges viel liegt. Und auch Matt Damon hat auf jeden Fall auch das Talent, sehr lustig zu sein. Aber Jeff Bridges hat natürlich echt den Charakter auch teilweise sehr humorvoll dargestellt. Das Wettschießen von den beiden, wie er vom Gaul absteigt, ich musste so lachen. Das ist sehr großartig. Aber trotzdem ist es auf keinen Fall eine Komödie. So weit würde ich nicht gehen. Also nee, da gibt es schon... Ja, gut, die Coen Brothers haben ja in beide Richtungen, ja, in dramatische und spannende Filme und auch ins Komödienfach dann sehr viel Expertise bewiesen in der Vergangenheit, dass sie diese Elemente jetzt bei einem Film, wo man, glaube ich, dann auch eben spürt, der Druck ist von ihnen gegangen ein bisschen, ne? Die sind jetzt etabliert, auch in den Augen der zahlenden Zuschauer, dass die Kinofilme von denen Erfolg haben, also nicht nur gute Filme, aber wenig Boxoffice, auch von den Awards her mit. True Grit ist der erfolgreichste Coen Brothers. Ja, genau, Film. Genau, das ist es eben. Ne? Also finanziell gesehen. Der hat sich durch den Kredit, dadurch, der Film hat sehr gute Besprechungen bekommen und die Leute wissen, hey, Coen Brothers, No Country for Old Men, There Will Be Blood, die bekanntesten, also den normalen Kinogängern. There Will Be Blood ist nicht Coen Brothers. Achso, Dings da. Paul W. An welchen denke ich denn gerade? An welchen Film denke ich denn gerade? Paul Thomas Anderson, sorry. PTA war das, ne? Ja. Aber No Country for Old Men war der da Big parallel. Big Lebowski ist Coen Brothers. Ja, Kult aber dann mehr, ne? Also, dass sich dann kultmäßig dann das entwickelt hat. Der Punkt, den ich machen wollte, war, dass die Coen Brothers jetzt sozusagen, die gelten als Qualitätsmerkmal, ne? Du weißt, was dazu kommt. Du hast Jeff Bridges, der bei der Beliebtheitsskala momentan am größten Stand seiner Karriere ist, durch die Oscars, durch den Kulterfolg mit Lebowski, alles, was dazu kommt. Und es hat einfach alles gut ineinander gegriffen. Ich weiß nicht, ob ein Western an sich heutzutage so gut funktioniert hätte, wenn du nicht diese Elemente gehabt hättest. Also keine Coen Brothers, keinen Jeff Bridges und vor allem Matt Damon, der natürlich eine Nebenrolle hat aber auch natürlich die Zugkraft als Schauspieler. Ich glaube, da hat alles gut zusammengepasst, dass die jetzt weit über hunderte Millionen Dollar eingespielt haben mit dem Teil. Aber ich muss jetzt nochmal kurz klugscheißen. Weil das Thema Remake ist ja jetzt ein bisschen, auch gerade in Bezug zu diesem Film, das wird ja, glaube ich, da fragt man sich nach, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder darauf hinweisen muss, nach Departed so, wieso kann es sein, dass wieder ein Remake quasi als Oscar nominiert wird? Verjährungsfrist würde ich fast sagen. Ja, so wie ich es verstanden habe, ist es kein richtiges Remake von dem Marshall-Film, sondern es ist einfach nur eine Adaption der Novelle, auf der auch der Marshall quasi oder der alte True Grit irgendwie beruht. Das ist doch legitim. Das ist legitim, nur weil halt auch oftmals in der Presse irgendwie gesagt wird, ja, das ist das Remake oder Western-Remake von dem John Wayne-Film und so weiter und das... ich glaube, da sind die sehr vorsichtig, dass sie das halt nicht irgendwie sich so auf die Fahnen schreiben wollen. Gut, das ist das Naheliegendste, was du als Berichterstattung, wenn du Berichterstattung machst, dann sagst, es ist ein Remake von dem Film, weil es schon so einen gab. Na? Es muss aber dann nicht dann heißen, dass das die Intention unbedingt gewesen ist und ich finde das auch keinen wirklich großen Punkt, dass ich dem das jetzt ankreiden würde, nur weil es ein Remake oder Neuinterpretation einer bekannten Vorlage ist, die es schon als Film gab, dass er jetzt nicht auf eigenen Beinen stehen kann. Also da finde ich sowas wie was David Fincher jetzt macht mit der Stieg Larsson, mit der Millennium-Trilogie, finde ich da schon fragwürdiger. Ja. Also das finde ich dann, aber so ein Film, also selbst wenn es ein Remake wäre, ich meine, der ist aus den 60ern, dann finde ich nach 40 Jahren oder so, kann man ruhig auch nochmal mit neuen Schauspielern und neuen Leuten ein Thema nochmal aufleben lassen. Genau, glaube ich, dass auch jetzt viele jüngere Leute sich vielleicht auch nochmal den alten Film angucken werden oder die Aufmerksamkeit ja nochmal auf den alten Film gelenkt wird, was dem ja auch zugutekommt. Ist auch gerade frisch nochmal auf DVD erschienen, natürlich, sogar mit True Grit als Untertitel. Ja. Es wäre was anderes, wenn jetzt zum Beispiel die US-Version von Let the Right One In oder sowas nominiert worden wäre und das Original deswegen übergangen worden wäre. Das wäre, glaube ich, ein Punkt, wo man das dann diskutieren kann. Aber das wäre ein Stich in mein Herz. Hast du das Remake gesehen? Nee, noch nicht, aber ich habe gehört, es soll gut sein. Ja. Ah ja. Das Lustige, lustigerweise ist bei dem Remake von Let the Right One In, ist der Schwachpunkt des Remakes das, was die Stärke des ersten Teils war, nämlich die weibliche Hauptrolle. Ja, komisch, ne? Und das ist die Tussi aus Chloe Moritz, oder wie die heißt, aus Kick-Ass, ne? Und der Klee ist aus The Road. Eigentlich, ja, eigentlich gute Schauspielerin, aber sie kriegt, man merkt richtig, wenn man beide Filme geguckt hat, merkt man, dass diese schwedische Schauspielerin einfach überragend war. Hm. Hat die nicht so gut hingekriegt, meiner Meinung nach. Aber das nur so am Rand. Das mal so mit reingeworfen. Gut, das zu True Grit. Du bist eingeladen, gerne weiter zu bleiben, Nils, weil jetzt gehen wir zu einem Film, den hat jeder gesehen. Oh. Ja. Wir sind bei I angelangt, oder auch I mit Inception. Ja, okay, da kann ich noch kurz bleiben. Inception, Christopher Nolan, Follow-up zu Dark Knight. Ja, guter Film. Ja. Oder? Oder wie, ich glaube, da sind wir natürlich auch dann, weil es ein Film ist, der sehr, sehr viel Diskussionsgrundlage eigentlich bietet. Wie man den findet, wie stimmt, man den interpretiert. Stimmt, den habe ich vorhin vergessen, ganz... Ja, ich gar nicht mehr auf dem Zettel, als ich gesagt habe, welche meine Top-Favoriten sind. Inception, ja. Ja, du würdest fast denken, auch Inception wäre so ein Film, der bei einem normalen Oscar-Gefüge mit 5 Filmen auch übersehen werden könnte. Ne? Weil der schon so kommerziell erfolgreich ist, der braucht nicht noch den Oscar-Bump dazu, wenn er dann kommt. Ich halte Inception aber auch nicht für das klassische Oscar-Material. Also ja, das ist mittlerweile ja schon bei 10 Filmen. Mittlerweile ja, aber früher wäre der Film nicht relevant gewesen für eine Oscar-Nominierung. Dafür gesagt, bietet er da, einfach... Weil Leonardo DiCaprio dort keine schwuler Transsexueller ist, der verfolgt wird. Zum Beispiel. An der Grenze zum zu Libyen. Beispiel. Ja. Der hätte tricktechnisch, beziehungsweise die ganzen Technik-Oscars, da wäre er auf jeden Fall drin, aber er wäre niemals in die Kategorie bester Film aufgenommen worden. Aber wer weiß, also dadurch, dass wir 10 Filme haben, ich finde aber auch, Christopher Nolan hat sehr, sehr viel Kredit gewonnen, auch als guter Filmmacher, alleine durch eben Memento, Dark Knight und alles, was noch dazugekommen ist, der ohne Christopher Nolan und seinen Kredit, den er sich aufgebaut hat, wäre Inception jetzt auch kein Film gewesen, der fast $1 Milliarde weltweit eingespielt hat. Ohne etabliertes Konzept, ohne Buchvorlage, die es gegeben hat, einfach von einer Idee und einem Money Shot in der im Trailer gekommen ist, wo sich halb Paris dann umdreht. Und unter der Prämisse hat er es komplett dann verkauft. Erzähl doch mal kurz, Daniel, einmal kurz zusammenfassen, worum geht es in dem Film? Oh, für die Leute, die es nicht gesehen haben sollten. Es geht um eine Bande von Traumdieben, die mithilfe modernster Technik oder beziehungsweise Traummanipulatoren, die mithilfe von modernster Technik in die Träume von gewissen Leuten eindringen können, um dort aus dem Hirnkasten Informationen zu stehlen, in der Regel. Und jetzt erstmals eine Idee ins Hirn eines Großindustriellen pflanzen sollen, damit sein Konkurrent quasi den Markt dominieren kann oder über ihn, keine Ahnung. Genau, also wenn Freddy Krüger Dieb wäre und nicht Massenmörder, dann wäre das im Prinzip Nightmare on Elm Street. Ja, es hat ungefähr so, ja. Genau, es hat ungefähr ein bisschen sowas davon, wenn du zum Beispiel eine Fremdsprache lernst und während du schläfst dir diese Kassetten dann anhörst. Je ne sais quoi. Es ist so, als ob dann jemand nicht hier dann Fremdsprachen dann ins Ohr flüstert, sondern in die Träume reingeht und sagt, hey, überleg dir doch mal hier die Formel für durchsichtiges Aluminium oder irgendwie sonst was. Also es ist ein eigentlich komplexer Plot, der sich ein bisschen leicht runterbrechen lässt, aber von dieser ungewöhnlichen Idee dann komplett getragen wird. Was im Übrigen so ein typisch weibliches Ding ist, den Mann glauben zu lassen, es wäre seine Idee und dann im Sinne der Frau zu handeln. Eigentlich ist das das, was Frauen schon seit Jahrhunderten machen. Genau, es ist die Rache von Leonardo DiCaprio, da hat es den Film nämlich andersrum gemacht. Ja. Ja, und Hauptantriebs- oder Hauptmotivation von Anführer Leonardo DiCaprio, der das Team zusammenstellt, um quasi diese Idee in das Hirn von dem Großindustriellen zu pflanzen, ist halt, dass er aus seiner Heimat vertrieben wurde, beziehungsweise ins Exil gehen musste, aufgrund widriger Umstände und jetzt nun versucht, mit allen Mitteln zurückzukommen, um halt auch wieder zu seinen Kindern zurückzukommen. Es ist ein bisschen schwierig dort, und ich finde, man kann durch die ganzen Verstrickungen und Begebenheiten, die dort sind, es ist ein bisschen komplex, das zusammenfassen. An sich fand ich Inception als Film, wenn man sich in Ruhe hinsetzt, es ist ein anstrengender Film zu gucken, aber man kann dem eigentlich allem gut folgen, was dort also das ist ja das, was auch die Kritiker von Inception sagen, ist ja auch, dass der Film durch seine Struktur so kompliziert ist, dass Nolan auch darauf angewiesen war, im Film seine Hauptdarsteller, seine Protagonisten immer quasi das Ganze erklären zu lassen, was dann irgendwie dann auch manchmal fast schon befremdlich rüberkommt, wenn dann zum 6. Mal irgendwie Ellen Page da ist und nochmal zusammenfasst, wie denn jetzt eigentlich das Traumklauen funktioniert und man merkt, es ist halt, damit der Zuschauer nicht auf der Strecke bleibt. Ich fand das aber irgendwie ganz sympathisch und elegant gemacht. Also ich fand es weder langweilig noch nervend und muss sagen, dass es halt irgendwie auch funktioniert hat. Also ich hatte zumindest das Gefühl, ich habe mich zwar immer so an der Grenze des Überforderten gefühlt, aber doch immer noch so, dass ich das Gefühl hatte, ich glaube, das macht alles Sinn. Also ich war nie ganz verloren, wie bei einem David Lynch-Film oder so, wo du plötzlich denkst, so, bin ich zu dumm oder macht das keinen Sinn? Sondern du hast schon das Gefühl gehabt, dir werden genug Bausteine geboten, um das Ganze sinnvoll irgendwie zusammenzubauen. Deshalb beim zweiten Mal fand ich ihn auch noch geiler, weil ich dann, bei Filmen wie auch bei Fight Club oder so, wo du dann so mit einer gewissen Relaxedheit rangehen kannst, weil du jetzt schon weißt, du bist nicht mehr so geschockt von den geilen, bombastischen Bildern und kannst dich mehr auf die inhaltlichen und Detailfragen konzentrieren. Und da hat sich dann auch die Genialität des Films für mich so erschlossen. Aber ich glaube auch nicht, dass der den Oscar gewinnen wird für den besten Film. Das also, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Geil, wir haben jetzt wieder einen gegensätzlichen Punkt, Eddie. Weil ich sehe es nämlich genau andersrum. Oh, ich sehe es nämlich beim zweiten Mal so. Also als ich ihn zum zweiten Mal gesehen habe, habe ich doch gesehen, dass da viel mehr Schein als Sein ist. Echt? Ja, weil zum Beispiel beim zweiten Mal ist mir so schmerzhaft aufgefallen. Es tut mir leid, ich muss sagen, ich war beim ersten Mal echt beeindruckt. Es war ein super toller Film. Ich habe ihn aber auch nie von Anfang an als diesen Meilenstein und dieses Meisterwerk und diesen richtigen Flash gesehen, wie ihn so viele Leute gesehen haben. Und beim zweiten Mal ist mir halt schmerzlich aufgefallen, welche Rolle spielt Leonardo DiCaprio in diesem ganzen Film. Er muss sein Gesicht hinhalten, aber für den Plan, für die Ausführung, alles wird von allen anderen gemacht. Jeder hat irgendeine Aufgabe. Leonardo DiCaprio ist der einzige Mensch in diesem ganzen Film, der keine Aufgabe hat. Da musst du dich aber fragen, warum gibt es Chefs? No? Ja, gut. Aber ich will auch einen Chef sehen, der mit irgendeiner Fähigkeit, irgendeinem Beispiel, irgendeiner Arbeit, irgendwas weiß ich, vorangeht. Der halt irgendwie zeigt, okay, hier, ich hab's drauf. Und tut mir leid, habe ich beim zweiten Mal überhaupt nicht mehr gesehen. Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so störend. Also für ihn geht es ja darum, dass er seine Frau irgendwie da seine Familie wieder kriegen will. Und es wird ja auch erklärt, weshalb er nicht mehr den Job ausführen kann, den er vorher gemacht hat. Aber er steigt trotzdem mit in den Traum ein. Ja gut, aber trotzdem, das ist für mich dann halt, also erstens mal suggeriert der Film ja, macht ja klar, dass er halt ziemlich gut ist in dem, was er tut und deshalb kann er überhaupt dieses Team nur zusammenstellen. Das ist so, für mich hat er halt diesen Hannibal-Charakter bei A-Team, weißt du? Er ist halt das Mastermind, der die Fäden zieht, mehr oder weniger im Hintergrund, aber stellt sich halt ein Team an Leuten zusammen. Ist für mich kein wirklicher Kritikpunkt, weil ich auch ganz ehrlich nicht finde, dass das den Film in irgendeiner Weise unspannender oder unspektakulärer gemacht hat. Und ich finde auch, das Wichtigste eigentlich an seiner Rolle ist, den Leuten zu zeigen, was daraus werden kann, welche Gefahren stecken hinter diesen Traumabenteuern, weil er ist ja ein gebrochener Mann, er ist ja quasi durch seinen Job kaputt gemacht worden, er hat alles verloren, er hat seine Familie verloren, er weiß nicht mehr, wo er steht. Frau. Und dieses Abdriften in den Wahnsinn oder das ist das, was Leonardo DiCaprio den Leuten ja zeigt, dass das quasi gefährlich ist, was die da machen. So. Also ganz davon abgesehen, ich bin auch, also man kann immer sicherlich, gerade bei so einem Film, findet man auch noch eine Logiklücke oder irgendwas, was nicht 1000%ig passt. Das ist für mich aber auch Erbsenzählerei, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, und das ist auch das, was mich immer aufregt, wenn die Leute die vermeintlich schlechte Story von Avatar kritisieren, da könnte ich stundenlang streiten mit den Leuten, ist einfach, wie hast du dich gefühlt, als du den Film im Kino gesehen hast? Und wenn du dich wirklich drauf eingelassen hast, wenn du nicht dich wie ein Filmkritiker die Beine übereinander geschlagen mit einem Seidenschal und einem Notizbuch schon dahingesetzt hast, sagst, oh, jetzt wollen wir mal, überzeug mich mal, Chris Nolan, sondern wenn du wirklich als jemand, der Bock hat auf Kino-Entertainment mit einer Packung Cockporn. Mit einer Packung Cockporn. Nein, und dich einfach reinsetzt und das genießt. Und da muss ich sagen, war Inception ähnlich wie Avatar, ich war richtig geflasht. Der hat mich richtig mitgenommen auf vielen emotionalen Leveln und der war spannend, der hatte ein Pacing, der hat mich in Staunen versetzt, der hat mich zum Nachdenken angeregt, ich hatte danach Lust drüber zu reden. Das ist für mich großes Kino. Man kann darüber streiten, ob das der smarteste Film ist, der intelligenteste oder weiß ich nicht was, ob der einen Oscar verdient hat, was sind die Kriterien, da kann man immer Stunden drüber diskutieren. Aber eins muss ich sagen, ähnlich wie Avatar, ich bin da rausgekommen und hatte 2,5 Stunden perfektes Kino-Entertainment Und da muss ich sagen, das schaffen bei mir Filme immer seltener. Und vor allem, du wolltest ihn danach noch ein zweites Mal sehen. Das und auf das jeden ist Fall, eigentlich so ja. der beste Beweis dafür, dass ja. der Film irgendwas richtig gemacht hat. Ob man hinterher dann irgendwelche Plotholes findet und sagt, ah, an der Stelle, ah, das passt nicht so hundertprozentig. Da ist das, das finde ich dann auch, ja. ich sehe es genauso wie du. Wenn man Spaß hatte, wenn man Eintritt bezahlt für diesen Film und man hatte 2,5 Stunden Spaß, dann ist es das absolut ja. wert. Ich meine, ich gehe ja auch nicht, wenn ich abends eine Frau mit nach Hause nehme, gucke ich mir die auch nicht mehr nächsten Morgen bei Sonnenschein an und denke dann, was ein Scheißabend ich hatte. Nee. Sondern ich sage dann natürlich auch, ja, der Abend ist in sich geschlossen. Und genau, ne? Man sagt ja auch nicht umsonst, Nutten bezahlt man nicht wegen für den Sex, sondern damit sie wieder gehen. Kleiner Scherz am Rande. Wie gesagt, ich fand ihn, also ich finde nach wie vor gut, aber ich finde halt doch, da ist mehr Schein als Sein. Ja, du also, bist halt immer Anti. Ja, immer. Du bist ja der klassische Filmkritiker, du magst eigentlich keine Filme. Ich war begeistert, ich habe mich von diesem Film rein in die Handlung ziehen lassen, in die Bilder ziehen lassen, in die Charaktere ziehen lassen, deutlich mehr, stärker, begeisterter und sogar vielleicht auch wirklich mit Gänsehaut, mehr Gänsehaut als bei Avatar, ja, wo ich sagen muss, den fand ich halt leider furchtbar. Aber, Nein, das ist Oscar Podcast 2010, das Fass machen wir hier auch gar nicht erst auf. Ich sage nur, es gibt Filme, bei denen lasse ich mich gerne irgendwie hinabziehen, es gibt aber auch Filme, die verstören mich aufgrund gewisser Dinge. Und beim zweiten Mal Inception fand ich ihn halt nicht mehr ganz so großartig, wie ich ihn beim ersten Mal fand. Das war alles, was ich gesagt habe. Es sei dir gegönnt. Das ist ja das Schöne an diesem Podcast, dass wir verschiedene diversive Meinung haben. Gibt es das Wort? Reziprozitorisches Gelump. Genau das. Ja, bevor wir weitergehen, möchte ich noch kurz einwerfen. Also und wir machen gleich eine kleine Pause, kurz nochmal einwerfen zu Inception. Ich bin da auch mehr auf der Seite von Ede, was das angeht. Ich war auch sehr geflasht von dem Film. Jetzt höre ich mich hier so als Partei an. Ich habe diesen Film, ich wollte ihn gar nicht runtermachen. Doch. Und Avatar auch. Avatar mache ich gerne runter. Inception ist auf jeden Fall der beste Blockbuster, den wir seit, keine Ahnung, seit wie viel Avatar. Ja. Mir geht's nur darum, ich wurde auch im Kino für die 2,5 Stunden, die er dauert, eben gut unterhalten. Ich hatte nicht Probleme gehabt, jetzt dem zu folgen, obwohl es jetzt ein wirklich komplexer Plot dort ist. Weil du so schlau bist. Mhm. Weil ich mich angestrengt habe. Das war es mir. Ich war auch ausgelaugt nach diesen 2,5 Stunden. Das muss ich sagen. Das ist ein Film, der anstrengt beim Gucken, aber nicht jetzt auf die negative Art und Weise. Und in der Nachbetrachtung eben an sich siehst du was Christopher Nolan eigentlich zu einem Film, der ohne dieses Konzept, das er zusätzlich gehabt hat, eigentlich so ein normaler Haste-Film ist. Also so ein Überfall. Banküberfallfilm, ne? Also es ist ja Ocean's 11 mit Story oder sowas mit dazu, ne? Dass er ein Team zusammen braucht, um einen Überfall zu machen oder eben eine Idee in einem Traum zu verpflanzen. Was das Einzige, wo ich dann gesagt hätte, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, ist, dass diese ganze Traumwelt ein bisschen schöner oder aufwendiger genutzt wird. Du hast diese Handvoll guten Ideen, wie auf der Pariser Straße, wo du denkst, oh, das ist der Auftakt, die Straße klappt sich komplett um und wir sind in der Traumwelt, da kann alles passieren. Und der Fight in dem Hotel, was sich da rumdreht, was auch eine sehr großartige Action-Szene ist, da denke ich, was kann da traummäßig noch alles passieren? Oh, ein James-Bond-Film träumt da gerade am Ende. Ich weiß, was du meinst, aber es ist ja eigentlich auch Teil der Story, dass die Sachen so aussehen sollen, wie sie in Wirklichkeit sind, um quasi das Ziel dieses Trauminfiltrierens zu erreichen. Genau, aber das ist natürlich der Storyline-Grund, den sie dafür dann dort genommen haben. Wenn ich an Traum denke, hätte ich es mir für mich persönlich ein bisschen kreativer in Richtung Ende dann hinaus wünschen. Inhaltlich hat das natürlich alles Sinn ergeben, wie das dann dorthin gelegt ist. Und ohne auch das Ende hier wieder zu verraten, finde ich, der Film hat das perfekte Ende. Ja das lag mir auch schon die ganze Zeit auf genau der Zunge. Das genau Ende an ist der perfekt. Richtigen Stelle zu ja. Ende gegangen. Also ja. da kannst Als du so viel Als wir im Kino waren, das ist so, alle Leute haben diesen, also wir waren im Kino und dieses Ding, ich will auch nicht sagen, was passiert, können wir sagen? Nee, wir sagen nicht, was passiert. Nee. Jedenfalls am Ende und alle am Ende haben ausgeatmet, so, oh! Weil alle komplett, kollektiv haben den gleichen Gedanken gehabt. Das ist wirklich großartig. Eben. Ja, das ist so ein kleines Männchen bei mir im Kopf gewesen, hat so Slow Clap gemacht für das Ende, weil das war echt großartig. Ich fand es auch also perfekt an der richtigen Stelle geendet. Habt ihr honoriert, also ich weiß nicht, ob aus welchen Gründen ihr davon irgendwie so angetan wart, habt ihr honoriert, dass man nicht weiß oder also ich fand es einfach, also die dass es einfach da ist. Die haben es etabliert quasi als das. Sollen wir das sagen? Ich weiß es nicht. Ja, gut, sag doch einfach Spoilerwarnung. Genau, Spoilerwarnung, okay. Das Ende von Inception. Ja. Eben, also, ja, um es nochmal zusammenzuhören, jetzt wieder komplexe Geschichte dort. Damit du im Film prüfen kannst, ob du in der Traumwelt bist oder nicht, hat jeder einen Gegenstand, den er irgendwie anwendet. Bei Leonardo DiCaprio ist es ein Kreisel, den er drehen lässt. Genau. Und wenn er diesen Kreisel dreht und er umfällt, dann befindet er sich in der echten Welt. Wenn der Kreisel sich aber weiter dreht, unendlich, dann befindet er sich in der Traumwelt. Und am Ende kriegen wir von Inception eigentlich ein fast schon sehr ja, super Happy End eigentlich, ne? Das klappt für Leonardo DiCaprio alles ganz gut. Er kann seine Kinder endlich wiedersehen, yay, da sind sie nach langer Zeit, und will aber nochmal prüfen am Ende, ist das wirklich oder bin ich noch im Traum? Ja, also der Punkt ist, dass er quasi vorher eine Debatte hatte mit seiner Frau, und seine Frau hat ihm gesagt, ey, wir sind hier nicht in der Realität, und er hat gesagt, ey, wir sind in der Realität, und sie ist dann quasi, hat sich umgebracht, weil sie aus der Traumwelt raus wollte. Leonardo DiCaprio war aber davon überzeugt, dass er in der Realität ist, und so hat er seine Frau verloren, und am Ende trifft er ja seine Kinder wieder und so. Mhm. Und man weiß, ist eigentlich noch nicht ganz geklärt, ob jetzt seine Frau recht hatte oder ob er recht hatte. Irgendwie dann dreht sich dieses Ding und man weiß nicht, ob er recht hat, dass er sich in der Realität befindet oder nicht. Und dieser Kreise, kurz bevor er sich aufhört zu drehen, ist halt der Film vorbei. Und deswegen erfährt man nie so wirklich, was ist jetzt echt und was nicht. Das letzte Bild ist der sich drehende Kreisel. Aber ich habe zum Beispiel ein Interview mit Chris Nolan gehört, wo er auch gefragt wurde, ja, was, fällt er jetzt um oder nicht? Und er hat gesagt, dass er eine sehr schöne Interpretation von einem anderen gehört hat, der sich anschließt zu seinem eigenen Film. Und die ist nämlich folgende, dass das Entscheidende nicht ist, ob der Kreisel sich weiter dreht oder umfällt, sondern das Entscheidende ist, dass Leonardo DiCaprio geht und nicht mehr guckt, ob er umfällt oder nicht, sondern quasi seine Entscheidung getroffen hat. Mhm. Und da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das macht es wirklich nochmal ein Stück geiler eigentlich, weil es wirklich so in dem Film ist, die ganze Zeit brauchte er diesen Kreisel, um sich auch selber bewusst zu werden, was die Wahrheit ist und was nicht. Und am Ende sieht er seine Kinder und entrifft für sich einen Entschluss und sagt, ey, da geht der Kreisel und geht zu seinen Kindern und hat damit eine Entscheidung getroffen. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr schöne, deshalb finde ich das Ende auch ziemlich geil. Aber das habe ich auch erst so Klick gemacht, als ich das auch nochmal so ausformuliert gehört habe. So. Ja, aber lass uns damit die Inception-Diskussion... Aber der Nils hat angefangen zu spoilern, wollte ich nur... Ja, ich weiß, es ist notiert und es wird ein großer Spaß sein. Am Ende heißt es, Eddie hat Inception gespoilert. Aber Eddie, jetzt kannst du sowieso alleine spoilern. Wir machen jetzt eine kleine Pause und sind gleich wieder da. So, da sind wir jetzt wieder zurück aus der wohlverdienten Pause mit oder ohne Schokolade. Sprich mal kurz rein, Daniel, damit ich sehe, ob es funktioniert. Hoffentlich funktioniert es. Ja, es funktioniert. Okay. Ich muss ja mal, die Pegel sind mein größter Feind beim Podcast. Ja, jedes Mal. Ich habe nur leider nicht am Samstagabend nicht einen Monitor dabei, der mir genau anzeigt, wo ich gerade angelangt bin. Deshalb ist es hier ganz praktisch. Wir steigen nach Inception, steigen wir weiter mit einem Film an, von dem ich denke, das ist mein Pick für die Oscars, für den besten Film. Chris Jericho, The Story of a Lifetime. The Undisputed, aber leider kam es zu spät für die Oscars 2011. Deshalb ist es The Social Network. Social Network. Ach, machen wir jetzt nicht mit King's Speech und Kids oder was? Machen wir danach weiter. Okay. Wechseln wir, wir sind cool. Wir können einfach mal hier und da wechseln, einmal schnell. Gut passt das Social Network, weil es ein Film ist, den wir, glaube ich, alle gesehen haben, vielleicht sogar mehrfach gesehen haben. Und Nils uns darüber auch ein bisschen was dafür erzählen wird. Also, bitte sehr. Ja, die meisten werden es wissen, aber Social Network ist im Prinzip die Story von Mark Zuckerberg, dem Zuckerbär. Erfinder von Facebook, der mehrfache Milliardär, der Penner, der die Idee von mir geklaut hat, der ist in mein Gehirn incepted und hat mir die einfach geklaut. Ja, ist dadurch Milliardär geworden. Das ist im Prinzip seine Geschichte. Beginnt quasi, wie er an der Uni ist, als Nerd, als Hacker, als Programmierer, sehr talentiert und intelligent, und dann eben ja, lernt Leute kennen von einer Studentenverbindung, die ein Projekt haben. Sollen wir so ein bisschen in die Story eingehen? Oder ein kleines bisschen, ja, ich glaube, also das ist an sich auch eine, wieder wie einige der Filme, die wir hier behandeln, irgendwie ist basiert auf einer wahren Begebenheit, die natürlich auch sehr viel kreative Freiheit hatte bei der Umsetzung, schätze ich mal, weil ich die originalen Leute nicht kenne und ganz genau weiß, wie es ist. Aber die Grundidee, wie du es gesagt hast, klar, der Typ hat Facebook erfunden und natürlich bei jemandem, der Facebook in Anführungsstrichen erfunden hat, wie das genau passiert ist und wer da alles ein Stück vom Kuchen abhaben will, das kann eine ganz interessante Geschichte sein. Und die ist es auch in der Umsetzung des Films geworden, finde ich. Absolut. Also das ist eine Geschichte, die würde sich auch ohne wahren Hintergrund tragen. Also das ist jetzt mehr als einfach nur der Hype von Facebook, den die Leute abgreifen wollten, indem sie jetzt einen Film drüber machen. Der hat absolut seine Daseinsberechtigung. Und macht großen Spaß und ja, ist auch lustig, hat viele lustige Momente und gibt einen guten Einblick einfach in die Entwicklung von so einem Projekt, wie klein das anfängt, wie klein die Idee ist am Anfang, wie sich das weiterentwickelt und welche Ausmaße das auf einmal annimmt, welche Größe das hat, welche Leute dann auf einmal dazukommen und der Meinung sind, sie hätten eine Berechtigung daran, jetzt zu partizipieren, weil es eben auf einmal so erfolgreich wird und zeigt auch verschiedene Facetten, zeigt eben auch Leute, die quasi seine Feinde sind. Das ist ja auch der Slogan des Films, man kann nicht 500 Millionen Freunde haben, ohne sich ein paar Feinde zu machen. Und so ist es dann auch und diese zwischenmenschlichen Konflikte werden dann auch irgendwie erklärt und einem näher gebracht und ist ein sehr, sehr guter Film. Was ich erstaunlich eben daran fand, obwohl eigentlich müsste es nicht so erstaunlich sein, Regie geführt hier David Fincher, bekannt eben aus Alien 3, hätte ich fast schon gesagt, aber dafür ist er eher mehr berüchtigt als bekannt. Schon Alien 3 gut. Ja, aber daneben das wundert mich nicht. Seven und wie ist der andere nochmal hier, Zodiac und so weiter und so fort. Einer Fight Club, ja, muss ich irgendwann mal gucken. Hast du den noch nicht gesehen? Ich habe Fight Club nicht gesehen. Alter, echt jetzt? Das Beste ist die Reaktion, die ich darauf bekomme, das ist sehr schön. Boah. Nee, aber David Fincher, ähnlich wie bei einem Aronofsky und den anderen Leuten, die wir hier dann besprochen haben, einer wirklich der großen Regisseure unserer aktuellen Zeit, der hat den Film mit dem Drehbuch von Aaron Sorkin verfilmt. Aaron Sorkin ist der Autor, Schreiber zum Beispiel von The West Wing. Das ist eine Serie, die in Amerika sehr erfolgreich gelaufen ist, um Politik im Weißen Haus. Und zuletzt Boulevard 60 on the Sunset Strip. Diese Serie, die vor eineinhalb Jahren gelaufen ist, um die Machenschaften einer Saturday Night Live-mäßigen Comedy-Sendung in den USA. Studio 60 on the Sunset Strip, glaube ich, hieß es. On Sunset Strip. Das war's, ne? Mit Matthew Perry in der Hauptrolle auch und so weiter. Aaron Sorkin übrigens. Genau. Darum geht's mir. Aaron Sorkin ist ein Autor, der sehr, sehr, sehr, sehr viel Bedacht auf Dialoge legt. Ja? Also bekannt ist Aaron Sorkin eigentlich durch West Wing geworden, die auch vielfach prämiert wurde, die Serie über das Weiße Haus und den Präsidenten und das Oval Office. Und Studio 60 auch sehr dialoglastig und was man Aaron Sorkin halt auch immer nachsagt, sind halt so diese, der Amerikaner sagt witty. Wie übersetzt man das im Englischen? Ist smart vielleicht. Gewitzt oder ja. Sowas. Und also smarte Dialoge und detaillierte Charakter Beschreibungen und Darstellungen. Ja. Genau. Und das, was durch die Regie von David Fincher und das Buch von Aaron Sorkin, du bei jeder Sekunde fast von The Social Network eben spürst, ist ein Film, bei dem eigentlich 2 Stunden im Grunde nur geredet wird. Da sind Leute, die miteinander reden, über das eine Ding, über das andere, ein paar Sachen passieren zwischendrin, aber es ist ein Film, der dich greift und auch unterhält. Na, wenn du da weiter später drüber nachdenkst, also ich merke sehr deutlich, wenn ich andere Sorkin-Produktionen gesehen habe, die Menschen, die dort da sprechen, das sind schon keine richtigen Personen teilweise, sondern mehr Sorkin-Puppen, die dann den Dialog dann ablassen. Also allein die Diskussion am Anfang des Films zwischen Mark Zuckerberg und seiner Freundin oder Ex-Freundin direkt zu Beginn das Gespräch. So ein Dialog würde in der Realität nie so ablaufen. Ne? Weil so gewitzt und clever und witty, um wieder das englische Wort zu benutzen, würde eigentlich niemand sein. Aber wenn du dich jetzt daran nicht störst, kriegst du einen Film, der aus einer wahren Begebenheit mit Interpretationen, die da gemacht werden, mit den Charakteren, die dort mit verbaut sind, mit den ganzen Dramen, die drumherum passieren. Ich war super unterhalten für diese 2 Stunden lang und habe mich auch richtig in die Geschichte reinfinden können. Das war echt großartig, auch von den Performances. Jesse Eisenberg als Mark Zuckerberg, wirklich ein sehr, sehr spezifischer, sehr spezieller Charakter. Ich fand Andrew Garfield auch in der Rolle des Mitbegründers von Facebook sozusagen, der danach geschasst wurde, auch sehr gut. Das ist ja der kommende Spider-Man, also da habe ich, glaube ich, keine Bedenken, wenn der dann... Da bin ich aber echt noch gespannt. Ja, ich mag Spider-Man sowieso nicht, also aber da habe ich gute Hoffnung, dass da wenigstens ein guter Film dabei rauskommt. Und auch sehr gut der Kollege, der die Winklevoss-Brüder gespielt hat. Den muss ich auch sagen, fand ich sehr beeindruckend, wie er einer. 2 Personen verkörpert hat und beiden aber dann noch immer ihre Eigenständigkeit genau. Das wissen viele nicht, dass das ein Schauspieler war. Das genau, haben die Winklevoss-Brüder in der Geschichte waren das quasi 2 reiche Harvard-Schnösel, sozusagen von denen Mark Zuckerberg die Idee in Anführungsstrichen geklaut hat für Aber das Facebook. Ist ja auch so ein bisschen die Essenz, finde ich, von Social Network, ist ja eigentlich, in dem Film geht es ja nicht wirklich, oder was heißt nicht in erster Linie, Facebook ist ja nur, eigentlich das Gerüst, an dem auch andere Facetten eigentlich so der Menschlichkeit und der Zeit, in der wir leben, gezeigt werden. Da hast du einmal diese Winklevoss-Brüder, die quasi das klassisch alte, hierarchische, das sind zwei Harvard-Studenten, die aus reichem Hause kommen, Ruderer, ja, da gibt's ja auch diese bizarre Rudersequenz, wo das eigentlich auch gezeigt wird. Und dann hast du halt diesen Mark Zuckerberg, der eigentlich genau das Gegenteil ist, ein Nerd ohne soziale Kontakte, der in seinem Zimmer sitzt und eigentlich Facebook entsteht, weil er eigentlich ein Soziopath ist, weil er eigentlich nicht weiß, wie er sich eingliedern soll. Dadurch entsteht überhaupt erst diese Idee und dass diese ja wirtschaftlich denkenden Menschen wie diese Winklevoss-Brüder, die eigentlich alle Voraussetzungen haben, um erfolgreich zu haben, im Prinzip keine Chance haben gegen diesen Nerd. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, was in diesem Film so krass auch zeigt, wie sich das geändert hat, auch heutzutage, wie wer die Macht heutzutage hat, mit Google, mit Apple, mit halt die Sachen, die heutzutage die bestimmten Sachen sind, das ist alles von Nerds, sind irgendwelche Masterminds. Könnte auch Nerd Rising heißen, der Nerd Film. Rising, ja. Ja, aber das ist ja natürlich ein klassisches amerikanisches Motiv, ne, dieses sich gegen alle Widerstände und so weiter irgendwie durchsetzen und am Ende werden dann doch noch erfolgreich. Ja, aber ich glaube, das hat mir weniger, hat für mich nicht wobei das Gefühl, dass die Widerstände sich auch nicht so. Also gab's doch gar nicht so krass. Widerstände? Ja, was denn? Naja, der Typ hat Millionen von Dollar gezahlt, um sein Ding jetzt machen zu können, also ich wenn das keine Widerstände mein, wäre. Naja, er war, als er schon reich war, hat er Schadenersatz irgendwie oder hat einen Vergleich gehabt mit den. Wir sehen ja anhand dem Film, wie lange er dafür prozessieren musste. Also ich meine, ich ja, finde, das sind schon aber Widerstände. So, also rein, das rein Projekt gab es ja schon trotzdem. Also genau, das Ding rein, war ja rein schon auf da. Den Film hier bezogen, was Fincher innerhalb des Filmes gemacht hat, der erzählt nicht linear die Geschichte, die dort ist, sondern wirft da Gerichtsverhandlungen sozusagen mit hin, wo du dann Szenen aus der Gegenwart siehst oder nicht immer aus der Gegenwart, sind glaube ich zwei Gerichtsverhandlungen, die dazwischen geschnitten werden, wo die oder drei Gerichtsverhandlungen, zwei. Wo sind zwei sind es, genau, wo Mark Zuckerberg eben die ganzen Leute, die er, mit denen er in Konflikt bei seinem Aufstieg zum Facebook-Chef und Multimilliardär dann gegangen ist, die nachher prozessiert haben und da siehst du eben einerseits im Film, wie die noch damals Freunde sind und dort gemeinsam die Ideen arbeiten und dann dagegen geschnitten, wie er dann sozusagen ja quasi diese ganzen Begebenheiten ad absurdum führt oder sagt, ich habe das dort gedacht, ich habe das nie gemacht. Also es ist eine ganz interessante Erzählweise, die dort abläuft. Was und ich, ja, bitte? Ja, was ich da auch ganz interessant finde, an eben was du auch erzählst an dieser Erzählweise, ist halt, dass es nicht nur schwarz und weiß ist, dass man jetzt nicht sagt, okay, der Mark Zuckerberg ist jetzt der Held dieses Films, der sich, wie du gerade gesagt hast, gegen alle Widerstände durchsetzt, sondern man kann schon auch die Gegenseite verstehen. Absolut. Man kann verstehen, weshalb die Zwillinge den verklagen, weil sie haben ihn nun mal irgendwo auf die Idee gebracht, auch wenn sie nicht entwickelt haben, aber so dieser zündende Gedanke in der Richtung, was zu machen, kam von denen und sein bester Freund, der wurde natürlich derbe verarscht, das muss man ehrlich mal sagen und der hat auch völlig zu Recht geklagt und das fand ich ganz interessant eben, dass die Persönlichkeiten viele Facetten hatten und nicht einfach klar ist, das ist der Held und genau, das sind die Bösen. Genau, was viele Filme machen, sich schön in dieses Schema dann dort begeben, dass du dann auch sagst, oh, für den Underdog sind wir jetzt, für den kleinen Mann, der sich erhebt gegen aber das genau System. Aber genau das ist, finde ich, bei Social Network nicht. Ich finde zum Beispiel, dass Mark Zuckerberg ja auch eher schlecht rüberkommt. Also er ist ja... Er ist ein Arschloch. Ja, genau, ja, er ist ein arrogantes Penner. Arschloch und es kommt ja auch in diesen Gerichtsverhandlungen ständig rüber, dass er eigentlich... zwar einerseits der Gewinner ist, aber so der lachende Clown, nee, wie sagt man, der weinende Clown so ein bisschen, der weinende Clown, der so zwar am Ende den Reichtum hat, aber trotz dieses Erfolgs von Facebook genauso isoliert ist von der Welt wie zu Beginn, als er das Ding gestartet hat. Das ist ja eigentlich so, da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis. Ja, er hatte einen Freund eben, also seinen besten Freund, und den hat er eben auf diesem Weg geopfert. Und genau, und hat eigentlich gar keinen Freund mehr, obwohl er 500 Millionen Freunde bei Facebook in Anführungsstrichen hat. Also er hat, richtige Freunde sind da nicht mehr. Und auch eine Parabel für aktuell, wir sammeln Facebook-Freunde, aber wie viel davon sind auch wirklich richtige Freunde? Philosophisch. Na, nur also darauf wartet, dass sehr eine bestimmte Frau quasi seine Freundschaftskampf annimmt. Ja, aber das ist ein symptomatisches Ding, was dort an dieser Stelle des aber Films dann... Nur mal kurz zu Verständnis. Ich wollte nicht sagen, dass Mark Zuckerberg der Held ist. Ich wollte nur sagen, dass dieses sich gegen die Obrigkeit, gegen elitäre Schnösel und sonst irgendwas zur Wehr setzen, ja nun mal Bestandteil des amerikanischen Traums ist. Oder beziehungsweise... Nee, ja. Du hast absolut recht damit, das ist natürlich the American Dream, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär, vom Harvard-Nerd zum Multimilliardär mit nackten Frauen. Ich finde, dass wenn man Student an der Harvard-Universität da bist du nicht schon ganz der 358, dann ist man nicht in der Klasse, also. Ja, ja, aber am Anfang wird ja deutlich gemacht, wie sehr er ja schon gerne in diese Clubs, in diese Fraternities und so weiter gerne möchte, beziehungsweise Bestandteil davon wäre, was er aber nicht ist und noch niemals sein wird. Also ja, er ist nie einer dieser Winkelwoss. Ich glaube aber, als Charakter dort, wie Jesse Eisenberg den spielt und wie der dann dort gemacht ist, ist es keiner, der aus den normalen Gründen in so eine Studentenverbindung oder sowas dort rein will. Ich will dazugehören, ich will Party machen und so weiter und so fort. Das ist ja ein hochkomplexer Charakter, den er dann dort spielt. Der hat, glaube ich, dann andere Motivationen, warum er dort rein will. Sorry, kleine Technikprobleme. Simon, führ doch nochmal bitte kurz aus. Social Network. Als ob ich jetzt noch wüsste, wo ich war. Also was ich meinte war, es ging um Harvard und es ging darum, dass er halt ein arroganter Sack ist, der gerne bei den noch arroganteren Säcken mitspielen würde und sauer wird, weil sie ihn nicht mitspielen lassen und er dann halt aus diesem Ehrgeiz heraus sich auch die Rechtfertigung holt, einfach alle zu bescheißen und da auch bei seinem Freund, der ja gar nicht dazugehört zu den schlimmen Arschlöchern sozusagen, selbst da nicht Halt macht. Und du meinst eben gerade, als wir kleine technische Probleme hatten, Daniel, dass du findest, er ist am Anfang unsympathisch. Auf jeden Fall, klar, auch super geil gespielt, auch wie er das so, diese Bissig und Bösartigkeit, wo du merkst, der Typ wird in seinem Leben nie Freunde haben, weil er einfach es nicht hinkriegt. Ja. Und dass er dann im Laufe des Films tatsächlich weniger arrogant, weniger arschlochmäßig wird, das habe ich komplett anders empfunden. Ich habe eher so, das ist so die Abwärtsspirale. Du merkst so, wie in allen Filmen, wo es nach unten geht, okay, jetzt verliert er gerade den und jetzt kriegt er da Ärger und bald hat er einfach keine Säule mehr. Du wirst auch im Film ja auch quasi draufgestoßen direkt, wenn dann hier Sean Parker in dem Film dazukommt, also Justin Timberlake, der den Napster-Chef dann spielt, auch brillant gemacht, ne? Aber der der gut Schauspieler, das ist ja auch nicht seine erste etwas größere Rolle und der verkörpert auch so, mit seinen echten Freunden bricht er. Seine Freundin, die ihn wirklich, als er noch nicht reich war, obwohl er ein Nerd ist, irgendwie cool fand, die vergrätzt er. Sein bester Freund, sein einziger Freund, den vergrätzt er. Und dann kommt halt mit dem Napster so ein Lebemann, der sofort erkennt, welche Chance für ihn persönlich hinter der Nummer steckt, der sich da so reinwieselt. Und er hört halt, er wird ihm hörig so. Er findet diese großen Ideen, die er hat, dieses große Denken, was aber natürlich auch viel Bluff ist, findet er geil, weil er denkt, endlich ist da jemand, der in meinen Kategorien denkt. Alles ist riesig, alles muss groß sein. Und wird ihm so ein bisschen hörig und vergisst daraufhin eben, wer wirklich seine wahren Freunde sind. Und ich finde diesen Widerspruch, dass wir über Facebook reden, was wirklich die Vernetzung von Freunden ist, das Wiederfinden von Freunden, das in Kontakt bleiben mit echten Freunden ist, dass diese Oberflächlichkeit, die dahinter steckt, dass man dann auf einmal 500 Freunde hat, von denen man wirklich drei richtig cool findet, wird in diesem Film gut reflektiert, weil er auf einmal ein Haus hat mit Leuten, wo gesoffen wird, wie als wenn es eine Verbindung wäre, in der er nie gewesen ist. Aber seine echten Freunde sind halt nicht mehr da. Und das ist auch so ein bisschen dieses Facebook-Ding, finde ich. Und da würde ich auch noch unterstützen zu sagen, weil Gregor vorhin auch auf Sorkin und seine, sag ich mal, dialoglastigen Produktionen irgendwie angesprochen hat. Ich finde schon, klar, die reden da viel, aber die hören sich gegenseitig überhaupt nicht zu. Ja, also man merkt zwar, die lassen da alle ihre irgendwie hochtrabenden und sonst irgendwas Äußerungen und geilen Argumente und coolen Sprüche ab irgendwie, aber ich fand halt, die reden halt sehr oft aneinander vorbei, beziehungsweise nehmen das, was derjenige gegenüber gesagt hat, nehmen die gar nicht so wahr. Beste Beispiel, als die draußen vor diesem Haus stehen, als es so kalt ist und der eine erzählt ihm, er ist fast in die Verbindung reingekommen und der andere erzählt ihm eigentlich, ja, ich bin auch aufgeregt, weil ich gerade eine geile Idee hatte. Alles Egomanen halt. Ja, wirklich, alles Egomanen. Und das ist halt so ein typisches, also ich finde, das ist halt so echt bezeichnend für diese Generation, gefällt mir halt. Ja, es ist halt auch vor allen Dingen so eine typische Hollywood-Story, so der Preis des Ruhms ist eigentlich ein klassisches Ding, so je erfolgreicher er wird, desto unglücklicher wird er und desto beschissener wird alles drumherum und man will es eigentlich immer nicht wahrhaben, weil man denkt sich, ey, wieso ist denn alles scheiße, wenn du 5 Milliarden auf dem Konto hast, dann kannst du doch all deinen Freunden 1 Milliarde geben und trotzdem Party machen. Aber das ist ja wahrscheinlich auch irgendwo Hollywood-Regeln bei so einer Erzählung. Du kannst ja nicht ohne Repressalien mega erfolgreich und reich und berühmt und glücklich werden. Da muss ja immer, auch damit ein Film spannend bleibt oder eine Biografie, muss ja immer auch irgendwo was Negatives. Aber es scheint ja wirklich so was dran zu sein. Naja gut, Mark Zuckerberg ist einfach ein Arschloch. Ja, aber wahrscheinlich wirst du einfach auch nicht Milliardär, wenn du kein Arschloch bist. Nee, der wäre schon vorher ein Arschloch. Das ist ja das Ding. Ja, der war es ja vorher schon. Das hat sich höchstens potenziert und aus seinem Antrieb, ich bin doch eh für alles Arschloch, hat er ja dann. Nee, auch schon klar, aber was ich meine ist, dass du wahrscheinlich solche Ideen in solche, in so ein Kapital nicht umwandeln kannst, wenn du nicht über Leichen gehst. Wahrscheinlich ist das nötig. Ich weiß es auch nicht, sonst würde ich mich nicht mehr mit euch abgeben. Bill Gates ist ja auch kein Arschloch, weißt du so. Weiß man's? Naja, wer weiß, wie viele Leute der auf der Strecke geblieben sind. Das weiß man halt einfach naja, nicht. Naja, ja, aber ich meine, ich sag mal so, bei Facebook ist es schon, finde ich, sehr offen, was da alles passiert ist. Und die Leute reden ja auch viel darüber. Und da ist ja immer noch Klage, ist ja immer noch nicht fertig und alles. Bei Bill Gates habe ich eher das Gefühl, der hat, weißt du, die haben sich halt, Bill Gates hat auch irgendwie da mit Steve Jobs irgendwie was zu tun gehabt. Dann haben die sich aber doch getrennt und der eine ist erfolgreich geworden, der andere. Also nur als Beispiel. Ja klar, aber wie heißt so schön, Geschichte wird immer von den Gewinnern geschrieben. Wer weiß, wer auf der... Ja, frag mal Mark Zuckerberg, was der dazu sagt. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, dass du weißt ja nicht, von wem Bill Gates vielleicht irgendwann mal ein Stück Code geklaut hat, wo der Typ jetzt am Ende sagt, dadurch hat er das Windows-Betriebssystem erst auf die Reihe. Ich meine, man weiß es nicht, will jetzt auch nicht unterstellen, dass ich glaube ich mein halt eine gewisse Kaltschnäuzigkeit zum Arschloch. Das ist das, ich glaube einfach, du brauchst eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, um in diese Ligen vorzustoßen. Ich glaube, das ist nur durch Medien und durch Filme so suggeriert. Ich glaube, das suggerieren wir uns selbst, weil ja, wir sind ja unerfolgreich. Und dann sagen wir uns, ey, wenn wir schon unerfolgreich sind, dann wenigstens, weil wir nett sind. Wir sind nur nicht erfolgreich, weil wir keine Arschlöcher sind. Das ist ja das, was auch Eddie gerade gesagt hat. So kann man sich das schönreden. Genau. Ja, aber das ich bin kein Millionär, aber dafür nett. Ja, und genau, und die dummen Kinozuschauer gehen trotzdem aus so einem Film, wo sie gezeigt kriegen, dass einer unglaublich reich geworden ist, durch seine eigenen Hände Arbeit, gehen die trotzdem mit einem guten Gefühl raus, weil sie denken, wenigstens bin ich kein Arschloch. Also, aber um dich zu zitieren nach dem Film, dein erstes Wort war, glaube ich, nach Social Network, wir waren zusammen drin, so, ey, irgendwie müssen wir sowas auch hinkriegen wie der Zuckerberg. So, ja, mein erstes Wort war, ich bin so deprimiert. Ja, genau, weil er so reich und erfolgreich ist. Ja, das zeigt einem im Grunde halt, du kannst schon alles schaffen, du musst halt auch skrupellos sein und generell musst du an deine Idee glauben und drauf scheißen, was andere sagen. Und als das finde ich den Film auch super, als ein Motivationsinstrument oder einfach nur als, ja, so ein Zeitdokument, was zeigt so, ey, wir leben in einer Zeit, wo man wirklich aus nichts unglaublich reich werden kann. Natürlich nicht jeder und so und auch nur ganz wenige, aber es ist möglich und das ist, finde ich interessant. Also das macht mir den Film, macht ihn wertvoll für mich. Es ist eben ein sehr guter Ansatz, dadurch, dass es um die ganze Facebook-Geschichte jetzt hier geht. Das ist was speziell Leute, die Kommunikation unter Leuten einfach verändert hat. Na, wie das jetzt, wo es so mittlerweile etabliert ist, dass das einfach so ein Mensch, der sich so da dranhängen kann, dadurch, dass er es erfunden hat, in Anführungsstrichen, einfach auch diesen kometenhaften Aufstieg hat. Ne? Und wer weiß, die nächste Idee könnte hinter der Tür dort sein, wo gleich jemand reinkommt. Ja, ganz sicher, bei uns fallen. Ja, also Social Network für mich potenziell der beste Film des Jahres. Lass uns zum nächsten Film übergehen, bevor wir uns dann hier weiter irgendwelche Träume reinsteigen, wo wir dann Facebook 2 erfinden. Facebook 2! Noch mehr Freunde! Ja. Oder wir nennen den StudiVZ. Ja, wir machen einfach die Gegendoku über die Jungs von StudiVZ. In fünf Minuten abgedreht. Da habe ich mal eine Kolumne drüber geschrieben, warum eigentlich immer versuchen, was Innovatives zu erfinden, wenn man einfach das andere klauen kann, anstatt Facebook, Schmaceburg oder Schmugel. Schmaceburg. Man muss das nächste abwarten. Der nächste Hype ist unser. Und einfach klauen, sofort. Selber machen, in Rot. Ich frag mich, wie so ein StudiVZ-Film aussehen würde. Über die ersten 5 Minuten Leute, die sich freuen, dann, oh, Facebook ist erfunden. Dann siehst du leere Büros für 95 Minuten, wo nichts passiert. Aber da gibt's ja auch ein paar obszöne Stories über StudiVZ, dass einer der Chefs ja irgendwie seine Mitglieder, die Weiblichen, immer angrebt und so ganz schmierigen Scheiß, wo du denkst. Ja, nee, also nicht nur. Wahrscheinlich hat der einen Extra-Button. Sie wurden gerade anal gepoppt. Wie, was, wo ist denn der Button? Den verklage ich. Ich wurde gerade virtuell vergewaltigt. Ja, zum Beispiel. Gut, also von diesem Gedanken zum nächsten Film auf unserer Liste, der auch, glaube ich, wenn es die 10 Filme hier nicht gehabt hätte, obwohl das eigentlich verdient hat, in der Liste mit dazu zu stehen, bei 5 Filmen wäre wohl nicht mit dabei gewesen, Toy Story 3. Ja, ey, ist fast schon mein, also ist nicht nominiert, ne, aber wäre fast schon mein bester Film des Jahres. Ist nominiert. Ist doch nominiert. Ey, super. Ist so ein bisschen mein Favorit. Weil ich bin ein Mann und ich bin sehr, sehr hart. Und am Ende des Films habe ich fast ein bisschen geweint. Es ist ein sehr, sehr guter Film. Der Daniel sitzt rechts von mir und ruft mich gerade an. Ja, also ist natürlich ja der dritte Teil, der Abschluss einer Trilogie, und ich glaube, wir sind alle so in einem Alter, wir sind mit dem ersten Toy Story auch so ein bisschen groß geworden, ne? Und das war ja auch einer der ersten richtig krassen so Animationsfilme irgendwie, und es geht um Spielzeug, und es war zu der Zeit, wenn man noch selber jünger war, man hat immer so eine Seele in Spielzeuge rein gespielt, und es gab nicht einfach nur irgendeinen Stoffgegenstand, sondern das war der Löwe war der Löwi und der Teddy war der Teddy, und alles hatte irgendwie einen Charakter und eine Seele, wie man halt als Kind so ist. Und der dritte Teil, jetzt sind wir alle erwachsen, spielt auch so ein bisschen mit dem Gedanken des Loslassens, so seine Kindheit und die Charaktere und die Seelen seiner Spielzeuge loszulassen. Und ich habe immer noch meinen Teddy bei mir oben, so als eins. Ich hatte 175.000 Kuscheltiere, aber einen Teddy, so, und das ist der Teddy, und den habe ich immer noch. Und egal, wo ich hinziehe, so, der kommt immer mit. Und das ist, ich fühlte mich so ein bisschen angesprochen auch von der Geschichte des Jungen, der dann zur Uni geht. Und was passiert eigentlich mit den Seelen, die man selbst erschaffen hat, ja? Vergisst man die, verrecken die, leben die weiter, gibt man die an jemand anders weiter? Und deswegen fand ich, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Spoiler-Alarm! Ich möchte es aber gerne sagen. Spoiler-Alarm, hört weg, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Die Szene, als er quasi seine Kuscheltiere weitergibt. Das ist so genau dieser Moment, der einem ermöglicht, erwachsen zu werden, aber trotzdem dafür zu sorgen, dass seine Kindheit in Form seiner Kuscheltiere weitergegeben wird an jemand anderen, der sie weiterliebt. Und das ist ein Loslassen, mit dem man leben kann. Und das ist nicht so brutal wie dieses Wegschmeißen. Ja, genau, wie das Wegschließen, was ja echt wirklich, was man echt auch als den Albtraum in dem Film dann wahrnimmt, so dieses in irgendeiner Kiste rumgammeln. Wie bitte? Oder wegschmeißen. Das, ja, ist, das ist natürlich noch schlimmer. Schlimm, ja. Aber also, das ist auch das, muss man ehrlich sein, was am häufigsten passiert wahrscheinlich. Und das tut mir weh im Nachhinein. Der hat, das war Silvester und wir waren irgendwie 12 und er hat gedacht, er ist jetzt alt genug. Und er hat dann seine Kuscheltiere vernichtet, indem er die Böller, die er hatte, in die Kuscheltiere reingesteckt hat. Oh. Und hat die dann einfach abgefetzt, diese Dinger. Das hat mir damals wehgetan und ich habe mir gesagt, was würde ich nie im Leben tun. Weißt du, wie du es auch schon ganz schön erwähnt hast, ist es eben speziell in dem Alter, in dem wir hier gerade sind, wo wir aufgewachsen sind mit den Toy Story-Filmen. Wir haben natürlich nicht genau die gleiche Entwicklung gemacht, weil wir sind jetzt nicht gerade im College-Alter, jetzt im dritten Teil, aber haben diese Nachvollziehbarkeit, die ist, glaube ich, in unserer Altersklasse dann einfach vorhanden. Und Toy Story 3 hat bei mir auch einfach einen schönen Nerv dann eben dort getroffen. Insbesondere, weil, schaut euch mal an, was für eine Art Job wir hier machen. Wir müssen irgendwie ein bisschen Kind im Manne uns erhalten haben. Ne? Also wir haben unsere Sachen nicht weggeschlossen, unseren Spieltrieb, unser dies oder jenes, sondern wir sind voll darauf eingegangen, dass wir uns trotz des körperlichen Alters uns das noch irgendwie erhalten haben. Und ich glaube, das hat einen guten Nerv dann einfach getroffen, wie mit diesem Kind im Manne so umgegangen wurde in dem Film. Ne? Ob du dich davon trennst, ob du dich davon trennen musst und wie du dann damit weiter umgehst. Und das war auch typisch für, ist ja klar immer, bei Pixar bekommst du was Geiles. Ne? Wenn die sich was überlegt haben, wie sie die Story umsetzen wollen, wie sie was machen, visuell, inhaltlich, einfach schön gemacht. Und aber ich muss sagen, bei Toy Story 3 war es so selten gut wie in kaum einem anderen Film zuvor. Also das war, weiß nicht, ich sehe es wie Nils, mich hat Toy Story 3 so dermaßen geflasht, mich hat er mehr geflasht als Inception, muss ich zugeben. Als ich im Kino saß, als ich aus dem Kino kam, hatte ich ein noch größeres Hochgefühl irgendwie, weil die Mischung und die Balance und alles, was da drin ist, das ist so perfekt ausgearbeitet. Die Emotion, man kann jede einzelne Emotion nachvollziehen. Es gibt ja auch diesen Bösewicht, ja, selbst den kann man nachvollziehen. Selbst den kann man nachvollziehen und klar ist man am Ende ein bisschen gehässig gegenüber mit seinem Schicksal und so weiter, aber da ist nichts übertrieben, da ist alles so perfekt auf den Punkt. Auch der Moment, den du beschrieben hast, wie man, als er sein Spielzeug weitergibt, das war so großartig, weil es war nicht kitschig, es war nicht zugekleistert mit irgendwie dem ganzen Happy Ending von Hollywood so. Es war einfach nur richtig gut. Und halt auch vor allem dann noch diese geil bewegende Szene auf der Müllkippe. Das werde ich so schnell aus meinem Hirn nicht mehr verbannen. Das war einfach nur großartig, wie man das für Kinder gleichzeitig und für Erwachsene auch irgendwie auf einem emotionalen Level hält, ohne dass es jemals seine Wirkung verfehlt. Ja, das ist perfekt gemacht. Das ist wirklich ganz, ganz groß. Und deswegen ist auch so Toy Story 3 mein heimlicher Oscar-Gewinner. Ja, also er müsste ihn meiner Meinung nach, wenn es wirklich nach den tiefsten, innersten Gefühlen geht, müsste er ihn gewinnen. Wäre das nicht auch der erste Animierte überhaupt, der bester Film wird? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, aber ich glaube könnte schon sein. Du hast ja normalerweise, ist ja eben dadurch, dass das quasi fast schon leider durch die extra Abspaltung in die Animationskategorie der animierten Filme fast schon damit verhindert wird verhindert, das ja, Ding. Gell? Ja, weil wenn es schon, dann Toy Story wird auf jeden Fall dann den animierten, also besser animierter Film Oscar dann gewinnen. Aber wenn es tatsächlich dann möglich sein sollte, dass er in dem Umfeld auch noch den Oscar als besten Film abgreift, es wäre nicht so verwunderlich wie bei manchen anderen Sachen, die du da so sehen würdest. Ist ein cooles Ding einfach. Und ich finde auch, dieses Jahr gibt es jetzt ja auch nicht so diesen krassen Favoriten, wo jeder sagt, okay, der muss ihn einfach haben. Von daher ist die Chance auch nicht schlecht dieses Jahr, finde ich. Also ein schweres Jahr. Also wirklich, wir hatten ja gerade, sind wirklich eine Menge geiler Sachen. Also ja, ich habe zwar auch meine persönlichen Favoriten schon, wo ich glaube, dass die noch eine Stufe höher sind als jetzt ja die etwas ruhigeren Filme. So. Also ich glaube, es wird schon einer der pompöseren gewinnen, meiner Ansicht nach. Aber ja, es ist alles guter ja, gutes Zeug. Ich glaube, so Toy Story können wir uns drauf einigen. Wir können aber gleich zu einem Film rübergehen. Ich glaube, der dann zu deinen Favoriten zählt. Natürlich wie The Kids Are Alright. Wie kommst du jetzt darauf? Ich dir schnell erzählt habe, dass es da um Lesben geht, was du direkt flapp flapp gegen die Fledermaus Öhrchen hoch vom Gregor. Es ist nicht die Art die von Öhrchen Film. Waren das, okay. Das waren, ich hoffe, es waren die Öhrchen. Ja. Also, da reichen wir ein Mikrofon. Wir reichen ein Mikro dann. Das war die Stille des Reichens. Ja, wir bedanken uns. Obwohl es eigentlich falsch war. Ich habe den Film gar nicht gesehen. Wir bedanken uns bei Nils, der The Kids Are Alright. Ach, du gehst wieder, oder was? Ab wann sollen wir dich holen? Ich hab den Film nicht gesehen, ich will da gar nicht. Ja, aber du kannst doch mir lauschen. Ich höre mir den ja eh noch dreimal an. Mindestens. Ja, genau. Dreimal hört er sich noch. Aber Lesben, ja. Ja, vielleicht der Eddie, wenn er von seinem Handy aufguckt. Ich kann das nie so gut zusammenfassen wie manche andere, aber ich kann es ja mal versuchen, du kannst mich ja unterbrechen. Es geht um eine... Also man würde jetzt sagen, heutzutage, darf ich? Also es ist keine Patchwork-Familie, sondern es ist halt im Grunde eine relativ typische Familie, die man aber selten im Fernsehen sieht. Es sind halt zwei lesbische Frauen, die zusammenleben, die wiederum zwei Kinder haben. Und es geht halt sehr viel darum, wie diese Familie funktioniert. Es geht darum, wie... Ja, das ist jetzt auch ein bisschen vielleicht, kann man sagen, ist sehr Klischee, aber es geht auch schon darum, wie halt wie ein Elternpaar aus irgendwie ein gleichgeschlechtliches Elternpaar quasi auf Kinder eingeht und die erzieht. Dass es eben nicht wie patriarchisch, männlich, von oben herab und du wirst nie das erreichen, was ich habe und überhaupt kannst du nichts und du bist ja noch viel zu klein und jung, sondern so dieses, wie Frauen halt eher mit ihren Kindern umgehen und das mal zwei, so. Eine ist halt so der väterliche Teil, aber trotzdem halt, sie sind nett, sie gehen auf ihre Kinder ein, sie behandeln sie wie Freunde. Da merkt man ganz schnell sofort bei den ersten Szenen, dass da so eine ganz komische Familienkiste so da am Start ist, die eben gerade deshalb anders ist, weil eben beide Elternteile weiblich sind und halt sehr liebevoll auch mit sich umgehen. Oder weil so Sätze fallen wie, oh, ich wünschte, du wärst schwul geworden. Du wünschtest, ich wäre schwul geworden? Nein, oder was? Die Mutter sagt doch zu ihrem Sohn, oh Gott, ich wünschte, du wärst schwul geworden oder ich wünschte, du wärst schwul oder so. Die Szene habe ich gesehen. Ja, aber das ist auch eher, das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, was so ein bisschen aus der Luft gegriffen ist, weil da geht es um sehr emotionalen, wütenden Moment, wo man das schon fast wieder ironisch sehen kann, weil so, oh, wärst du nur schwul, dann wärst du ein bisschen emotionaler, weißt du, so. Wo man dann echt sich gar nicht angegriffen fühlt, weil sowas darf man seinem Sohn ja eigentlich nicht sagen, aber A, ist es eine schlimme Situation in dem Moment, wo man das verstehen kann, dass man über die Stränge schlägt als Elternteil, aber es ist halt auch... ich fand den Spruch eher lustig. Also ich dachte mir so, ja, du hast auch recht. Ja, so. Also und es geht eigentlich darum, du hast diese Familie und du hast dieses im Grunde sehr gut funktionierende Umfeld der Familie und alle sind eigentlich glücklich und dann, wie immer, kommt halt ein Element rein, was das Ganze ein bisschen komplett umstrickt und plötzlich, du merkst, die Familie kriegt ihre Brüche, die Beziehung der Elternteile kriegt ihre Brüche. Da passieren noch eine Menge Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht spoilern will, wo man vielleicht, wenn man... keine Ahnung, also ich kann mir vorstellen, dass es da eine Menge lesbische Zuschauer gibt, die sagen, was für ein Scheiß. Also so, was für ein Mist, der komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Mir fehlt es da jetzt an Beispielen und Lebensentwürfen in meinem näheren Umfeld. Schönes Beispiel. Ich muss kurz aufdröseln, das, was ich dir genannt habe, ist nicht mal das Beispiel, was ich meine. Also es ist wirklich so, wo man als lesbische Zuschauer sicherlich denkt, sowas passiert nicht. Das passiert nur, wenn Heteros Filme über Lesben machen. Und das war der Punkt, es ist wie ein Porno, wo man denkt, am Ende kommt dann doch noch der Kerl. Und ungefähr so ist es bei dem Film, wo man dann denkt, hä? aber ihr seid doch lesbisch. Und das ist ein bisschen komisch. Na gut, ich habe den Film jetzt nicht gesehen. Ja, ich will ihn halt auch, ich bin da vorsichtig beim Spoilern einfach. Immer. Nee, auch, es ist natürlich von der Thematik hier, speziell in den USA, immer mal wieder ein sehr, sehr großes Politikum, wie von wegen, also die ganzen Geschichten mit der homosexuellen Ehe, die in manchen Staaten dann abgeschafft wurde, in anderen wieder erlaubt wurde und so weiter. Und ich glaube, der Umgang, als wenn jemand Teil dieser Gemeinschaft ist, der homosexuellen Eltern, die dann eine Repräsentation in dem Film dann von sich sehen würden, die nicht unbedingt allen Klischees dann dort entspricht. Aber es ist schon ein positives Bild. Das will ich gar nicht. Also das wird schon im Grunde wird es dargestellt als die perfekte, als ob das die perfekte Konstellation für eine Familie ist, weil alle glücklich sind in dieser Familie am Anfang. Also ich sehe das ein bisschen anders. Also ich finde, dass der Film halt eigentlich im Prinzip, was den so besonders macht, ist, dass obwohl das was Besonderes in unseren Augen eigentlich noch immer ist, dass zwei Mütter quasi eine Familie darstellen mit ihren Kindern, ist der so unfassbar normal eigentlich so. Der Film ist so, also das find ist so, ich finde schon, das ist gerade, also was mich bei dem Film... Welchen Familien warst du denn? Ja, ich finde, also was die Familie da zeigen, erlebt, ist so ist. Eigentlich so, dass die relativ, das ist da überhaupt kein Thema, dass die Lesben sind. Das sind einfach die beiden Mütter und das ist einfach ein ganz, die haben halt Alltagsprobleme, aber das ist halt irgendwie das, was den Film, glaube ich, auch an Hollywood so begeistert ist, dass das halt so als was völlig Normales mit all den Problemen, die halt eine normale Familie auch hat, darstellt. Das ist jetzt nicht, das hast du falsch verstanden. Ich meinte nicht, dass es eben besonders ist, dass die lesbisch sind und deswegen alles anders ist in der Familie, sondern es zeigt halt nur, dass es wunderbar so funktionieren kann. Aber das ist halt trotzdem natürlich auch alles geschrieben. Die könnten auch unglücklich sein, ja, weil die Kinder in der Schule gehänselt werden, weil ihre Eltern lesbisch sind. Es gibt eine Menge Beispiele, die auch da drin vorkommen könnten, wie es wirklich ist, als zwei Frauen Kinder zu haben zum Beispiel. Also für die Kinder ist es ja teilweise natürlich auch anstrengend, je nach Situation und wo sie leben und aufwachsen, welche Schule und was weiß ich. Aber was ich meine ist, dass es eben, das sind zwei coole Elternteile und eben nicht wie sonst der eine nette und der andere ist irgendwie der böse Vater, der nie da ist und so diese klassischen Rollenbilder, sondern ich finde, es zeigt halt, dass die aber auch besonders cool mit ihren Kindern umgehen. Das finde ich schon. Ich finde, es zeigt, wie man in der Familie mit den Kindern umgehen kann. Es ist auf jeden Fall ein sehr, also sehr harmonisches Familienbild. Familienbild, was da gezeichnet wird. Und es wird gezeigt, wie man das erreicht. Und das ist ja eigentlich auch, cool. Es ist ja auch eher eine Komödie, finde ich, als ein Drama, ja. Also es ist ja eine recht banale Story. Es geht ja eigentlich nicht um viel, aber es lebt ja eigentlich wirklich von den doch sehr starken Performances von den beiden Müttern und ja, das ist einfach so, dass die sehr sympathisch sind, natürlich sehr unterschiedlich. Die eine Mutter ist quasi eher, sie ist Ärztin oder Anwältin, ich weiß gar nicht mehr. Nee, Ärztin, glaube ich. Was ist sie? Die eine ist ständig unterwegs, so am Arbeiten und mehr auch so die Autoritäre und die andere, Julianne Moore quasi, ist eher die zu Hause dann auf die Kinder mehr aufpasst und mehr so die chilligere und Alternative und einfach auch so ein bisschen lockerer ist und Annette Bening versucht eher so ein bisschen diese Familie zusammenzuhalten und auch ein bisschen mit Regeln und Strenge. Und ist ja auch dann diejenige, es geht ja dann auch darum, dass der Sohn rausfinden will, wer der Samenspender war, also quasi seinen biologischen Vater kennenlernen will. Ich hab wieder einen Film gespoilert. Und, ist das ein Spoiler? Es ist überhaupt kein Naja, es ist die einzige Überraschung im Film, finde ich, was damit passiert. Doch. Aber das habe ich in jedem Inhalt gelesen. Halt keinen Höhepunkt. Der hat er auch im Prinzip nicht. Okay. Du kannst doch nicht immer von dir ausgehen, Eddie. Manche finden es als Spoiler, akzeptierst doch einfach mal. Okay. Und, ja, unten haben gerade alle gesagt, der Eddie spoilert immer, deswegen höre ich bei seinen Sachen schon nicht mehr hin. Der Satz wurde gesagt unten. Aber jetzt, Simon, jetzt muss ich mal kurz eben eine Lanze brechen für Eddie, weil... Nein, wir sind so wurscht, ihr könnt doch zwei. Ich sag doch nur, ich erwähne das halt nicht deswegen. Dann guck kann mal, man wie frustriert er jetzt schon das Mikro weglegt. Ja, aber das kann ich auch nichts für. Jetzt, wenn er demonstrativ in seinem Handy guckt... Ich also habe in den Inhaltsangaben zu dem Film, die ich bisher gelesen habe, da stand das jeweils immer drin, dass der dann halt irgendwann auftaucht. Ja, also, aber das sind auch schlechte Inhaltsangaben, dann muss ich nein, sagen. Nein, pass auf, das ist jetzt auch nicht, ihr habt mich auch falsch verstanden, das ist jetzt nicht der Dreh- und Angelpunkt des Films, nur so viel passiert in dem Film wirklich nicht. Also das ist das Ding. Jetzt gibt's noch eine Sache, die man spoilern kann und dann braucht man den Film nicht mehr sehen, ja? Das meine ich. Es gibt wirklich nur noch eine einzige Sache, die man jetzt spoilern kann und dann weißt du alles, was du über den Film wissen musst, so. Ich fand ihn überraschend cool, also, oder Eddie, was meinst du denn? Darf ich was sagen, oder was? Ja, ich fand den auch gut. Ich fand, wie gesagt, ein bisschen, die Story ist eigentlich relativ belanglos. Sie lebt halt auch sehr von den schauspielerischen Leistungen und generell passiert nicht wirklich viel. Und ich fand den halt, ich weiß nicht, so von all denen, die da bewertet sind, eigentlich den schwächsten. Und fand ihn aber auch nicht schlecht. Also er ist immer noch ein guter Film, kann man sich angucken. Ist eigentlich relativ leichtes Entertainment. Aber ja, so richtig gepackt. Also klar, ich habe schon verstanden, was der Film machen will. Wie gesagt, so zu zeigen, ey, guck mal, Lesbenfamilien sind, oder eine Familie mit zwei Lesben sind auch ganz normal und alles. Und finde ich auch okay, ist aber auch einfach, ja, interessiert mich auch da nicht so. Hätte im Grunde jetzt nicht gebraucht, die Aussage, ja, weil es recht unspektakulär ist. Also da passiert, also wie gesagt, tolle schauspielerische Leistung von Julianne Moore und Annette Bening, aber so ansonsten so ein Film, den ich dann auch jetzt nicht, wo ich sage, oh, den muss ich unbedingt dann nochmal sehen und den müsst ihr alle sehen oder so, ja. Nee, das nicht, aber ich fand ihn nicht den schlechtesten jetzt von den Oscar-Filmen so, aber es wäre jetzt auch nicht mein Favorit gewesen. Ich fand aber die Stimmung cool und irgendwie, das ist so ein, es war so ein Feel-Good Film so, also irgendwie ein netter Film. Also hätte ich die Zusammenfassung vorher gehört, hätte der mich nicht so interessiert. Aber dadurch mit dieser Wertung Oscar nominiert, hab ich den irgendwie dann auch genossen. Ja, gut. Also wenn The Kids Are Alright, wenn wir uns hier in der Runde eher den nicht als großen Oscar-Favoriten sehen, ich glaube, jetzt kommt einer, wo Ede auch sagt, das ist einer seiner Favoriten, The King's Speech. Oh ja, The King's Speech. Ja, handelt von Gott, den Namen, ich sage einfach einem König. Handelt von dem Vater von Queen Elizabeth. Wie heißt er? King George VI. Danke, Daniel. Basiert auf einer wahren Geschichte. Ich habe das auch nochmal so im Nachhinein recherchiert und ist dann wohl auch alles relativ relativ faktisch und treu der geschichtstreu umgesetzt worden. Und er leidet unter einem Sprachfehler, er stottert und ihm wird das Amt des Königs übertragen. Und er muss, beziehungsweise eigentlich erst seinem Bruder und dann ihm, weil der Bruder es nicht annimmt. Und er muss quasi eine Rede ans Volk richten, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, zur Zeit des Aufstiegs auch von Hitler in Deutschland und muss quasi auch seine Nation, das englische Volk, auf den Zweiten Weltkrieg vorbereiten. Und es ist sehr irgendwo auch schon ein sehr patriotischer Film, muss man sagen, aber auf jeden Fall auch ein sehr schöner Film mit Colin Firth, der auch als bester Hauptdarsteller nominiert ist, und Geoffrey Rush als sein Sprachtherapeut. Und im Prinzip geht es in diesem Film um die Beziehung zwischen Geoffrey Rush, also seinem Sprachtherapeut, und Colin Firth, dem König von England. Und es ist eine super sympathische, ein super sympathisches, kann man auch fast schon Kammerspiel nennen, wie dann halt Colin Firth zu Geoffrey Rush kommt, um quasi therapiert zu werden, um diesen Sprachfehler zu beseitigen, aber er kommt erstmal als Adeliger, wie gesagt, König von England zu der Zeit, dass der höchste, wichtigste Mensch des Landes hin, und Geoffrey Rush hat eigentlich null Respekt und sagt, wir sind hier in meiner Praxis, nach dem Motto, ziehen Sie mal Ihre Schuhe aus, ja, hier in meiner Praxis wird nach meinen Regeln gespielt. Und er stellt halt recht schnell auch fest, dass dieses ganze, dieser Druck und diese ganze auch ein Problem ist, also dass es nicht darum geht, dass er nicht wirklich sprechen kann, sondern dass es viel mit seiner Psyche und seinem Druck und seinem, was weiß ich, was für tiefen psychologische Gründe der Geoffrey Rush sieht. Und er ködert das halt aus dem raus, und sie werden Freunde, und er hilft ihm dann durch Eselsbrücken, durch Tanzen, Singen, Schreien, Fluchen, durch irgendwelche therapeutischen Methoden, hilft er ihm quasi seine Sprache oder seine Sprachfähigkeit zu verbessern, und es entwickelt sich eine Freundschaft. Und der Film arbeitet natürlich auf diese Klimax hin am Ende, diese finale Sprache, diese finale Rede, und das ist ein Gänsehautmoment, und es ist fantastisch gespielt von Colin Firth, es ist fantastisch gespielt von Geoffrey Rush, und es ist kein bisschen langweilig. Und das war meine Befürchtung bei dem Film, weil ich bin absolut kein Historien oder so Königen und Mittelalter oder ist ja nicht Mittelalter, ihr wisst, was ich meine, so solche Sachen sind eigentlich nicht so mein Ding, und deshalb hatte ich am Anfang auch so ein bisschen, oh, bitte nicht so ein trockenes Ding und das langweilt mich bestimmt, und überhaupt nicht. Der Film ist total kurzweilig, sympathisch, eine schöne Geschichte, ein schöner Film mit tollen Hauptdarstellern. Und historisches Wohlfühlkino. Ja, es ist wirklich ein das, ja. Und aber auch geil am, Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen, ich will nur meine Lieblingsszene einwerfen, und zwar sitzt Geoffrey Rush dann auf diesem Königsthron, wo dann der König später gekrönt wird und alles hat so diesen, oh mein Gott, du darfst da nicht sitzen, die Welt geht unter, wenn du da sitzt, da darf nur der König sitzen, so, what the fuck, die haben sogar ihren Namen in das Holz geritzt, die anderen, ja, die vorher da saßen, ja, was ja auch stimmt, das ist alles so, das nimmt es so ein bisschen charmant auf, dieses ganze Brimborium, was die Engländer um alles machen, was mit dem Königshaus zu tun hat, aber trotzdem nehmen sie es ernst und es ist dann auch, gibt immer auch so Grenzen, die nicht überschritten werden, aber dieses Zusammenspiel, ja, es ist so, super. Es ist schon einfach gegenseitiger Respekt da, weil halt man auch merkt, was für eine wichtige Rolle er einfach für dieses Volk spielt, aber gleichzeitig sagt er auch immer, man muss auch mal mit den Füßen auf dem Mumm, letztendlich sind wir alle nur Menschen. Und ja, es ist aber, wie gesagt, ein sehr schöner Film mit einer eigentlich auch schönen Moral und für mich auch so mit Black Swan und Inception sicherlich so zu den Top 3 der Oscar-Nominierten, finde ich, weil ich den einfach... Ich fand den richtig gut. Ich habe den jetzt auch schon zum zweiten Mal gesehen, weil ich den direkt nochmal meinen Eltern gezeigt habe und die fanden den auch super und ich hatte dann direkt Lust, den nochmal mit anzugucken. Man leidet da so mit bei der ersten Ansprache, schon die erste Szene, wo er zu diesem Stadion geht und kriegt keinen Ton raus und alle gucken schon so beschämt zu Boden. Das ist der Albtraum von jedem, nicht nur von Königen, glaube ich, der Albtraum von jedem. Du musst eine Rede halten und merkst, oh Gott, es geht nicht und dann wird's immer schlimmer. Da war er ja noch nicht mal König, genau, das ist ja, und dann irgendwann wird er König, du denkst, oh, wie soll denn das gehen, und dann kommt der Weltkrieg, und das ist vollkommen klar, dass das für die mega Druck war zu der Zeit, also, das muss funktionieren dann, ein König, der nicht sprechen kann, ist völlig untauglich, und das, du leidest mit jedem Satz, er spricht einen Satz, und du hängst an seinen Lippen. Es ist auch so schön in Szene gesetzt, wenn man dann so immer die Schnitte ins Publikum sieht, die ihn so erwartungsvoll, aber schon mit so einer latenten Enttäuschung ansehen. Und das macht es natürlich nicht besser, ja. Das ist so dieses, oh nein, bitte. Und seine Frau sitzt im Publikum und sagt, oh, bitte schaff's doch, bitte sprech diesen Satz in einem Stück flüssig aus. Und man geht richtig, man fühlt richtig mit. Und er spielt das aber auch so, also man will ihn eigentlich echt in den Arm nehmen. Weißt du, es ist der König von England und du willst ihm eigentlich nur über den Kopf streicheln und sagen, oh, oh, oh. So, aber ich glaube, das war für diesen echten George der VI. War das aber eigentlich dann doch mehr ein Gewinn als irgendwie eine, sag ich mal, große Hürde, weil ich glaube, dadurch wurde er halt zu einem sehr beliebten König, weil die halt gemerkt haben, okay, der ist jetzt halt auch nicht viel anders als wir. Ja, ja, also, sowas bringt dich immer nach vorne. Also beim Pöbel. Das muss, ja, aber er muss ein wirklich sehr beliebter König gewesen sein, weil die Leute halt gemerkt haben, okay, der hat halt auch seine Probleme und er versucht dagegen anzukämpfen und wurde natürlich dann wahrscheinlich auch dadurch zu einem solchen Symbol und sich gegen solch einen Widerstand, Sprachbarriere, zu behaupten, dass die Engländer quasi dann auch die Motivation hatten, sich gegen diesen anderen Widerstand, den wir jetzt nicht unbedingt näher benennen müssen, aus unseren Regionen, entgegenzustellen. So, ja. Und das fand ich, also ich muss auch sagen, ich fand diesen Film, ja, das ist historisches Wohlfühlkino. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Ich fand es einfach nur richtig schön mit anzusehen, wie die beiden sich unterhalten, wie die beiden Freunde werden, wie die beiden aber auch ihre Reibungsflächen haben, ja, also die geraten ja auch schon richtig aneinander, ja, weil irgendwie der König nicht wahrhaben will, was in ihm steckt und auch so durch seine wahrscheinlich jahrelange Erziehung und durch den Druck aus dem Königshaus irgendwie so verunsichert ist, dass er schon gar nicht mehr selbst an sich glaubt, ja. Also ja, vor allen Dingen, er ist es auch einfach nicht gewöhnt, dass jemand normal mit ihm redet, weil egal wo er hingeht, wird er halt wie der König behandelt und bei Geoffrey Rush ist es dann so, wenn er zu ihm in die Praxis kommt, der scheiß drauf, dass er der König ist, sondern für ihn ist er einfach ein normaler, ich sag mal jetzt Patient, ja, und nennt ihn auch beim Vornamen, weil er sagt, ich nenne alle meine Patienten beim Vornamen, ja, und entweder das passt dir, dann helfe ich dir, dann kannst du gerne wiederkommen oder nicht, ja, und die wollen ihn ja auch gleich in der ersten Szene, wo sie da sind, sagen sie, sie können dann zu uns ins Buckingham Palace kommen und er sagt, nix, hier ist meine Praxis irgendwo am Arsch der Welt in London und wenn sie ihn, muss der König halt dahin kommen, ja, also nicht, der Berg geht nicht zum Propheten und er dreht es halt so um und das ist, glaube ich, auch das, was letztendlich viele so Menschen, also man himmelt ja immer Menschen an oder auch Prominente oder so und ich glaube, was bei vielen so ist, so dass das sind normale Menschen und die mögen das auch, ich glaube, die mögen es auch, wenn sie jemanden haben, wo sie das Gefühl haben, ey, da kann ich wieder ein normaler Mensch sein, der sieht mich nicht als, das ist ja das, was ein Robbie Williams zum Beispiel sagt, er kann keine Frau mehr kennenlernen, die nicht weiß, wer er ist. Also es gibt keine Frau, die ihn einfach als normalen Typen kennenlernt, sondern halt, die weiß sofort, er ist einer der berühmtesten Sänger der Welt. So, das ist und für ihn war das so ein Reset, dass der einfach mal wieder jemanden kennenlernt, der sagt, mir scheißegal, ob du der König bist, lass uns quatschen. Und das ist, glaube ich, das, was dann auch diese Freundschaft der beiden ausgezeichnet hat. Und das zeigt der Film ganz schön. Ich finde, der König wird auch echt wahnsinnig sympathisch vorgestellt, dargestellt. Man wünscht sich wirklich so, ey, okay, dann haben wir halt wieder Monarchie, aber dann auch ein cooler König so, der das Herz am rechten Fleck hat. Das ist so der Traum, den man hat. Ja, aber man sieht ja auch, wie schnell schief bei seinem Bruder, wie schnell man den Falschen auch haben kann. Naja, also da muss man nochmal zu sagen, der Bruder, weil ich das glaube, das kam hier nicht so ganz eben rüber, der Bruder dankt ja quasi ab, weil er eine Frau heiraten möchte, die schon zweimal geschieden ist. Irgendwie ein Ding, was bei den Royals überhaupt nicht drin ist. Ja, aber es stimmt nachweislich, dass der Bruder schon wirklich so ein schwerer Nöter war, der im Prinzip seinen Adelstitel ausgenutzt hat, um zu feiern und zu Geld zu verprassen. Ja, der war doch kurz König im Film und das erste, was er macht, ist eine dicke Party machen. Also das passt halt zu ihm dann auch. Nein, aber wir werden ja auch nicht König. Das ist ja das Ding, bei uns wird schon jeder im Vorfeld sagen, nee. Der Eddie kann nicht mal richtig reden. Spoiler. Genau, aber man sieht daran, wie enthusiastisch wir auch hier über den Film hier sprechen. The King's Speech, eigentlich, wo du auch eine trockene Thematik erwarten könntest, der war nicht nur jetzt bei den Kritikern erfolgreich, sondern auch kommerziell erfolgreich. Der hat auch, glaube ich, mittlerweile schon in den Staaten weit über 100 Millionen Dollar eingespielt, was für einen Film in Deutschland auch dann sehr. Also mein Tipp ist auch, dass der oder Social Network den Oscar gewinnen. Wo es primär bei beiden Filmen ums Quatschen geht oder miteinander aber warum reden. Denn? Also ich meine, jetzt wenn wir nach Oscar-Momenten gehen, da würde ich echt fast sagen Inception. Ich meine jetzt nicht, das ist nicht unbedingt meine Meinung, aber ich würde fast, es wäre mein Tipp. Gut, ist ja eh jeder hat seinen Tipp so. Ja, also, aber die machen wir am Ende, würde ich fast sagen. Okay. Ne? Ich meine nur, weil Inception, wenn Avatar den Unterhaltungs-Oscar nicht gekriegt hat, glaube ich nicht, dass ihn Inception Das stimmt kriegt. Natürlich. Also es ist einfach so mein... Vielleicht genug geredet, wir haben uns schon mal diese Nummer jetzt erlaubt im letzten Jahr mit Avatar, aber lass uns das jetzt nochmal aufholen. Doch, du hast es doch, Eddie, du hast es doch vorhin noch richtig herausgearbeitet, weil ich meine, durch den hohen Schauspielanteil in der Academy, ja, ich denke mal, geht es den Leuten halt wirklich darum, dass die da was sehen wollen, dass ein Kollege irgendwie sich wirklich ins Zeug legt. Der eine einmalige Leistung. Und der eine einmalige Leistung. Hat, ja. Und da muss ich einfach die Szene irgendwie mal erwähnen, in der König George wieder zu Geoffrey Rush kommt und an diesem Flugzeug von Geoffrey Rushs Sohn rumbastelt und dann von seiner Kindheit erzählt, wie er es schafft, in seinen Augen dieses Glasige irgendwie zu erzeugen, ja, als würde er gerade wirklich jeden Moment losheulen können und zwar Rotz und Wasser, aber sich trotzdem aufgrund seiner Herkunft und seiner, ja, der englischen, sag ich mal, des englischen Understatements so zurückreißen muss und das ist wirklich großartig. Währenddessen, so, also es ist geil, wenn man die Szene sieht, mal auch drauf achten, so, er hat dieses Alibi, dass er mit diesem, weil er es früher nicht durfte, dieses kleine Flugzeug so ein bisschen da bastelt, aber die ganze Zeit über macht er eigentlich nichts, weißt du, er macht halt das, wenn man eben im Kopf woanders ist, er friemelt halt mit den Händen so rum, aber am Ende hat er nichts geklebt, nichts gemacht, so, er hat halt nur von, okay, aber das ist das Ding, was er die ganze Zeit so, und dann guckt er es wieder an und das fand ich geil, weil genau so ist es, wenn du eigentlich du bist gar nicht an der einen Sache interessiert, du bist jetzt nicht daran interessiert, das zusammenzukleben, sondern in dem Moment redest du gerade und bist gedanklich ganz woanders und hältst es halt nur in der Hand und drehst es immer wieder und machst so Sachen mit, ohne es wirklich zu merken und das hat er, finde ich, sehr geil gespielt. Also muss auch sagen, bis zu den Händen war alles cool. Das war alles eine beeindruckende Szene, also auch halt, wie er diese Stottermimik und so weiter, wie er sich die angeeignet hat. Ja, das stelle ich mir auch echt schwer vor. Also kann ich mir vorstellen, dass das übel ist, sich das irgendwie anzutrainieren oder beziehungsweise halt so auf den Punkt abzurufen, halt, dass es dann auch passt. Ja, Stefan, du kriegst es nicht mehr weg. Also was an der Performance von Colin Firth auch so gut ist, ist nicht nur, wie gut er ist mit dem Stottern, sondern dass es auch nie abgedriftet ist ins Lächerliche. Das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit an dieser Rolle, dass es nie, es hätte ja auch ganz leicht wirklich albern werden können oder so, aber es ist immer so an der Grenze gewesen, dass es irgendwie, dass es einem leid getan hat, ja. Das ist, klar gibt es dann diese, wenn er dann extra flucht und so, aber was er so Tourette-mäßig dann raushaut, aber generell fand ich das super gespielt einfach. Es war nie over the top, es war immer so ein bisschen Verzweiflung auch, die da mitgeschwungen hat. Das liegt, glaube ich, auch, ist mir zumindest aufgefallen oder für mich wirkte das so, an diesen, da sind ganz viele kehlige Geräusche und Schlucklaute, wo du so richtig so, dass du spürst, wie das Wort so hin und hoch und runter geht, ja, und das auch irgendwie, der Sound sozusagen, das ist richtig gut gemacht, also man fühlt sich beklemmt, weil man einfach für ihn reden will, so, es ist wirklich Und auch das dann, das, was dann auch dazu noch kommt. Also ich weiß nicht, das sind so Sachen, die fallen einem vielleicht dem normalen Teenie-Wundergänger nicht so unbedingt auf oder so, aber zum Beispiel wird auch immer ziemlich darauf geachtet, dass nichts von diesen Figuren ablenkt. Wenn man sich das Büro von Geoffrey Rush anguckt, der hockt da ja nur vor dieser komischen, hässlichen Tapete auf diesem Sofa, ja. Und da ist so dieses ganze Bühnenbild ist sehr karg gehalten, wenn man mal genau hinguckt. Da wird nie irgendwie großartig irgendwie irgendwas aufgebaut oder irgendwelche Schauwerke dann noch zusätzlich reingepackt, die halt wirklich von diesen Figuren ablenken könnten. Das fand ich halt eigentlich schon ganz netter Zusatz zu dieser Geschichte, dass es immer nur wirklich isoliert auf diese zwei Figuren ist. Ja, also man sieht, da sind extrem viele Elemente einfach. Also King's Speech, leider einer der Filme, den ich sehen wollte, noch nicht gesehen habe. Aber ich merke schon, wie enthusiastisch einfach jetzt hier drüber gesprochen wird. Da habe ich Bock, den als ersten nachzuholen von denen, die noch übrig sind. Wir haben jetzt in der Abfolge einen Film noch übrig, der zu den 10 Oscar-Nominierten dann zählt. Und ich glaube, da ist hier in der Runde die Meinung ein wenig gespalten. Gesehen habe ich ihn nicht. Winter's Bone. Winter's Bone. Was ist Winter's Bone? Simon, erzähl mal. Das ist ein Film über Reese Witherspoon. Nein, es war ein Witz. Winter's Bone. Nee, es ist eine Verfilmung eines Buches. Was denn sonst? Und auf dem Cover, ich habe es natürlich nicht gelesen, auf dem Cover natürlich. Von dem Buch ist, glaube ich, ein Baum im Winter. Natürlich. Und damit, Winters Baum. Mehr weiß ich leider nicht. Also ich nehme an, meine Theorie ist, weil ich ihn ja nicht so mag, dass da halt, dass es ein Setting ist, was sich in einem Buch besser beschreiben lässt als in einem Film. Aber das ist natürlich Geschmackssache so. Es hat... ja, also ich fasse kurz zusammen, der Eddie kann, glaube ich, noch mehr auf die Details eingehen, so, der fand es ihn ja auch besser. Es ist halt einfach eine Familie auch wieder, ohne Eltern, in dem Fall, der Vater ist weg, die Mutter ist da, aber ist halt abwesend, also man weiß nicht genau, ist sie dement, ist sie vielleicht einfach nur irgendwie irgendwann wahnsinnig geworden oder ist sie irgendwie wegen Psychenproblemen irgendwann hat ausgeschaltet, auf jeden Fall ist sie physisch da, aber nicht wirklich. Und die verlieren ihr Haus, wenn der Vater nicht auftaucht, weil er verschwunden ist. Und das sind so alles so, es ist schon ein bisschen so Randbezirken, also es ist jetzt nicht Großstadt, sondern halt wirklich Hillbilly-Ecken, also so, wo man auch lange irgendwie zum nächsten Haus läuft und alles. Und die älteste Tochter will halt, dass die Familie das Haus nicht verliert, kümmert sich quasi stellvertretend für die Mutter und den Vater um die Kinder so und läuft im Grunde, klappert alle Freunde des Vaters ab, was im Grunde alle Bewohner des Dorfes oder der Umgebung sind und sucht den Vater. Und das Komische an der Geschichte, das wird auch erst so im Nach und Nach klar, keiner will ihr sagen, was passiert ist. Keiner will ihr irgendwie sagen, alle sagen nur, ey, mach dich nach Hause, kümmere dich nicht drum, quasi, es geht dich nichts an, obwohl es natürlich Quatsch ist. Keiner will ihr irgendwie helfen und man spürt ständig, und das wird immer stärker, das Gefühl im Laufe der Zeit, dass da irgendwie irgendeine Geschichte dahinter steckt, mit der keiner rausrücken will. Und das geht so weit, dass es halt irgendwann immer aggressiver wird. So eine latente Aggression haben diese Hillbillies ja in Filmen oft immer, dass man denkt, so, okay, da können wir im nächsten Moment einfach austicken und dich einsperren oder so. Aber das wird dann wirklich immer so, man spürt halt, dass die auch bereit wären, irgendwie... wenn es hart auf hart kommt, sie irgendwie, wenn sie nicht aufhört zu fragen, irgendwie sie umbringen oder irgend sowas, habe ich zumindest irgendwann erwartet. Man spürt halt so eine extreme Aggression, weil sie nicht aufhört, diese Fragen zu stellen. Und das finde ich schon cool, aber irgendwie ist der für mich nur eine Abfolge von Locations, die sich dann sogar in der Mitte wiederholt. Und dann kommen dieselben Locations unter veränderten Voraussetzungen nochmal. Und es ist sehr viel Laufen, sehr viel Stille, sehr viel ruhige Einstellungen. Und irgendwie war mir das nicht genug, also nur dieses, ich hätte gerne Oscar-mäßige, also mein Gott, das ist von oben herab, wie ich das sage, weil ich habe zu wenig Ahnung davon, aber mir wirkte es sehr bemüht, einen harten Buchstoff auch adäquat mit Academy-Anleihen umzusetzen. Also guck mal hier, wir sind was Besonderes. Naja, dadurch, dass man es eben so runterspielt, nichts Besonderes zu sein, ist es halt, aber gut, Fargo hat auch so eine Stimmung und der ist natürlich ziemlich geil. Deswegen kann ich jetzt nicht, mir hat er auf jeden Fall nicht gefallen, ich bin sogar eingeschlafen und das ist für mich immer das ultimative Todesurteil, weil ich schlafe nahezu nie bei Filmen ein. Ich schlafe wirklich nur ein, wenn ein Film mich extrem nicht anmacht. Ich gucke die schlechtesten Filme trotzdem zu Ende, weil irgendwie das gehört dazu, aber da... Selbst wenn ich müde bin, ja. Also... Alles schon gesehen. Also ich fand Winter's Bone, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich mag aber auch solche ruhigen Filme, wo es im Prinzip nur um darstellerische Leistung und Charakterentwicklung und so geht. Also was ich halt bei dem Film, Simon hat ja schon die Story so erzählt, geldet um, der Vater von ihr war halt Drogendealer und ist halt auf Kaution raus, und aber seine Kaution war halt sein Haus und sein Hab und Gut. So, und dann ist er nicht mehr aufgetaucht, das heißt, das Hab und Gut gehört quasi dem Staat, und das sind halt ganz arme Verhältnisse, das heißt, das sind so arme Verhältnisse, so wirklich Hillbillies oder Redneck-mäßiges Dorf in den Ozarks, das sind irgendwelche Mountain, irgendwelche Gebirgsregionen in Missouri oder so, also so, wo normalerweise auch keine Filme irgendwas erzählen, weil da ist halt, da haben die ihre eigenen Gesetze, und das zeigt der Film halt auch, dass diese, das ist so Trailer-Park-Trash im besten Sinne, da kommt keiner hin, da hört keiner was von, das ist so eine Subkultur in Amerika, die einfach irgendwo stattfindet, über die man auch wahrscheinlich als normaler Mensch nicht so wirklich viel weiß. Und in diesem, ja, und in diesem ländlichen arme Leutsviertel findet halt diese Story statt, und es ist halt klar, dass wenn sie diesen Vater nicht finden, egal ob tot oder lebendig, dann verliert diese diese Tochter, die im Prinzip das mittlerweile, die selber noch jung ist, ich weiß, spielt eine Teenagerin in dem Film, mit Mutter, die irgendwie debil ist und zu Hause ist, und noch eine kleine Schwester, glaube ich, oder noch, ja, eine kleine Schwester. Also du weißt, die Familie ist quasi dem Tod geweiht, wenn sie nicht diesen Vater finden, weil dann verlieren die ihr Hab und Gut, ihr Haus, sitzen auf der Straße, dann in den Mountains, werden vielleicht ausgeraubt, vergewaltigt, sterben, das Kind würde noch nicht mal irgendwo unterkommen. Also es sind katastrophale Verhältnisse, und die sorgen halt dafür, dass diese doch recht taffe Tochter dann sich auf die Suche macht und sagt halt, okay, es ist die einzige Chance, mich und meine Familie irgendwie am Leben zu halten, ist halt meinen Vater zu finden. Und dann kommt sie halt da in diese Gefilde, und du merkst, dass dieses gesamte Dorf, wenn man es so nennen kann, diese gesamte, ich nenne es jetzt einfach Dorf, die Leute, Nachbarn und alle irgendwie Dreck am Stecken haben. Da ist dir keiner wirklich geheuer. Die sind alle okay, solange... Nee, die sind alle okay, solange du mit denen nicht näher zu tun hast, aber das sind keine, die dich mal reinbitten und sagen, ach, wie geht's, sondern die spucken vor dir aus und gucken dich böse an, wenn du auf ihr Grundstück gehst, also wirklich so wie der Besitzer des Schrottplatzes, weißt du, wo du immer Angst hattest vor seinen Kötern, so ungefähr, so sind die, und sie stellt halt immer mehr Fragen und scheint da irgendeiner Sache auf den Grund zu kommen, was sie selber nicht so weiß, so ein bisschen Mystery, und ich kann den Simon verstehen, das ist ein sehr langatmiger, ruhiger Film. Da gibt's keine großen Action-Sequenzen. Und das ganze Setting ist irgendwie abstoßend und irgendwie nichts, was einem Freude bereitet. Ja, also es ist auch kein Film, den ich direkt danach sagen würde, komm, gleich noch eine Runde. Aber gerade das zeichnet den Film dann auch wieder für mich aus, dass er es eben schafft, dieses wirklich schäbige Environment, diese schäbige Umgebung so darzustellen und so authentisch darzustellen, dass du dir wirklich auch danach denkst, so, ey, scheiße, so Orte gibt's wirklich, solche, so nicht so Hills Have Eyes mäßig, ist halt zu over the top, aber das ist realistisch gezeichnet, solche, weißt du, das ist ein Teil von Amerika einfach, den es wirklich gibt, und die Leute leben in diesen Zuständen und haben diese Art von Mentalität, und das fand ich irgendwie fast schon das Erschreckende, und das war halt sehr authentisch erzählt, ohne dass der Film einen wirklich Thriller-mäßig, aus dem Thriller-Standpunkt gesehen, einen richtigen Höhepunkt oder so hat, ja. Also ich habe ja vorhin auch gesagt, ich weiß nicht, ob da das zu hören war, beim Podcast, Valhalla Rising, ja, der ja bei IMDb irgendwie 5,8 hat und von manchen aber gefeiert wird auch als der definitive, weiß ich nicht, Film. Das geht auch so in die Richtung. Da wird in dem gesamten Film wird nicht gesprochen, es sind nur Landschaftsaufnahmen und einzelne Gewaltakte, ja, aber es zeigt halt... So ein bisschen wie am Anfang war das Feuer oder so. Ja, so eher so wie 2001 der Wikinger, der Daniel hat es vorhin gesagt, so wirklich so, es ist schon sehr artsy, ja, also schon, man merkt so diesen Arthouse-Einfluss, und da bin ich auch immer ganz sensibel und empfindlicher, kann ich den Simon schon verstehen, wenn er sagt, der Film will auf jeden Fall irgendwie so intellektuell und keine Ahnung, aber manchmal... Oder vielleicht komme ich auch langsam auf den Geschmack von solchen Filmen. Manchmal packen sie mich auch. Also es gibt ganz viele, wo ich sage, oh, hör mir auf mit diesem Arthouse-Scheiß. Und stehe auch dazu, dass ich auch Bad Boys in meinem DVD-Regal habe. Ich meine, das kommt die komplette Antithese. Ja, ist einfach so. Weißt du, ich bin einfach nicht dogmatisch, was Filme angeht. Ich bin offen für alles. Ich kann mir sowas, ich kann sowas wie Valhalla Rising oder Dogtooth oder so, kann ich gucken und finde es super. Und ich kann aber auch mir, weiß ich nicht, Norbit geben, wenn ich in der richtigen Stimmung bin. Ja. Hey, Norbit hat viel Minimatzen gebracht. Also. Ja, also das ist das, was ich meine. Aber letztendlich kann ich auch nicht immer genau erklären, warum mir ein Film gefällt oder nicht oder was es letztendlich ist, was mir nicht gefällt. Deshalb kann ich das voll verstehen, wenn der Simon sagt, dass der langweilig ist. Ich persönlich fand den irgendwie intensiv und irgendwie mitreißend und gerade so, dass ich auch noch wissen wollte, wie es weitergeht, aber er war auch schon knapp an der Kippe, wo ich sage, fast schon langweilig. Also zeigt er denn mit dem Finger aufs Elend oder akzeptiert er es? Nö, der ist einfach. Ist eher eine Milieustudio fast genau, schon. Genau, ja, so. Du bist einfach Teil, du bist da drin und alle sind so und man kriegt eher Angst, dass, wie Eddie meinte, dass es wirklich, dass die Leute wirklich so sind, so fernab der Zivilisation. Da hast du halt nichts. Und gewinnt er dann noch irgendwelche Mystery-Komponenten oder nicht? Weil ich habe mir jetzt angefangen und ich fand halt, mein erster Eindruck war ja wohl ziemlich gut. Nein. Ich muss dazu sagen, ich musste halt auch noch Umzugskisten packen. Also dementsprechend habe ich nicht so ganz wirklich hingeguckt. Und wie gesagt, für mich wirkten die Leute halt nur leicht behäbig, wie halt auch irgendwie, keine Ahnung, beeinträchtigt. Also ich kann ihn gerne spoilen, wenn ihr wollt. Ja, mich würde es interessieren, wird es noch Mystery-mäßig? Mit Simons Erlaubnis? Also es ist am Ende... Ich will nicht, dass du mich jetzt spoilst. Ach so, okay. Spoilerus interruptus. Dammt. Es war wirklich Spoilerus interruptus. Es war so knapp. Kurz davor. Ich will nur wissen, ob es Mystery-artig wird. Naja, Mystery nicht im Sinne von Shyamalan, dass alle schon tot sind. Ja. Also, nein. Aber auch nicht so wie The Gift zum Beispiel mit Kate Blanchett. Weiß ich nicht mehr. Was war denn da? Ach, weiß ich auch nicht mehr. Mit dieser Toten im See und so. Ja, das geht aber sehr in die Richtung. Es geht tatsächlich in die Richtung, ja. Oder, okay. Und, also es ist nicht hier den letzten Jackson-Film. Hast du den gesehen? Michael Jackson? Nee, Peter Jackson. Welcher? Ich weiß, was Himmel. Du meinst. Ja, der war schrecklich. Lovely Bones, meine ich. Lovely Bones. Siehst du auch noch einen Bones-Film? Der war schrecklich. Den fand ich gerade katastrophal. Aber egal. Na, er hat sicher, nein, also er ist eher ein klassischer, es hat eine ganz klassische Auflösung, also ohne irgendein es gibt nichts Übernatürliches. Der endet so, wie er anfängt, also schon eher, also ernst und authentisch, also es ist jetzt, da kommen jetzt keine Aliens und es ist auch nicht irgendwie die große Auflösung, aber es ist halt, ja, es ist halt diese Tour de Force dieses Mädchens, halt irgendwie die Leute dazu zu bringen, fucking nochmal, ich soll nicht mehr so fucking sagen, wurde mir gesagt, aber endlich mal jetzt rauszurücken, was denn jetzt Sache ist, so, weil die verlieren doch sonst ihr Haus und sind dann alle im Arsch und müssen anschaffen gehen bei den Hillbillies und alles wird schlimm, so. Ja, auch gerade. Schlechtester Zeitpunkt. Das ist aber auch, ich glaube, es sollte es auch zu Winter's Bone sein. Wer sich den angucken will, wird sich da genug Informationen rausgezogen haben. Ich glaube nicht, dass, weil das auch ein Film ist, der allgemein eher polarisiert, große Chancen haben wird, dort den großen Preis. Das ist so ein kleines, das ist so ein Festival-Liebling, der jetzt schon einige, ich glaube, bei Sundance hat er unter anderem schon irgendwie was abgeräumt und noch bei so anderen kleinen Festivals und genau deswegen ist er da drin. Da stelle ich mir auch gut vor, da passt er auch gut hin, also ohne das jetzt werten zu meinen, das ist einfach nur nicht groß genug, finde ich, für einen Oscar in vielerlei Hinsicht. Da gibt es einfach bessere Konkurrenz, das kann man, glaube ich, eher sagen. Genau, ich würde sagen, das waren jetzt die 10 Filme, die wir einmal im Detail kurz miteinander besprochen haben. Ich würde, bevor wir rausgehen, haben wir im letzten Jahr auch so gemacht, lass uns einfach kurz über die Größenkategorien und natürlich den Film des Jahres unsere Tipps abgeben, dann können wir danach sehen, wie viele Punkte oder wo wir überhaupt richtig lagen oder falsch gelegen sind. Bester Film würde ich als letztes auch bewahren. Lass uns mal zum besten Hauptdarsteller gehen. Ich zähle einmal vor und dann sagt jeder, wer er denkt, wer es sein könnte. Bester Hauptdarsteller einmal Javier Bardem für Beautiful. Das ist, glaube ich, der erste Hauptdarsteller-Oscar, der für einen spanischen Film dann nominiert wurde. Ne, das ist ja eine spanische Rolle. Habe ich leider noch nicht gesehen. Habe ich auch noch nicht gesehen, deshalb kann ich das nicht beurteilen. Jeff Bridges, Bridges in True Grit. Jesse Eisenberg für Social Network. Colin Firth für King's Speech. Und James Franco für 127 Stunden. Schwierig. Also Daniel, was wäre dein Tipp? Ich glaube, also persönlich, auch wenn ich James Francos Darstellung ziemlich cool fand, vor allem halt auch dieses Schmerzempfinden, wenn er sich da den Arm abtrennt, aber mein Tipp oder mein Favorit ist Colin Firth für King's Speech. Geht es darum, Speech, was wir glauben oder was wir selber wählen würden? Also wenn du es so aufteilen willst, dann nenn einfach beide Sachen, wo du denkst, wer wird es und wer würdest du es wollen? Okay, ich glaube, in beiden Fällen würde ich mich für Colin Firth entscheiden. Ich glaube, er kriegt ihn und ich glaube, er kriegt ihn auch zurecht, aber auch nur, weil Jeff Bridges in True Grit einfach schon zu nah am Big Lebowski ist. Es ist einfach Jeff Bridges, wie man ihn halt einfach kennt, ja. Überragend, super, ich liebe ihn, Aber man hat ihn jetzt auch in Crazy Heart, egal wo er ist, auch selbst in Tron hat er ein bisschen davon mitgegeben, der kann einfach, den kannst du egal wo hinsetzen, wenn du mit Vollbart und leicht besoffen was lallen lässt, ist es einfach super, ja. Er hat seinen Oscar schon bekommen. Also. Und ich fand auch, muss ich sagen, Jesse Eisenberg muss man auch Respekt zollen. Ich finde, er hat den Mark Zuckerberg super gut gegeben, aber generell glaube ich, dass so Jungspunde wie auch James Franco und Jesse Eisenberg, die denken sich so, komm, mach mal noch 2-3 andere Filme, dann sehen wir weiter. Deshalb glaube ich auch, dass Colin Firth ihn bekommen wird. Ja, kann ich, alles, was Eddie gesagt hat, unterschreiben, auch vor allem, was Social Network angeht, dass der hätte einen auch verdient in einer anderen Dimension, aber der wird ihn, glaube ich, deswegen nicht kriegen, weil er noch zu jung ist und weil man halt vielleicht die Darsteller auch nicht versauen will. Mit einem Oscar zu früh. Ich weiß nicht, was die da denken. Du meintest ja auch gerade, Schauspieler voten das zum Teil, zum großen Teil. Vielleicht haben die eine andere, ganz andere Denkweise, was man mit so einem Jungen macht, wenn man den so jung schon einen Oscar gibt. Genau, und er hat noch Zeit auf jeden Fall. Colin Firth würde ich auch sagen. Und ich glaube auch, also von mir aus, und ich glaube, er kriegt ihn auch. Also von den Sachen, die ich gesehen habe, ich hätte für Jesse Eisenberg getippt, aber auch diese Punkte sind nachvollziehbar, vor allem du wirst hier kein potenzielles, okay, nicht, dass es in der Kategorie ist, aber kein Cuba Gooding Jr. 2 dann haben. Ja. Na, dann mit Oscar-nominierten Schauspieler der Film Snow Dogs 2. Was da auch immer passiert ist, es ist eine große Tragödie. Aber so wie es ausgeführt hat. Ich kann nur den Kopf schütteln. Aber von den Sachen, die... Nein, für Jerry Maguire. Aber dann hat er natürlich von seinem Oscar-Ruhm dann nur noch gelebt mit in Scheißfilmen. Nee, es geht, also von den Sachen, die ich gesehen habe, würde ich sagen, Jesse Eisenberg, aber wie er über Colin Firth gerade spricht, und ich glaube, das wird eine lustige hier Acceptance-Speech dann werden. Ja, das glaube ich auch. Das wäre eine gute Frage. Ja, das wäre also, wirklich eine gute. Verdammt! Na, einfach für diesen Punkt würde er schon. Bestimmt machen, der wird stottern, oder? Wird er nicht? Das ist doch großartig. Also, das ist wirklich eine gute. Allein wenn er am Anfang nur steht und die Wörter nicht rauskriegt, das wäre schon so gut. Also, ich bin sehr gespannt. Ja. Ich bin auch. Gut, beste Hauptdarstellerin, das ist dann auch immer ein großes spannendes Fach. Annette Bening für The Kids Are Alright, Nicole Kidman in Rabbit Hole, Jennifer Lawrence in Winter's Bone, Natalie Portman Black Swan und Michelle Williams in Blue Valentine. Black Swan, Natalie Portman, würde ich sagen. Kann ich mich anschließen, für mich verdient und als, weiß ich nicht, verdient keine andere. Also ich habe, okay, ich muss jetzt auch sagen, ich habe Rabbit Hole nicht gesehen, da hat mich das Cover schon abgeschreckt. Winter's Bone habe ich jetzt auch nicht fertig gesehen. Michelle Williams mit Blue Valentine kann ich leider auch nichts zu sagen, aber allein die Strahlkraft, die Arbeit und die Präsenz, die Frau Portman da in Black Swan hat. Also ich hab alle gesehen und muss sagen, Michelle Williams und Blue Valentine war auch super. Blue Valentine mit Ryan Gosling und Michelle Williams, dieser Liebesfilm kann man nicht sagen, dieses ziemlich hartes Drama über das Lieben und Verlieren der Liebe in einer Beziehung. Der ist auch schon gut, aber der ist auch kein Gute-Laune-Film auf jeden Fall. Also keine Rom-Com, auf keinen Fall damit verwechseln. Aber ich glaube, Annette Bening wird ganz weit oben sein, weil die Lobby in Hollywood, glaube ich, da auf jeden Fall. Außerdem macht sie es auch wirklich gut, diese taffe Mutter, diese taffe Lesbe. Ist sie denn lesbisch echt? Ich frage jetzt nur aus Interesse. Die ist mit Warren Beatty verheiratet. Ey, ja, ich kenne ja jetzt nicht jede Beziehung. Ich fragte nur, weil dann ist es natürlich noch interessanter, wenn man das dann spielt. Würde ich Annette Bening so sehen und ich würde sie nicht kennen, würde ich sagen, ihr völlig abgekauft. Ich hätte ihr vollkommen abgekauft, also da würde ich auf jeden Fall auf den Kopf zu sagen, oder würde ich meine Einschätzung wäre, okay, die ist lesbisch, keine Frage, kein Problem. Ich glaube sogar, dass sie wirklich gute, sehr gute Chancen hat, den zu gewinnen. Ja, also das heißt, sie wurde jetzt schon viermal, glaube ich, nominiert. Bening, glaube ich, hat gute Chancen, den zu kriegen. Nicole Kidman in Rabbit Hole fand ich okay. Also ich fand den Film gar nicht schlecht, aber ich fand ihre Leistung jetzt nicht, ich habe das Gefühl, Nicole Kidman wird sowieso immer nominiert, egal was sie macht. Ich fand Jennifer Lawrence in Winter's Bone fand ich auch gut, aber jetzt auch nicht so überragend. Also für mich ist es Natalie Portman in Black Swan und ich denke, es wird zwischen Portman und Bening sich entscheiden, wobei ich es echt nicht vermag zu beurteilen. Natalie Portman hat so ein bisschen Hype und da weiß ich nicht immer, ob das dann dafür geht oder dagegen, ja, aber sie ist schwanger und sie wird dann mit ihrem schwangeren Bauch den Oscar in Empfang nehmen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da auch Bock drauf haben. Das ist so, die sind ja auch alle ein bisschen scharf auf so geile Oscar-Momente, ja, und so, wenn da jemand schwanger ist, steigert das gleich mal irgendwie den Verkaufswert. Es sind ja aber auch wieder diese komischen Verpflichtungen, die ja irgendwie alle meinen, erfüllen zu müssen, und ich glaube halt echt, Annette Bening, die wurde jetzt halt echt für viermal, wurde die nominiert mittlerweile schon. Und ich glaube, das ist jetzt so der Moment hier. Jetzt ja gut, wenn wir es an Scorsese gesehen haben, die hat noch ein paar Jahre. Siebenmal. Also ich meine auch nur, also ich um meine Meinung noch, ich schließe mich euch allen an, klar, Annette Bening fand ich wirklich auch super. Da dachte ich mir beim Gucken schon, eine von den beiden hat es eigentlich verdient, irgendwie so ungefähr. Die spielen das einfach saugeil. Ja, aber ich denke wirklich Black Swan, ich würde es denen auch am ehesten gönnen, einfach weil ich glaube, dass Natalie Portman echt jemand ist, der sich da knallhart verausgabt hat. Und das finde ich immer wichtiger als. Also egal, sie spielt das ja auch gut, aber sie spielt immer gut so. Das andere ist vielleicht eine bessere schauspielerische Leistung, einfach weil es mehr abverlangt. Aber dieses, sie tanzt das, sie scheint das wirklich zu können. Sie hat diese Qualen, glaube ich, wirklich auch beim Training schon durchlebt. Ich finde, das ist mehr Einsatz als... Sie hat ja früher Ballett gemacht und hat... Ja gut, aber sicher auch schon jetzt lange nicht also mehr. Also so oder so. Ein Jahr vor Produktionsbeginn glaube, ist sie eingestiegen ins Training. Also... Ja. Und noch mehr Respekt dafür. Ich dachte jetzt nicht, dass es so ist natürlich geht. Körperliche Anstrengung oder auch so physisch ist es sicherlich mehr mitnehmen, aber so vom rein schauspielerischen her ist die facettenreichere, es ist auch schwer sowas nee, da hast zu recht, facettenreicher ist halt, also ist, man muss auch sagen, Annette Bening hat den Golden Globe schon gewonnen und es wird ja oft gesagt, dass das ein Indikator ist, also es wird glaube ich zwischen den beiden gehen. Ich würde mich freuen, wenn es Natalie Portman wird, aber auch weil ich sie hot finde. bester Nebendarsteller. Dann war es neben dann die Annette Bening hat auf jeden Fall auch den Golden Globe gewonnen. Egal, jetzt Oscar, bester Nebendarsteller, Christian Bale, The Fighter, John Hawkes in Winter's Bone, Jeremy Renner, diesmal als Nebendarsteller für The Town, Mark Ruffalo für The Kids Are Alright und Geoffrey Rush für King's Speech. Ja, Christian Bale überschattet natürlich da sehr viel, aber es sind auch... War der so gut? Ich habe ja Fighter nicht gesehen, aber ist er so gut da drin? Er ist eben sehr... Also, der ist doch immer bemüht. Ja, aber also ich nach Terminator 4 und auch nach dem erschreckend blassen Charakter in Public Enemies ist das hier um ein Vielfaches besser. Okay, ja. Ja, ich freue mich auch, den zu sehen. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Also ich sage mal, mein Favorit wäre Christian Bale. Fand ich super in The Fighter. Es ist halt auch so eine One-Man-Show, so ein bisschen, hat es mich erinnert an Joker. Also nicht so gut, aber es ist so, da klaut der Nebendarsteller im Prinzip dem Hauptdarsteller die Rolle. Wobei das auch so ein Ding ist, wo man fragen könnte, warum man nicht als Hauptdarsteller ist, weil er hat genauso viel oder wenn nicht sogar mehr Screentime als Mark Wahlberg. Jeremy Renner in The Town wird ihn auf keinen Fall kriegen, fand ich aber super. Was? Ey, ich finde, keiner spielt, das ist für mich der neue Sean Penn, wie geil der den Assi spielt. Ich fand den so richtig, der spielt halt in The Town auch so einen richtigen Assi-Gangster, der auf alles scheißt und ich finde, ey, boah, ich würde die Straßenseite wechseln, wenn ich den sehe. Voll. Aber ich weiß nicht, das ist so eine etwas sehr gefällige Rolle. Also ich meine, da kann man natürlich viel rausziehen, aber ich fand jetzt nicht, dass der da so herausragend war. Echt? Na gut, okay. Also ich kann es voll verstehen, dass der da nominiert ist, fand ich gut. Mark Ruffalo fand ich nicht so geil in The Kings, also fand ich, war jetzt nichts Besonderes, John Hawkes. Geoffrey Rush wäre vielleicht noch einer in King's Speech. Auf jeden Fall auch toll gespielt, finde ich. So eine ganz stille, zurückhaltende Performance, aber unheimlich wichtig für den gesamten Film, also Colin Firths Rolle, also dieses Zusammenspiel der beiden ist halt einfach so gut. Ja, und so herrlich trocken und auch am Ende, als dann Colin Firth dann die Rede, als der König die Rede hält und wie er da steht und guckt und der Blick und man weiß nicht, also das hat mich mitgenommen so. Allein nur die, wie er geguckt hat, wie er dastand und so, fand ich schon eine starke Performance. Also oder ich denke, zwischen den beiden wird es auch ausgehen, zwischen Christian Bale und Geoffrey Rush. Mhm, ja, ohne King's Speech jetzt gesehen zu haben, auch Geoffrey Rush natürlich da schon Oscars bekommen hat, wäre das vielleicht ein Grund da, zu Christian Bale zu geben bei den Academy-Votern. Aber ich glaube auch, dass der Mark Ruffalo sich schon ein paar Chancen einräumen kann, weil ich glaube, der ist schon immer ein bisschen gehypt worden, irgendwie und aber in dem Film ist er doch wirklich ein bisschen blass, oder? Also ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Als eine der wenigen Nominierungen jetzt auch ein bisschen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass er halt, weil ich krieg durch Presse, kriege ich jetzt halt schon mehrfach mit, dass so viele sich so schwärmerisch über den äußern. Ja, gerade bei Mark Ruffalo, weil er irgendwie in seinen Rollen immer das immer irgendwie das Beste bringt und keine Ahnung. Ich meine, er ist ja der neue Hulk jetzt auch, ne? Also das schon wieder? Ja, noch ein neuer Hulk? Für den Avengers-Film. Ich meine, wie oft wollen sie es versuchen? Nein, für den Avengers-Film. Achso, okay. Im Avengers-Film übernimmt er die Rolle des Hulk. Ja gut, wir werden sehen. Beste Nebendarstellerin, Amy Adams für The Fighter, Helena Bonham Carter für King's Speech, Melissa Leo für The Fighter, zwei Filme auf einmal, Hailee Steinfeld für True Grit und Jackie Weaver für Königreich des Verbrechens, sagt mir IMDb. Ich habe keine Ahnung, welcher Film das im Original sein soll. Von den Sachen aus, also was da ein bisschen schwierig ist, der das Fighter ist in einer Kategorie mit zwei Leuten, das ist natürlich immer dann tragisch für den Film, weil dadurch teilst du dir die Stimmen dann auf, ne? Die Leute, die für The Fighter stimmen würden oder respektive für die Schauspielerin in der Kategorie. Wen wollen sie jetzt genau wählen? Eine wählen Amy Adams, andere wählen Melissa Leo. Ich würde fast schon sagen, auch wenn es dann eine recht junge Rolle dann oder junge Person wäre, die den Oscar bekommt, Hailee Steinfeld für True Grit wäre jetzt mein Tipp. Also das wäre auch mein persönlicher Favorit. Also wenn ich jetzt sagen müsste, wer ihn am ehesten verdient hat, dann auf jeden Fall für mich die Kleine, weil ich habe die nie auf dem Schirm gehabt, also beziehungsweise ich kannte die vorher nicht und die hat mich in dem Film, hat die mich umgehauen. Die war so geil mit ihrer resoluten Art irgendwie, also das ist super cool. Aber es ist also gerade bei den weiblichen Nebenrollen, komischerweise muss ich das sagen, ist es mir noch nie so schwer gefallen wie dieses Jahr. Weil ich fand auch Helena Bonham Carter als Queen Mom, die fand ich cool. Ja, also ich würde sagen, realistisch ist, glaube ich, wird sich entscheiden zwischen Helena Bonham Carter und Melissa Leo. Und ich fände aber auch Hailee Steinfeld in True Grit, fand ich schon. Wobei man ist auch immer geneigt dazu, wenn man junge Darsteller sieht, denen auch da die Messlatte anders anzupassen, ja. Also ich fand, dass sie das super gespielt hat. Allerdings ist die Rolle auch nicht sehr facettenreich. Sie spielt von Anfang bis Ende die gleiche Rolle oder so. Also das ist natürlich auch immer so, ich finde, so Performances so zu bewerten ist auch immer echt so eine komische Sache. Die waren alle gut in ihren Filmen und haben alle dafür gesorgt, dass die Filme gut sind. Deshalb ist es unheimlich schwer. Aber so herausgestochen halt Melissa Leo in The Fighter so als die Assi-Mom, ja, so ein bisschen die Prollmutter mit Goldkettchen, aber mit Herzchen, ja, das fand ich schon gut. Helena Bonham Carter hat man so, glaube ich, so imposant und so, ja, auch eher zurückhaltend, aber doch bei King's Speech so präsent, auch selten erlebt. Ja, auch das ganze Outfit und alles, die sah wirklich anders aus, als man sie sonst gewohnt ist. Ich habe sie erst gar nicht erkannt und dann fand ich es aber cool. Also so, sie wirkt einfach anders als sonst. Also ich glaube, dass es zwischen den beiden sich entscheidet, aber Hailee Steinfeld wäre natürlich geil. Also würd ich mich auch freuen, ja. Und Jackie Weaver ist aus Animal Kingdom, ist eigentlich eine ähnliche Rolle, wie es auch Melissa Leo spielt. Glaube ich, das ist ja noch nicht mal ein US-Film, aber ist, ich, ein australischer Kingdom Film. Ist jetzt nicht Königreich des Verbrechens, doch, oder? Ist der deutsche Titel los? Ja, das ist ein australischer Film. Ja, okay. Ja, dran. Simon, deine? Für mich ist es hier fast unmöglich, weil ich habe bis auf einen all diese Filme nicht gesehen. Ich habe The Fighters nicht gesehen. Wo war? The Fighter habe ich nicht gesehen. True Grit habe ich noch nicht gesehen. Und Animal Kingdom habe ich leider auch noch nicht gesehen. Deswegen sage ich jetzt Helena Bonham Carter. Aber ich glaube, wenn ihr alle so von den anderen schwärmt, könnte ich mir alles vorstellen. Das sind ja alles scheinbar sehr gute Filme. Aber ich fand Helena Bonham Carter auf jeden Fall auch gut, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es für einen Oscar, da müsste ich jetzt wirklich die anderen im Vergleich sehen. Ja, wenn wir mal aussehen, das sind dann die Kategorien, wo es, glaube ich, auch viel Überraschung dann einfach immer geben kann. Die, ja, wo es auch darum geht, wer hat mit wem geschlafen und so. wer bläst am besten? Ja, vor oder hinter der Kamera? Ja, gut, beste Regie. Darren Aronofsky für Black Swan, die Coen-Brüder für True Grit, David Fincher für Social Network, Tom Hooper für King's Speech und David O. Russell für The Fighter. Schwierig zu sagen, ich glaube, ich würde auch von meinem Gefühl aus ihm auch in der Richtung den Oscar geben. David Fincher für Social Network wäre mein Tipp. Also mein persönlicher Favorit wäre, also worüber ich mich am meisten freuen würde, wäre, wenn Aronofsky gewinnt für Black Swan, weil ich finde, da ist die Mischung aus ruhigen inszenatorischen Momenten und aber auch Tricktechnik und wie das alles miteinander kombiniert wird, finde ich da deutlich am stärksten. Das macht zwar Fincher auch, aber ich finde halt nicht in diesem Ausmaße, dass man da wirklich so viel davon zu sehen bekommt wie Aronofsky in Black Swan. Ich glaube aber, es wird sich entscheiden zwischen Fincher und Tom Hooper, also dem Regisseur von The King's Speech. Obwohl The King's Speech, sag ich mal, inszenatorisch, es ist ein ruhiger Film, da wird nicht viel gemacht, da wird nicht viel Spielerei gemacht, da werden Schauspieler in Szene gesetzt und nicht irgendwie... Aber ich glaube, gerade das wird auch hoch bewertet, dass der Regisseur solche Performances aus den rausholt, weißt du? So dieses, ja, und auch es zulässt und sich zurücknimmt. Ich könnte so, mir aber halt, also was ich ja schon die ganze Zeit sage, ich könnte mir aber echt gut vorstellen, dass Fincher den Oscar bekommt, weil er jetzt auch sehr lange oft übergangen worden ist. Aber ich meine, der wird als Regisseur natürlich auch gehypt und alles. Und ich liebe ja Fight Club und alles, aber es ist so, bei dem Film habe ich irgendwie nicht so viel da von ihm gemerkt. So, also vielleicht habe ich den jetzt auch falsch in Erinnerung, aber allein die Tatsache, das war ein Standardfilm allein die von der Tatsache, Regie her. Nee. Also man muss mal bedenken, Benjamin Button, wie auch zum Beispiel Zodiac, haben ein hohes, gut, bei Benjamin Button ist es klar, wegen der Figur Brad Pitt. Okay, aber Zodiac auch das Effektniveau. Aber das Effektniveau ist echt verdammt hoch. Der hat da wirklich komplette Straßenzüge digital animiert, damit sie halt genau der Zeit entsprechend aussahen, weil sie mittlerweile nicht mehr so aussehen. Ja, klar, und es fällt halt nicht auf. Okay, das ist natürlich eine Kunst, die da nicht... Aber das ist doch eigentlich dann was für die Effekte-Abteilung oder nicht für den Regisseur. Also ich finde, bei Fincher muss man bei Social Network eher über die wirklich sehr gute eine Dramaturgie reden mit zwei Gerichtsverhandlungen, die ineinander reingewoben sind und gleichzeitig noch die Story erzählen. Es war schon nicht so, also schon smart gemacht. Ich glaube auch, dass David Fincher eine sehr gute Chance hat auf den Oscar. Ich glaube, genau wie du, dass es sich zwischen David Fincher und Tom Hooper entscheiden wird und ich würde mich freuen, wenn es Darren Aronofsky bekommt für Black Swan. Aber ich könnte mir vorstellen, dass am Ende Black Swan vielleicht so ein bisschen der Verlierer des Abends wird. Aber es ist bei Regie finde ich es extrem schwer. Also obwohl der größere Verlierer kann eigentlich nur True Grit oder The King's Speech sein, weil die haben ja am häufigsten nominiert, oder? Ja, gut, aber ich meine, das war ja das große Thema mit Benjamin Button, der war ja irgendwie für 13 Oscars nominiert und hat irgendwie 3 gekriegt oder so. Zu Recht. Spricht jeder von Also zu Recht zu wenig. Ja, das sehe ich auch so. Aber dann spricht halt jeder von dem großen Verlierer. Ja, aber ich meine, wenn du dann trotzdem mit 3 Oscars nach Hause gehst, ist es jetzt, glaube ich, auch egal. Aber das war ja auch so, hier Peter Jackson wird ja auch immer wieder nominiert und dann hat er nichts gewonnen und so. Und dann haben sie erst ein bisschen gewonnen. Bester Film hat er die ersten beiden Mal nicht gewonnen und so. Ja, dann haben sie gesagt, wir sparen es. Ja, genau. Auf. Und das finde ich aber, gemacht. Dieses Kalkül finde ich scheiße. Fürs Gesamtprodukt dann. Ist ja auch okay, aber dieses Kalkül daran geht schon wieder komplett eigentlich vorbei an dem, wofür die Oscars stehen sollten. Naja, aber das haben die Oscars schon immer gemacht. Guck dir Pacino an, guck dir Scorsese an und guck dir Brando an, ich weiß nicht. Also es ist wirklich alles immer so, naja, okay, geben wir es ihm halt jetzt, dadurch, dass wir ihn damals nicht gegeben haben. So. Gut, wir werden sehen bei besser Regie. Gut, bester Film, wir haben uns über die 10 unterhalten. Ich lese noch einmal ganz schnell kurz vor. 127 Stunden, Black Swan, The Fighter, Inception, Kids Are Alright, King's Speech, Social Network, Toy Story Die, True Grit und Winter's Bone. Ich hatte schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben, mein Tipp und wo ich es auch drauf hoffe, ist Social Network als Film des Jahres. Ja, ich räume The King's Speech und Social Network die größten Chancen ein. Allein einen wegen dem amerikanischen Hintergrund, dem anderen halt, ja, komischerweise, weil irgendwie scheinbar englisches Königshaus in Hollywood ziemlich gut ankommt, hat man ja an die Queen gesehen. Persönlich würde ich Black Swan den Oscar geben und gönnen. Ich auch. Das ist, ich hänge mich an dich dran. Wir sind jetzt ein Waggon. Ich sage, den Oscar wird auch, ich sage es fast gleich, ich sage, es wird sich entscheiden zwischen King's Speech und Social Network. Und für mich persönlich kann ich mich nicht entscheiden zwischen Black Swan und Inception. Also Black Swan ist sicher die anspruchsvollere Variante, Inception ist eher aus einem Entertainment-Gesichtspunkt gesehen. Und da ich das selber für mich nicht immer so definieren kann, bewerte ich jetzt den künstlerisch wertvolleren Film oder der mich vielleicht 2,5 Stunden königlich unterhalten hat. Das ist immer super schwer, so dann genauso zu pinpointen, aber in dem Fall... Ja, ich fand die beide überragend, auf eine ganz eigene Art und Weise. Jeder hat mich in sein Universum, in seinen Film reingesogen und ich habe danach noch viel drüber nachgedacht und deshalb für mich Black Swan und Inception, aber ich glaube, es wird King's Speech oder Social Network. Oder Social. Man müsste echt mehrere verteilen. Gut, mein Traumergebnis wäre natürlich Toy Story 3. Ja. Das fände ich den Knaller schlechthin. Das Kind in dir lebt dann wieder auf und Randy Newman. Wir können ja hoffen, dass er der beste Animationsfilm wird. Ich glaube aber, das geht nicht. Ein Titel mit einer 3 im Namen kann nicht gewinnen. Das ist unmöglich. Ja, außer, also das ist einfach aus Herr der Ringe. 3 Lesben legen los. Herr der Ringe? Ja, okay. Ja, aber das ist ja schon doch ein bisschen was an. Du vergleichst dir gerade Toy Story mit Herr der Ringe. Also so. Toy Story war auch als Trilogie geplant. Also wenn es hieß nicht Toy Story 3, sondern Toy Story Return of the King. das gewesen. Gut, das soll es zu den Oscar-Filmen, unseren Oscar-Tipps sein. Bevor wir den Oscar-Cast 2011 beenden, wollen wir nochmal auf ein kleines Projekt hinweisen, was Kollege Ede bereits seit etlichen Monaten am Anlaufen kann. Wer sich daran erinnert, damals noch im ersten offiziellen Plauschangriff war das, glaube ich, sogar noch den Podcast. Genau, der Tarantino-Podcast, hatten wir ja mal geplant, hey, wie wäre es, wenn wir Pulp Fiction uns angucken und dabei mal einen Audiokommentar laufen lassen. Was natürlich wegen der ganzen Aufwandes und Technik und so weiter hier leider für lange Zeit nicht geklappt hat, aber da ist Kollege Ede vor einiger Zeit in die Bresche gesprungen. Und kannst du gerne ja, ich hätte schon lange die Idee, sowas zu machen, quasi Audiokommentare anzubieten für Filme, und das ist jetzt, gibt's jetzt, halt, die Seite nennt sich audioflick.net. Und aber warum du das jetzt erwähnst, ist nicht, damit ich hier ein bisschen kostenlos Werbung machen kann, sondern vielmehr, weil wir uns überlegt haben, für die Oscar-Verleihung einen Livecast zu machen. Wir hatten ja schon mal hier bei Game One einen Livecast zur E3. Und ich will es noch nicht versprechen, dass es klappt, weil uns ein bisschen so die Technik fehlt. Wir müssen gucken, wir haben auch keine Ahnung, wie viele Leute dann mithören würden, aber es wird ja live auf ProSieben übertragen und wir würden dann quasi mit euch gemeinsam die Oscar-Verleihung gucken und währenddessen nachts live unseren Senf dazugeben, wie scheiße alle aussehen oder was für ein Mist wer labert oder wie ungerecht alles ist. Wie gerne ich Steven Gätchen nochmal erschießen würde. Genau. Oh, ja. Oh Gott, das wird ein Highlight, jede einzelne Moderation. Ja, hier ist Highlight. Eine Rose. Vielleicht hat er wieder, vielleicht hat er Musikkassetten wieder dabei. Ja. I made you a mixtape. German Television, und alle gucken beschämt auf den Boden. German Television. Gätchen geil, gell? Ja. Aber wir werden uns auf jeden Fall nochmal schlau machen. Wie gesagt, wenn es klappt, werdet ihr es erfahren auf audioflick.net oder bei mir über den Twitter-Account Eddie One. Da werde ich es dann bekannt geben. Wenn es klappt, ich werde mich jetzt die Woche noch drum hören. Ich habe auch schon per Twitter nach Hilfe gesucht. Wenn ihr euch auskennt oder so, lasst es mich wissen. Dann werden wir live casten zu der Oscar-Verleihung. Vielleicht aber auch nicht. Tschüss. Wollen wir eigentlich nichts nochmal zu den deutschen Beiträgen, beziehungsweise zu den einzigen deutschen Beiträgen? Nee. Nein. Nee. Was war das diesmal? Ist Nazis wieder? Nee, nein, das Grüffelo. Was? Wie bitte? Das ist unser einziger Beitrag aus. Grüffelo? Das Grüffelo, das heißt auf Englisch The Grüffelo. Was ist das? Das ist ein Monster. Ein Monster mit knobeligen Knien, irgendwelchen Stacheln auf dem Rücken. Welcher Kategorie ist das denn nominiert? Bester Kurzfilm, animierter Kurzfilm. Komm, hau ab. So, ich dachte, du meinst Lokal. Ich wollte jetzt einfach nur mal sagen oder darauf hinweisen, dass wir lediglich mit diesem Beitrag hier dieses Jahr vertreten sind, ja. Mag ja jemand sehr Talentiertes dahinter stecken. Aber ganz ehrlich, ich kenne ihn nicht. Kurzfilm, was ist das für eine Kategorie? Wenn es nach Kurzfilm geht, dann verfilmen Simons Penis. Ja. Und das wäre ein gutes Schlusswort für den Podcast. Der längste Kurzfilm aller Zeit. Ja, übrigens, Doctus kriegt den besten Auslandsfilm. Wer? Dogtooth. Dogtooth. Hast du gesehen? Teilweise, nicht ganz zu Ende, aber was ich gesehen habe. Alter Schwede, ey. Das ist schon ein. Ja, schaut euch an, wenn es nicht kennt. Auf jeden Fall. Gut, das war's zum Oscar-Podcast 2011. Ich bedanke mich nochmal kurz in Abwesenheit bei Nils, der schon von dann gegangen ist, und natürlich an allen netten Leuten, die jetzt hier fast drei Stunden sich mit mir ergossen haben über die besten Filme 2011. Danke Simon, danke Daniel, danke Ede. Ich bin der Gregor und sagt Tschüss. Und ihr sagt Tschüss. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oder hören. Wiedersehen, das war Esperanto Alvarez.